Ja, Merkel, wir werden schon nicht auffliegen, dass wir kontrollierte Opposition sind. Geht klar. Haust dir rein, Mutti. Bis dann. Wann sind wir live? Da ist eine Lücke in der Sicherheit, eine Erschütterung der Ruhe. Der Wächter und der Turm warten Stunde um Stunde. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Kulturmarxismus zerschmettern, Freiheit fördern. Oh Der ja. Markt regelt. Der Ego wieder. Abend. Wählt FDP. Was? Was? Willst du dieses Land zugrunde richten? Ich will eine ordentliche Horror-Freak-Show sehen. Den Tiger reiten. Okay. Ja, wir sind wieder da. Man merkt. Ich habe so vermisst, hier latent verfassungsfeindliche Sachen zu sagen. Oh, ist einfach schön. Fassungsverfeindlich. Es Ja, ist, ich. ihr Die Weltraumaffen Weltraumaffen hier schon stehen wieder. auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da weiß die Maus Fassungsverfeindlich. keinen Faden ab. Ja, nicht die Fassung verlieren. Ja, Verfassung verlieren. Ja, wie geht's euch? Mir geht's Alles hervorragend. gut? Gut geschlafen? Ach ja, ja, das schon. Ja, am Sonntag geht das einigermaßen. Ja, Ja, ich wobei, meine, also das ist. ich habe heute echt lange geschlafen. Ich habe bis um 12 geschlafen. Und mit einem Kind haben so lange zu schlafen, das passiert seltener wie ein Schaltjahr. Also, ja. Deswegen bin ich heute fit und zornig und Gut. Kulturmarxismus. Okay. Ja, es wird nicht viel besser, sagen wir mal so, ne? Also, nicht vieles wird besser. Nee, wir haben gestern sogar schon Pen and Paper Cyberpunk gespielt, damit wir mal in einer Welt sind, wo es nicht so schlimm ist. Oh Mann. Falls Das ich hört mit sich hart an. russischem Akzent anzufangen spreche, bin ich wieder in meinen Charakter zurückgefallen. Ja, apropos in den Charakter zurückgefallen. Ich habe gedacht, wir zum Einstieg begeben wir uns mal wieder in den Bayerischen Landtag. Da waren wir schon lange nicht mehr. Der hat ja jetzt vergangene Woche sich wieder konstituiert nach der Landtagswahl. Und ich dachte mir, wir hören uns mal an, was die Fraktionsvorsitzende der Grünen-Fraktion so als Einstieg in ihrer Rede zur Aussprache in der Wahl des Ministerpräsidenten so von sich gibt. Hören wir mal rein. Als nächste Rednerin spricht die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Katharina Schulze. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Söder, nach den Mehrheitsverhältnissen hier im Landtag werden Sie heute als Ministerpräsident wiedergewählt. Ich wünsche Ihnen viel Kraft, gute Nerven und immer ein Boah. glückliches Händchen für gute Boah. Entscheidungen für unser Land. Dieser passiv-aggressive Unterton, dieses, ich meine das gar nicht, was ich sage. Man hört voll, dass so im Subtext Südolf, Südolf, Südolf nachschwingt. Also so. Ja, ich muss halt diese Floskeln der Freundlichkeit sagen. Ich bin ja schließlich eine von den demokratischen Fraktionen, tralala. Ja, aber wirklich, ich muss sie sagen. Ich würg das runter wie irgendwie im kalten Rosenkohl. Oh. Denn darum geht es ja in der Politik, dafür zu sorgen, dass alle Menschen hier gut leben können. Und ja, Kolleginnen und Kollegen, in Bayern lebt es sich gut. In Bayern lebt es sich sicher. Unsere Natur ist einmalig und Bayern führt in vielen Rankings. Und ich, ja. Kein Applaus für die Grünen natürlich, weil die ja da nur Das war nur der Opposition sind. Anlauf. Von ihr, der Tritt kommt jetzt. Wahrscheinlich. Wie zufrieden sie aussehen. Oh, ihr applaudiert. Okay. Und ich möchte, dass das so bleibt. Und deswegen müssen wir Weichen anders stellen. Verändern, um zu bewahren, das ist die Losung für die momentane Zeit. Verändern, um zu bewahren. Kuchen behalten und essen. Ja, genau. So ist es. Ja, ich will ja, dass es so gut bleibt, wie es ist. Deswegen müssen wir alles ändern. Es ist halt einfach nur so komplett nichtssagendes Allgemeinplätzchen gebacken. Sie war jetzt freundlich und hat so Truisms erzählt und da war jetzt bisher noch nichts, was irgendwie Charakter oder Substanz hatte. Also, und sie wurde bereits applaudiert dafür. Also, wow. Ja, für Bayern ist gut. Dafür gibt es in Bayern noch Applaus. Ja, Bayern ist gut. Selbstzufrieden auf den Status quo blicken reicht nicht, denn angesichts der Dynamiken und Veränderungen der Welt ist es kein Naturgesetz, dass der Freistaat Bayern auch in 10 oder 15 Jahren noch erfolgreich ist. Man muss sich den Erfolg also immer neu erarbeiten. Und durch Wählen von anderen Parteien als den Grünen, würde ich sagen. Weil wenn man nicht erfolgreich sein will, sind die linken Parteien scheinbar ja eine gute Wahl, wenn man nicht erfolgreich sein will. Also das glaube ich auch so nicht. Dieses Potenzial in Bayern ist doch vorhanden. Also warum sollte sich da in 10 Jahren was ändern? Ich meine, sicher, irgendwie wird da vielleicht weniger IT da angesiedelt oder so, oder eine Stahlfirma, Aluminium-Gießerei werden sich vielleicht nicht ansiedeln, aber das Potenzial, das Standardpotenzial mit der Landwirtschaft und so weiter, das ist doch da. Wieso sollte das denn irgendwie weniger werden? Ja, aber München hat auch gute Osnet-Tools, Software-Schmieden und so. Also, ja, das kann natürlich weniger werden, das stimmt schon, ne? Aber so das Potenzial hat das Land ja trotzdem. Das wüsste ich jetzt nicht, wie und Dallmayr und den Viktualienmarkt und das Karl-Valentin-Museum, da ist schon einiges. Und das, Kolleginnen und Kollegen, ist die Aufgabe von Politik. Das ist die Aufgabe des Ministerpräsidenten, das ist die Aufgabe von uns allen. Wir müssen uns also immer wieder die Frage stellen, was ist die Zukunftsprognose für unser Land? Sind wir agil genug? Sind wir innovativ genug? Haben wir als Bayerischer Landtag die Kraft und die Lösungen für die vielen Herausforderungen? Denn ja, wir haben viele Herausforderungen. Sind wir agil genug? Da könnte ich schon das Kotzen kriegen. Also müssen wir ja gewesen sein, sonst wäre das ja bis hierhin nicht so gut gelaufen. Da waren wir ja früher auch immer agil genug, wo ist eigentlich, wieso kommt man eigentlich auf so eine Fragestellung? Ne? Ja, Notwendigkeit, da sieht man nicht, das zu hinterfragen oder so. Es ist halt so Corporate Dribble. Also so, let's have our success 24/7 service mindset dominating or something like that. Ja, die Grünen sind so unglaublich agil, dass sie seit den 80er Jahren oder noch eher auf diesem Anti-Atom-Trip sind und heutzutage, obwohl schon ewig nichts mehr passiert ist, Fukushima ist ja auch so gut wie niemand bei umgekommen von dem Atomding jetzt direkt, sondern wegen der Flut. Ja, eigentlich kein Atomunfall, ne? Genau. Ja, und aber weil sie ja so unglaublich agil sind, ne, können sie auch angesichts der Tatsache, dass sich diese ganze Scheiße mit Brückentechnologie, Gas und dem ganzen Zeug alles als Mist herausgestellt hat, aber weil sie so agil sind, stellen wir jetzt einfach stur die Atomkraft trotzdem aus, weil wir sind ja so agil. Und das Ding ist ja, wer sorgt denn dafür, dass Bayern sich irgendwie neu aufstellen muss und vielleicht Probleme kriegen kann? Das ist ja einzig und allein die katastrophale Wirtschaftspolitik und wer macht die im Bund? Oh. Oh. Ja, solange Geld da ist, kann man agil sein. Ne? Wenn kein Geld mehr da ist, sind dann plötzlich die Hände gebunden. Ne? Da sind ja die Grünen prädestiniert für. Wobei das mit dem Atomausstieg, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe neulich erst einen Artikel gelesen, dass die Atmosphäre sich weiter aufheizt, weil CO2 auch Sonnenlicht nach außen gebündelt hat und die Atmosphäre gekühlt hat und dass die CO2-Einsparung auch zur Erwärmung führt. Von dem her, wenn wir Braunkohlewerke am Laufen haben, dann sind wir grüne Ökoschützer des Planeten. Also. Herausforderung in diesem Land. Es fehlt an Kita-Plätzen, sodass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor allem für Frauen nicht so leicht möglich ist. Kinder wachsen im reichen Bayern in Armut auf. Unternehmerinnen suchen händeringend Arbeitskräfte. Kommunen sind am Rande der Belastung beim Thema Unterbringung und Versorgung. An allem sind die Grünen schuld. An allem sind die fucking Grünen schuld. Die Leute suchen händeringend nach Arbeitskräften, kriegen keine, weil eure eingebrachten Arbeitskräfte halt nicht arbeiten. zu großen Teilen. Die Kita-Plätze sind nicht da. Warum? Warum? Ich sehe schon wieder dieses Meme mit der Gans, das hier hinterherläuft vor meinem geistigen Auge. Warum ist denn kein Kita-Platz da? Und es ist so lächerlich. Ich zähle jetzt mal alles auf, was meine Kollegen in Berlin irgendwie versaubeutelt haben und hängen das ihnen an, Herr Söder. Ist das okay? Im reichen Bayern in Armut auf. Unternehmerinnen suchen händeringend Arbeitskräfte. Kommunen sind am Rande der Belastung beim Thema Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten. Es fehlt an billigem Strom, weil der Ausbau der erneuerbaren Energien Das ist doch ein Witz, was sie gerade macht. Es fehlt an billigem Strom. Und an den Plätzen für Flüchtlinge in Kommunen. Wo kommt das denn her? Wo kommt das denn her? Frau Schulze, oh mein Gott. Hängt und die selbstgesteckten. Das ist geil. Ja, das mit dem billigen Strom, das hat er den Rest gegeben. Der ganze Saal lacht also authentisch, einfach nur aufgrund von dessen, was sie sagt. Das ist schon krass. Das musst du auch erstmal hinbekommen. Was sie das ernst, ganze Saal ernst lacht. Ja auch sagt. Ne? Die sagt das ja nicht, um die Leute zu belustigen. Die meint das ja ernst. Ja, ja, aber die Reaktion, wie Abel sagt, die ist organisch. Ja, ja, also hast wirklich gehört, wie die Leute spontan angefangen haben zu lachen. Und zwar in großen Mengen. Ja, das ist schon geil. Das ist schon echt gut. Manche Komiker kriegen es nicht so pointiert hin. Ja, die Frau mit dem Grobler nicht. Also. Klimaziele erreichen wir nicht. Billigen Strom in seinem Wohnzimmer zu erreichen. Ja, das ist ja der Gegensatz, ne? Ja, da hat sie gerade so zu ihrer Fraktion, glaube ich, rübergeguckt, so nach dem Motto, helft mir schnell. Kann ich so weitermachen? Ihr müsst klatschen. Ja. Und bei all diesen Themen gilt sich immer eine Frage zu stellen. Wer wollen wir als Land sein? Nehmen wir mal das Thema Migration. Ja, das ist ja auch immer diese Scheiße, ne? Die Grünen so gerne wählen, dieses Sprachmuster von wegen, ja, das ist dann nicht mehr mein Land, wenn wir dies, das und jenes nicht machen und wer wollen wir sein und so weiter und so fort. Die meisten Leute stellen sich diese Frage gar nicht. Die wollen gerne ihr Leben sich selber bestimmen und nicht die Politik haben, die da neben denen steht und sagt, ich habe mich ja gefragt, wer wollen wir eigentlich sein? Ja, das ist halt so übertrieben, pathetisch, identitätsfördernd, so, was macht es aus, Deutscher zu sein? Wer sind wir als Land und wie folgen aus unseren Entscheidungen unsere Identitätsgefühle? So, also eigentlich schon heftig. Also weiß ich nicht. Also weil es halt am Issue oder am Topic, an der Policy vorbeigeht. Also, ja, und vor allem, du das nichts bei. Seit Jahren lernen wir doch, dass es ganz viele Identitäten gibt und dass wir alle sind und dass wir die alle respektieren müssen. Also ist Deutschland doch irgendwie schizophren, auf jeden Fall. Ja, definitiv, ja. Nun, wollen wir ein Land sein, was Humanität und Ordnung zusammenbringt für alle die, die zu uns kommen und die hier leben? Oder wollen wir ein Land sein, das... Aber was ist, wenn die zu uns kommen, halt Humanität und Ordnung einen Scheißdreck interessiert? Ja, und auch da, so ein Geld da ist, kannst du das ja machen, aber wenn das dann alles ist, dann wird es schwierig mit Humanität und Ordnung. Ich habe darüber nachgedacht, vielleicht ist es wirklich so, wir haben halt irgendwann diese tiefe Religiosität, die wir hatten, gegen einen Art laizistisch-philosophischen Unterbau für die Gesellschaft getauscht. Und wenn du halt Leute hierher bringst, die diesen Steckplatz gar nicht frei haben für den philosophisch-laizistischen Unterbau, sondern da steckt halt immer noch ihre Religion drin, die immer noch so ist wie im Mittelalter. Dann wird es halt nichts. Ja? Weil die nicht hierher finden. Wird's auch nichts. Für die Ordnung auf Humanität verzichtet. Wir Grüne, wir haben uns entschieden. Humanität und Ordnung, das ist der Schlüssel. Ja, Humanität und Ordnung, du Nazi. Ja, aber das mit der Humanität, was du dort ansprichst, ist halt auch so ein Luxus-Eliten-Glaube, weil diese Humanität, die muss man sich auch erstmal leisten können oder halt die ökonomische Basis erwirtschaften können, um das überhaupt umsetzen zu können. Ja. Und da also es schwingt einfach so ein damit will ich den Wohlstand unseres Landes verscherbeln Vibe mit. Ja. Also, und irgendwelche Leute aus Asien oder Afrika haben einfach auf der Flucht in Deutschland nicht oder in Europa nichts verloren. Die müssen in ihre Nachbarländer fliehen und fertig. Es gibt einfach keinen Grund, keinen vernünftigen Grund, warum die nach Europa kommen sollen. Und wenn sie dann nach Europa kommen, dann aber nicht bitte Scharia fordern. Dann kannst du auch gleich dort bleiben, wo du herkommst, weil dort gibt's das ja. Also. Ja, aber es wird da wahrscheinlich nur nicht richtig durchgezogen. Dann wird's du meinst, dann wahrscheinlich richtige auch Scharia ist noch nie versucht worden? Genau. Noch nie. Und das richtige Kalifat gab es ja scheinbar auch noch nicht, weil ansonsten hätte es ja nicht gehalten. Es war quasi nur so eine Scheinria. Ich habe jetzt einige Beispiele genannt, wo wir in Bayern besser werden müssen. Und nach dieser Auflistung können wir uns jetzt alle noch mal überlegen, ob wir die nächsten 5 Jahre weiter über Winnetou, Insektenessen und Zwangsgendern sprechen wollen. Alles Themen, die ihr gesetzt habt. Alles fucking Themen, die ihr gesetzt habt. Ja, das ist aber wirklich, das ist wirklich ein Unverständnis. Ja, sie spielt natürlich jetzt wieder das Ding von wegen, Kulturkampf ist ja das, was ihr macht. Ne? Ist ja nicht das, was wir machen. Wir sind da ja vollkommen fein damit, wenn ihr einfach die Fresse haltet und es schluckt, so wie wir euch das sagen. Ne? Was ja, gibt ihr denn da Worte? Kulturkampf macht einen Strukturkampf und das kostet aber ziemlich viel Geld. So, was macht, ja. was gibt ihr mir denn Widerworte? Das ist doch Zeitverschwendung. Wir haben doch schon uns geeinigt, wo wir hinwollen. Und dann rennt doch mal mit uns Richtung Utopia und gibt hier nicht immer so Widerworte hier. Ja, genau, diese ganze Argumentation ist doch utopisch und irgendwie hergeholt. Ich finde nicht. Denn diese populistischen Methoden, dieser Kulturkampf von Ihnen angezettelt, der hilft ja, nicht genau. Und der löst nicht die Probleme, vor denen wir stehen. Ja, geil, oder? Von Ihnen angezettelt, der löst nicht die Probleme, vor denen wir ganz stehen. Bestimmt. Und das von der Frau, die auf der überregionalen Bühne erschienen ist mit den Worten: Ich hab keinen Bock auf alte weiße Männer. Nur zur Erinnerung. Das war das erste Video von ihr, was außerhalb von Bayern aufgetaucht ist, damals, als sie zur Spitzenkandidatin geworden ist. Ja, ist auf einer Kulturkampfplattform groß geworden und bekannt geworden. Und reitet auf der immer noch beim Insistieren, dass es diesen Kulturkampf nicht gibt und dass der nur von Konservativen heraufbeschworen worden ist. Das ist so der neueste Trick, ne, zu behaupten, dass es rechte Themen wären oder konservative Themen. Und ja, wir wollen da eigentlich gar nichts von wissen, groß. Wir wollen das nur machen, das mit dem Gendern oder so zum Beispiel. Ne? Also wenn die Leute alle blöde wären. Es braucht viel mehr Führungspersonen, die innovativ sind, die anpacken und die mutig sind. Und zum Mut gibt es einen Gegensatz. Und die mutig sind, ja, mutig genug, um zu sagen, es gibt nur 2 Geschlechter, vielleicht eventuell. Das braucht man ja heutzutage schon Mut. Nein, Chris, mutig genug für den großen Sprung nach vorn. Ja, das stimmt natürlich. Transformation und bessere Gesellschaft. Das ist Ihr Koalitionsvertrag. Ambitionslos und voller leerer Versprechungen. Und ich sage ganz klar, Bayerns Menschen haben mehr verdient, als die alten Forderungen von 2018 wieder zusammenzuschreiben und ein neues Schleifchen drum zu binden. Bayerns Menschen. Das war eine nette Formulierung. Da merkst du wieder richtig so, das ist sowas, wo sich bei der Grünen-Fraktion lange Gedanken drüber gemacht wird. Sagen wir jetzt die Bayern? Sagen wir jetzt die Bayerinnen und Bayern? Das klingt total bescheuert. Lass mal, nee, ich weiß, sag mal Bayerns Menschen. Christina, das geht dann schon. Bayerns Menschen. Erdlinge aus Bayern. Ich bin die Christina. Kohlenstoff, Lebensform. Am Alpenrand. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Grüne sind Impulsgeberinnen und Kontrollorgan. Und weil wir unsere Arbeit. Kontrollorgan. Gerade waren sie noch fucking Organ. Von allem nicht betroffen oder so. Es ist unsagbar. Ja, die kontrollieren ganz viel. Ja. Diese Hügel. Die wirklich viel, ja. Und meckern dann auch rum. Das Kontrollorgan. In diesem von euch angezettelten Kulturkampf. Sie beschießt sich dann und andere Seite gleichzeitig. Sind Impulsgeberinnen und Kontrollorgan. Und weil wir unsere Arbeit ernst nehmen, sind wir Regierungsfraktion im Wartestand. Sie können... Das ist wirklich provokativ. Die Frau ist schon hart. Also die stellt sich da ja hin und hat den Anspruch, dass sie eine ernste Rede hält. Und man muss einfach lachen, wenn man sie reden hört. Das ist schon hart. Für wie blöd hält sie die Zuhörer? Und damit auch die Menschen in Bayern? Also das, da guckt doch ein Kind durch und sagt, der Kaiser ist doch nackt. Ich möchte doch potenzielle Wähler ansprechen. Wie doof müssen die denn sein? So potenzielle Wähler für die Grünen. Frage ich mich da auch. Regierung, wie viel haben die gekriegt? Wie viel Prozent? 8 oder 12, ich weiß nicht genau. Aber 12% ist ja in der Regel so die Menge, mit der sie dann in der Regierung beteiligt werden. Ne? Also mehr braucht man ja nicht als Grüner. Ist doch klar. Wo ist denn das fucking Ergebnis? Nein, ich will nicht wissen, wer da wählen darf. Ich will das Ergebnis sehen. 8. Oktober 2023, Bayern. 14,4%. Ja, eindeutig Regierungspartei. Ja. Auf jeden Fall. Knapp bei einer absoluten Mehrheit vorbeigeschaut. Ja, durchregieren können sie noch nicht. Aber da sind schon, also auch als Junior-Koalitionspartner wird die CSU sich einfach den Forderungen beugen müssen. Ja, das ist ja das Ding, es reicht ja halt, na, also mit der CSU würde es ja halt reichen, weil die ja halt eben da... Ja, aber ja. Die CSU, der Söder, also dem Söder traue ich schon noch zu, dass er weiß, dass die Bayern dann halt ihr Kreuz beim Aiwanger machen, wenn er anfängt mit denen hier... Ja, prinzipiell schon, aber das ist ja auch der... Also ich meine, deswegen gehen sie auch auf die Freien Wähler mehr los als auf den Söder, obwohl sie auf den natürlich auch losgehen. Ne? Weil im Endeffekt ist ja jede Breitseite gegen die Freien Wähler eine Pick-me Empfehlung, weil mit der SPD werden sie da nicht koalieren und das wird, glaube ich, auch nicht reichen. So klein wie die ist. Aber mit den Grünen würde es halt reichen. Und ja... Also ich meine, dem Söder traue ich sowieso alles zu. So. Wenn es die Freien wieder nicht geben wäre, dann wäre er auf jeden Fall dabei. Also der würde dann bestimmt nicht sagen, irgendwie ich mach neue Wahlen oder Gott behüte, ich koaliere mit der Irgendwo müssten ja erstmal die Stimmen von den Freien Wählern hingehen. Ne? Also dann bist du vielleicht irgendwann wieder an dem Punkt, wie es früher war, wo die CDU halt knapp unter 50 oder mehr hat. Weil man darf nicht unterschätzen, dass die Bayern schon eher noch eine konservative Gegend sind. Klar, in München wählen viele Leute grün, deswegen sind die da auch so stark. Aber ich glaub, das Gleiche kannst du aber halt auch für Niedersachsen zum Beispiel sagen. Ne? Also wenn du dir mal die Karte von Niedersachsen anguckst, dann hast du... Das kannst du für jede größere Stadt sagen. Vor allem, wenn sie eine Universität hat, kannst du auch gucken, ja, gehen die Zahlen halt hoch. Ist so. Ja. Ist nichts zu machen. Sie brauchen da gar nicht zu lachen. Ich meine das ernst. Das konnte sich gerne zurückhalten. Das war zu witzig. Auch das wieder, das ist ja unsouverän. Also, sie brauchen da gar nicht zu lachen. Ich meine das ernst. Das ist aber so, als ob die Leute das mit Absicht gemacht hätten oder so. Aber das war schon... Du meinst, dass das Kontrollorgan versagt hat? Ja, scheinbar, ja. Was hier, das Organ, das hier versagt, ist eindeutig unter der Mini-Pli. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie können sich bei uns darauf verlassen. Wir werden in den nächsten 5 Jahren hart in der Sache diskutieren, aber immer mit Anstand und Respekt. Und ich erinnere nochmal daran. Mit Intellekt wäre vielleicht auch nicht schlecht. War da nicht diese Flugblatt-Geschichte in Bayern? Ja, und ich erinnere nochmal daran, dass irgendwas war da, Anstand. Und das ist die Frau, die bekannt geworden ist mit dem Satz: Ich habe keinen Bock auf alte weiße Männer. Vorgetragen in diesem Ton. Das ist die hart in der Sache, aber immer mit Anstand Person. Anstand und Respekt, genau. Und wir als Grüne, wir diskutieren auf Grundlage von Fakten und da laden wir Sie gerne dazu ein. Es gibt 375 Geschlechter und jeder darf sich eins aussuchen. Wir diskutieren auf der Basis von Fakten. Ja, zur Erinnerung, das ist die Dame, die den Antrag gestellt hat, dass in Bayern bitte der Verfassungsschutz eine Liste erstellen soll oder hier die sogenannte Incel-Bewegung in Fokus nehmen soll, weil die ja, oh ja, Anschläge stimmt, begehen werden in Bayern. Ne? Auf Basis von Fakten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als Grüne sind wir unserer Verantwortung fürs demokratische Gemeinwesen bewusst. Und deswegen schlage ich Ihnen eine Partnerschaft vor für unsere Demokratie. Denn mich ganz persönlich beschämt es, niemand dass braucht Jüdinnen euch. Und Juden... Niemand braucht euch, 15% oder so. Braucht keine Partnerschaft mit euch machen. Ihr könnt euch einfach eine lange Nase zeigen. Das sollten sie auch tun, glaube ich. Ja, aber ja, jetzt kommt die Nazi-Keule. Ja, Vertreter der Demokratie, und damit, mit dem muss man doch zusammenarbeiten, dem muss man doch Macht geben, hallo? Sonst ist man doch also Undemokrat. Vertreter der Demokratie, wenn es nach den Grünen geht und ihren Einwanderungsplänen, sind wir bei 2040 im Kalifat. Also wo wir uns dann entweder verteidigen müssen und weniger demokratisch sind oder halt durch Geburten rausgewählt werden. Und da ist eigentlich nichts Positives dran. Also gar nicht. Also, ich weiß nicht. Das ist wie ein Wolf im Hühnerstall. Ich erinnere an die Worte von Frau Göring-Eckardt: Es wird bunter werden und es wird auch religiöser werden. Ja, und jetzt kommt es mit Juden an. Ja, nee, die Grünen haben diesen Multikulturalismus so stark gepusht und auch noch kritische Rassentheorie mit in den Fokus genommen von auch ihrem Gunda-Werner-Institut, wo einfach den Hardcore-Auswüchsen von der anderen Seite einen Schutzmantel gegeben wird unter politischer Korrektheit. Also ihr seid, weiß ich nicht, Saboteure, ihr seid der Selbstmordmechanismus unserer kollektiven Kultur, so unseres Landes. Darf auch nicht vergessen, dass die Außenministerin auch grün ist. Das ist die Frau, die weitere 50 Millionen an Geld nach Gaza pumpen will. Und die ist auch in deiner Partei. Und du führst jetzt hier also Juden und Jüdinnen an. Von wann ist das? Ja. Von vor 5 Tagen. Alter, sie ist ein Bacon of Hope in einer dunklen Gesellschaft. Ein Bacon oder ein Beacon? Ein Bacon. Was ist eigentlich, wenn man ein Bacon of Hope... Das war ein Spruch von Baerbock. Ein Original. Oh nein. Von ihr, ja. Sie hat gemeint, dass Südafrika ein Bacon of Hope wäre. Darf ich einen Bacon of Hope von einer Moschee ablegen? Das wäre ein Angriff. Das wäre ein Angriff auf die Moschee. Ja, wobei manche von den IS-Sympathisantinnen, also mit Frauen, Binde, Moral, Strich, gegendert, die sind schon hübsch. Also, okay. Die eine auf dem Foto, weil die nett lächelt. Ja. Du bist echt so ein Simp. Mit der würde ich gern da war, auf der Straße machen. Und die Nation of Islam ausrufen. Erst meiner Frau damit auch schon gedroht. Die Kommunisten ins Land hier, Ehre, und danach. Ich möchte die Kommunistin, ich möchte eine Salafistin, ich möchte zufrieden sein. Genau, solange ich der Kalif bin, ist es egal, mit Kalifat, ne? Ein Barte des Kalifen. Ja. Aber für die Leute, die uns nicht so oft zuhören, das, was Ewe gerade gemeint hat mit dem Gunda-Werner-Institut und kritische Rassengeschichte, das ist nicht nur so was, was wir so dahin sagen, sondern wir waren da. Ne? Wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen. Also wir waren ja bei dieser Veranstaltung mit der Gründerin von der Intersektionalitätstheorie. Ja, da waren viele nubische Göttinnen, die abgehangen sind. Ja, und unter anderem halt eben auch Leute mit Kopftuch hier, wie die Frau Gümüşay. Ja. Also, das ist nicht einfach so, dass wir das nur irgendwie sagen und die zu beleidigen oder so, sondern das hat Hand und Fuß. Nein, bei mir kommt es auch nicht irgendwie von einer Herzensregion von Beleidigung, sondern eher was von Brandmarken. Ja, ja, das muss man ja, das muss man ja halt immer dazu sagen, ne? Weil so ein paar Sachen, die man so mal so salopp dahin sagt, sind halt auch ja, so als kleine Sticheleien gemeint mal. Aber ne, deswegen finde ich das halt wichtig, dass wir das auch Ja, das sagen, stimmt. dass das Ja, nicht das einfach stimmt. nur Stichelei oder Gehässigkeit von unserer Seite ist, sondern Ich dass da bin da von schon. Stuttgart nach Berlin gefahren, um mir das anzugucken, um subversiv zu infiltrieren. Denn mich ganz persönlich beschämt es, dass Jüdinnen und Juden sich nicht mehr sicher in Bayern fühlen. Dass Menschen mit Migrationsgeschichte diskriminiert werden, dass Hass und Hetze immer mehr werden, dass Verschwörungsmythen und Fake News um sich greifen und dass das Gift der Verfassungsfeinde immer lauter und stärker wird. Ja, mit anderen Worten, ihr seid alle schuld. Ich habe überhaupt nichts falsch gemacht, weil dieses Ding mit von wegen Menschen mit Migrationshintergrund, was sie damit natürlich meint, ist, ihr sagt ja jetzt hier irgendwie muslimischer Antisemitismus. Das ist ja total gemein und voll unfair und das gibt's ja gar nicht und so. Also lese ich das. Bei Menschen mit Migrationshintergrund, so redet man ja normalerweise auch nicht über irgendwelche ja, jüdischen Leute, die sind ja auch weiß gelesen und so weiter und so fort, von daher. Ja, das mit den Muslimen ist halt auch so eine Sache. Ich kann mich noch erinnern, da war ich in Tunesien im Urlaub, da war ich so irgendwie Grundschule und dann hat ein Tunesier gesagt so, oh ja, die Deutschen und der Holocaust, wie habt ihr so viele nur umbringen können? Ich mir auch dachte, ah, sehr gut. Also ich habe das erst Jahre später verstanden. Also die es mit Begeisterung nachgefragt haben. Also weil Gründe und Hass und Ideologie und irgendwer muss ja schuld sein. Also. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen, da müssen wir etwas tun. Ich möchte nicht irgendwann an die jetzige Zeit zurückdenken und feststellen, dass wir hier im Bayerischen Landtag in der 19. Legislaturperiode zu wenig gemacht haben. Und deswegen reicht es in meinen Augen nicht, sich in einer Präambel zu versichern, dass man mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Denn machen wir es uns doch mal ehrlich. Unsere Demokratie steht im Feuer. Und wir als politische Verantwortliche, wir haben beides zur Hand: Wasser zum Löschen oder Brandbeschleuniger. Und ich. Nein, nein, nein, die Metapher sollte sein, ihr wirkt Deutschland, schreit Hilfe, was können wir tun, während das Einzige, was ihr machen müsstet, Deutschland weniger zu würgen wäre. Einfach damit aufhören und es würde bereits besser werden. Wenn ihr gar nichts machen würdet, würde die Situation sich bereits verbessern. Ah, Hilfe. Ich glaube, jetzt ist der Tag gekommen, jetzt ist der Punkt gekommen, dass wir Demokratinnen und Demokraten uns unterhaken und alle geschlossen ans Löschen gehen. Das ist unsere Aufgabe in dieser Zeit. Die Brände bestehen aber auch alle aus eurem Material, ne? Ja. Also. Der Fake-Account sagt, das ist Jeanne d'Arc-Syndrom. Das Gefühl habe ich manchmal öfter bei so jüngeren Grünen, männlich und weiblich, ob das jetzt der Herr Konrad Ja, ist ich glaube, sie oder ist aber auch schon fast Genio 40, oder also sie. ganz so jung ist sie auch nicht mehr. Ja, aber die gehört trotzdem noch zu den Politik-Dingsbums noch zu den Jüngeren für mich. Also Ist sie ich sehe das Young vielleicht. Global Leader, oder? Not so young globally. Okay. Ja, und auch das, was sie meint mit Verfassung und so weiter. Also da haben die Grünen ja auch nur ein taktisches Verhältnis dazu. Weil da steht irgendwas von Lebensgrundlagen im Artikel 20, auf den sie sich da immer beziehen. Und deswegen ist das schön, weil da können sie sagen, ja, hier, wir müssen jetzt hier alles umschmeißen und hier die Unfreiheit auspacken und Planwirtschaft machen wegen den Lebensgrundlagen. Ja, also die haben ja ohne Spaß Leute, die davon reden, dass es besser wäre, wenn wir kollektiv aussterben würden für die Erde, weil der Mensch nur ein Schädling ist, plus die Angaben, dass man militärisch alle Preise, alles rationieren soll, die Wirtschaft zumacht, Planwirtschaft macht, um das Klima zu retten, und sagen auch, dass man sich daran erstmal gewöhnen muss, dass wir komplett autoritär durchregieren müssen. Das ist das, was so im vorpolitischen Raum der Grünen mitschwingt. Also die Weltuntergangsstimmung, alle Menschen sind schlecht, alle können sterben, plus so Ideen, wir müssen komplett autokratisch durchgreifen in alle Lebensbereiche, die wir haben. So, wow. Und deswegen unser Angebot als Grüne. Wir streiten gerne hart in der Sache um den besten Klimaschutz, um ein gutes Bildungssystem. Aber lassen Sie uns Partnerinnen und Partner sein bei der Stärkung der Sicherheitsbehörden, bei einer Stärkung der Demokratie in unserem Land, dafür, dass Jüdinnen und Juden hier sicher leben können, dass wir uns gemeinsam gegen jegliche Form von Antisemitismus stellen, dass wir eine Landesantidiskriminierungsstelle schaffen und. Ja, eine Landesantidiskriminierungsstelle. Und dreimal dürft ihr natürlich raten, was so eine Landesantidiskriminierungsstelle dann macht. Von den Grünen. Nach Idee der Grünen. Also ich habe das jetzt in ihrem Programm nicht nachgeguckt, aber ihr könnt davon ausgehen, dass es Gefährderquadrat. Halt, ja, genau, Gefährder-Ataman-mäßig ist. Also Muslimfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus und so. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Die Aufgaben sind gewaltig, und wenn wir nicht zusammenhalten als Demokratinnen und Demokraten, dann werden Demokratiefeinde noch lauter und noch stärker, und das kann keiner hier möchten. Ja, das kann wirklich keiner hier möchten. Das kann keiner hier möchten. Was? Hä? Das ist nicht mal ein Satz. Mögen heißt es, glaube ich. Wollen. Wollen sowieso. Das kann keiner hier wollen, aber möchten? Das kann keiner hier möchten. Wieso? Ich denke, da sind böse Verfassungsfeinde jetzt im Parlament. Aber die möchten das auch nicht, oder wie? Oder können das nicht möchten? Die weiß auch nicht, wovon sie redet, ey. Kolleginnen und Kollegen. Die viel zitierte Brandmauer gegen rechts hat in meinen Augen die letzten Monate gebröckelt. Und sie muss wieder errichtet werden. Und auch daran haben Sie als Ministerpräsident... Ich war bei den Grünen von deren Stiftung in einem Twitter-Space, wo sie eins zu eins gesagt haben, dass die Brandmauer der Grünen nur dadurch geschützt werden kann, wenn Grüne selber aufhören, Konservative von der CDU in die komplett rechte Ecke zu stellen. Und da waren alle Panelisten sich einig, dass die Grünen davon weniger machen wollen, wenn die Brandmauer wirklich nicht fallen soll. Das fand ich auch mal interessant. Also. Ja, aber aus ihrer Sicht bedeutet Brandmauer gegen rechts, du kannst mit den Freien Wählern nicht koalieren, du musst mit mir koalieren. Genau. Genau, dann versucht man sich doch nur ein bisschen Funde zu sichern oder so. Söder eine Verantwortung und eine Vorbildfunktion. Zu einen und nicht zu spalten. Aber ich nehme uns... Ich erinnere noch mal daran, die Dame, die uns gerade dazu aufruft, zu einen und nicht zu spalten... ist die gleiche Dame, die damit bekannt geworden ist, zu sagen, ich hab keinen Bock auf alte, weiße Männer. Das ist sowas von ein tolles Einigungsangebot, ne? Ist die eigentlich irgendwann auch fertig? Wir haben schon eine Dreiviertelstunde durch. Verantwortung mit ein. Wir müssen doch wieder aufzeigen, dass Politik Probleme lösen kann, dass Politik inspirieren kann und dass Politik Mut geben kann, gerade in den nicht einfachen Zeiten. And we have to point it all out. Mut geben. Haben die anderen ja gemacht, deswegen sind sie auch gewählt worden. Mut geben. Ja, was für Mut denn? Ja, die Inflation wird immer größer und so, ja. Ach, auch mal ohne Strom auszukommen. Ja, genau, ja, wahrscheinlich. Ja, da brauchen wir Mut für, genau. Ohne Strom, ohne Essen, ohne Eigentum. Grüne an die Macht wählen, da brauchen wir auch Mut für. Der Schriftsteller Salman Rushdie hat es in seiner Rede zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels auf einen Nenner gebracht. Ja, das fand ich auch ganz besonders schlimm, dass sie sich ausgerechnet auf den Rushdie bezieht. Also, weil ich meine, das ist ja auch ein alter Mann, so, der sich ganz... Ja, mit der Fall von Rushdie hat halt, finde ich, schon auch historische Bedeutung. Also es zieht sich schon länger hin. Und er war eine lautere Stimme mit seinem Roman, den er geschrieben hat. Und ich war vor 10 Jahren auch auf der Buchmesse und da hat die iranische Delegation ihren Stand boykottiert, weil der Rushdie auf die Messe kam. Also der Typ ist schon, also das schlägt Wellen oder greift weiter. Also er ist der glücklicherweise noch lebende Beweis für die Rückständigkeit einer gewissen Religion. Die es glaubt, ja, man könne Menschen zum Tode verurteilen, weil sie irgendwas gesagt, geschrieben, gedacht oder gesungen haben. Ja, er ist das lebende Beispiel dafür, dass der Westen und der Islam in der jetzigen Form nicht koexistieren können auf dem gleichen Gebiet. Ja, weil es immer den Versuch geben wird, die Demokratie halt dem Islam untertan zu machen. Da hat Olbeck echt prophetisch geschrieben, muss man schon sagen. Und ich zitiere ihn. Wir sollten schlechte Reden mit besserer Rede kontern, falschen Narrativen bessere entgegensetzen, auf Hass mit Liebe antworten und nicht die Hoffnung aufgeben, dass sich die Wahrheit selbst in einer Zeit der Lüge durchsetzen kann. Was hat der wohl gemeint? Der hat gemeint, wird die Grünen, kann doch nicht anders sein, oder? Alter, ja, der nicht über Cancel-Culture gesprochen in der Rede? Nee, das war Zizek, ne? Jetzt bringe ich das durcheinander. Mhm. Ich ja, glaube, auch hier würde ich jetzt wieder das wiederholen, was ich jetzt schon dreimal wiederholt habe, und deswegen spare ich es mir. Ja, der ist ja nicht weiß. Alles, das stimmt auch einfach nicht. Es wird ja nicht mit Liebe auf Hass reagiert. Es wird mit Repressalien und noch mehr Hass auf Hass reagiert, wenn schon überhaupt. Ja, das wird sich ganz übel gewehrt, einfach nur. Oder das wird ignoriert, wenn es von den falschen Leuten ausgeht. Bestenfalls. Das ist Gerechtigkeitskampf, ne, bei den richtigen Leuten. Kann. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns das als Grundsatz nehmen für die nächsten 5 Jahre. Mit Mut vorangehen, dieses wunderbare Land gestalten, jede und jeder an seiner Stelle. Und Sie, Herr Ministerpräsident, haben da eine besondere Verantwortung und daran werden wir Grüne Sie messen. Uiuiui, ui, ui, Söder, da kommt was auf dich zu jetzt. Also Achtung, die Kontrolltussi kommt wieder um die Ecke. Das ist alles kontrollieren. Checken, prüfen. Das Kontrollorgan. Ja. Die Garde hat ein Loch in Bayern. Der neue Landtag zeigt, wie rechts der Freistaat ist. Anständige Konservative müssen jetzt die Demokratie retten, meint unser bayerischer Autor. Ja, und ja, man guckt sich das Bild von dem Autor an und denkt sich, okay, und unten drunter steht was von Kirche, Religions- und Kulturwissenschaft, irgendwas mit Queer, okay. Darf ich mal tippen? Queer durch die Kirchenbank ist ja auch... Die Demokratie retten bedeutet doch nicht mit den Freien Wählern, sondern lieber mit den Grünen koalieren, oder? Nee, du bist ein Fuchs, Chris. Ja, es geht los mit diesem Halemba von der AfD, der angeblich irgendwo in ein Gästebuch eine verbotene Floskel geschrieben hat. Und außerdem angeblich in seinem Zimmer irgendwie einen SS-Befehl von 39 an der Wand hängen hat. Also ein durchaus unsympathischer Mensch, aber halt ja, dieses Kesseltreiben, das sie da mit einem Haftbefehl und was weiß ich veranstaltet haben, war halt auch kein echtes, tolles Zeugnis für die Demokratie. Aber gut, finde ich eigentlich auch uninteressant, das Thema. Das Mehrheitsbayern sollte sich keine Illusionen machen, auch wenn die kommende Zeit für Jüdinnen und Juden, Migrantisierte und Queers im Freistaat eine besondere Unsicherheit bedeutet. Alle nehmen Schaden. Was das Alltagsklima angeht, das Image Bayerns als internationaler Innovationsstandort oder die öffentliche Gesundheit. Alle nehmen Schaden. Alle. Alle. Katrin Ebner-Steiner, AfD-Fraktionsvorsitzende, verbreitete bei der ersten Parlamentsdebatte nicht nur das übliche blaue Rassistengift, sondern behauptete in einer perfiden Umdrehung der Tatsachen, dass die Impfungen gegen Covid-19 lebensgefährlich seien. Dann macht er noch einen Witz über Immunität und den Halemba. Aha. Er und seine KollegInnen müssen sich nichts Neues einfallen lassen. Sie können weiter hetzen und die Bevölkerung belügen und dafür monatlich 9.215 Euro Diät kassieren. Auch die vielen Mitarbeitenden verdienen gut am öffentlichen Geld. Tatsächliche Probleme lösen sie nicht. Und die bayerische Regierung ist kein Bollwerk gegen rechts. Das haben die letzten Monate gezeigt. Ministerpräsident Markus Söder normalisierte Antisemitismus, als er nach der Hetzblatt-Affäre um Hubert Aiwanger an seinem Vize festhielt und ohne Not wieder mit ihm koalierte. Aiwanger lügt, wenn ausgerechnet er von Antisemitismus als in den letzten Jahren importiert spricht. Auch er gefährdet mit seiner Impfskepsis die Bevölkerung. Auch er griff queerfeindlich in die Freiheit einer Stadtbibliothek ein. Oh mein Gott, was der nächste Hitler, ich sehe es am Horizont. Der hat, sagt er doch einfach, dass die Leute in Neukölln keine Bio-Deutschen sind, die da für die Hamas demonstrieren. So, da ist praktisch wie Brand vom Reichsparteitag, wenn er sowas sagt. Und Impfskepsis, um Gottes Willen, das ist praktisch, also, ne? Da hast du das Lager ja schon gebaut. Alter. Es kommt jetzt auf jene an, die rechtes Selbstbewusstsein aufbrechen, wo immer es sich festigt. Wenn einer im Wirtshaus blöd daherredet, mit einer Warnwache zur Pogromnacht oder einem Dorf-CSD. Ein Dorf-CSD. Ein Dorf-CSD. Das schwule Pärchen trifft sich auf dem Dorfplatz. Ja, ich habe auch irgendwie an Duffy Thomas denken müssen. Der einzige Schwule im Dorf. Ja, genau. Das stimmt doch gar nicht. Aber ich meine, wie ist das dann? Dann sagt irgendwie der Huber Alois, sagt, die sollt man euch nach Haus schicken da. Und dann am nächsten Tag kommt dann irgendwie das Einsatzkommando und fährt dann da mit Mottowagen rum durchs Dorf oder was? Und setzt den kühnen Regenbogenhüter auf. Oder wie stelle ich mir ein Dorf-CSD vor? Dazu müssten doch da erstmal irgendwie Leute sein, die das überhaupt wollen. Oder wird das dann von außen? Und kommt dann wirklich so ein Kommando und faltet dann das so die. Das ist doch für die Leute wahrscheinlich wie Karneval. Die rufen dann Tag aus und verkleiden sich dann ein bisschen einfach. Oh, ich gehöre mal als Mädchen. Hast du mal in Bayern auf dem Dorf? Ja, wenn die überhaupt sowas machen, dann machen sie das wahrscheinlich so. Ich meine, ernst meinen die das so bestimmt dann nicht. Ich meine ganze Kindheit immer dahin in Urlaub gefahren an einen Ort und in diesem Dorf, da würden die Leute einfach wahrscheinlich reingehen und ihren Tätigkeiten nachgehen oder so. Wenn da Maurice Konrad mit seiner Truppe vorbeiläuft oder so. Ganz besonders kommt es auf die Konservativen an. Darauf, ob sie das tatsächliche Lösen von tatsächlichen Problemen einfordern. Darauf, ob sie sich an die Seite von DemokratInnen stellen, die ihnen sonst vielleicht zu bunt und tätowiert sind. Oder lachend bzw. schweigend an der Seite von Rechten stehen. Schöne Kafka-Falle. Schöne Kafka-Falle. So jung und schon eine schöne Kafka-Falle gebaut. Du musst für uns sein. Du musst einen Dorf-CSD organisieren, ansonsten bist du Hubert Aiwanger und damit sowas ähnliches wie Hitler. Netter Versuch, Lautsche. Aber also, dass so ein hasserfüllter Scheißdreck einfach so als Kolumne durchgeht, finde ich schon faszinierend, muss ich sagen. Die Gaudi hat ein Loch. Ja, und der Kolumne kann man sich schon einiges erlauben, ne? Heiland Habeck. Unser Heiland ist der Habeck. Heiland. Der mit seinem Familienministerium-Style besetzten Ministerium, was er hat, also halt rausgeputzt hat. Also, wo er wirklich Familienmitglieder und Zugeheiratete und so einstellt und Klüngel des Partei. Kram einfach unwürdig von einem modernen Industrieland macht. Also war. Ja, und da hat er ja so eine staatsmännische Rede gehalten, haben sie jedenfalls behauptet. Hm. Die war doch aber nicht aus seiner Feder, oder? Das hat er sich so schreiben lassen, hat er sich den Anzug angezogen. Totale Schauspielerei in meinen Augen. Naja, Autor ist er ja. Typ. Also ein bisschen. Ja, aber er ist ja eher der Typ, der eben dann nicht so auf Deutschland steht oder so. Ja, aber er hat da, also mal ganz abgesehen von dem, was da drin war, aber diese Struktur, die er benutzt hat, halt immer wieder ein Beispiel bringen und dann wieder sagen, 80 Jahre nach dem Holocaust. Das ist ja klassisch, das ist ja hier Shakespeare. Ja? Und Brutus war ein ehrenvoller Mann. Ja? Also das ist nix, das ist einer der ältesten Tricks der Redenschreibergeschichte. Also dass sich da alle irgendwie gefreut haben, als hätten sie irgendwie einen Monat Netflix umsonst bekommen oder so. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich meine, es ist keine schlechte Rede gewesen, aber sie ist halt auch überhaupt nichts Überdurchschnittliches gewesen. Das hat ein Genscher früher aus dem Stegreif gemacht. Absolut. Und dass sich alle so einpissen, weil einer mal irgendwie eine annehmbare Rede hält, während die anderen nur bah, bah, AfD bah, bah, machen die ganze Zeit. Ja. Ist das ja, unsere Demokratie, für die ist das kein guter Gradmesser, dass die Leute sowas schon so geil finden, dass die Medien sofort anfangen, ihn zum Kanzler hochzuschreiben. Ja, das war auch niedlich. So, man macht mal ein paar Worte, die nichts kosten und sofort ja, ist man der neue Messias. Ja, die wollen ihn zum Kanzler schreiben oder was, ne? Kommt mir so vor. Bis eigentlich ein bisschen Zeit. Ja, apropos die richtigen Worte finden. Ist ja nicht ganz so einfach. Hier ist jemand, der ein bisschen Probleme damit hatte. Die Union will das Bekenntnis zu Israel zur Einbürgerungsvoraussetzung machen. Was halten Sie denn davon? Ja, es war jetzt ein bisschen leise. Also hier die Reporterin hat gefragt. Die Union will das Bekenntnis zu Israel zur Einbürgerungsvoraussetzung machen. Was halten Sie denn davon? Gefragt wird hier die zauberhafte Familienministerin Lisa Paus. Und jetzt ihre ausführliche Antwort. Es wurde ja gerade ein Einbürgerungsgesetz auf den Weg gebracht, in dem es auch entsprechende Bezüge gibt. Was steht denn da? Ist das so? Bekenntnis zu den Grundwerten, jetzt nicht explizit zu der Thematik Israel, aber natürlich im breiteren Wertekanon gefasst. Und das wird ja jetzt auch weiter beraten, das Einbürgerungsgesetz an der Stelle. Und damit ist ja auch erstmal gut und der Ball liegt ja in der Situation. Ja, dann ist ja gut, wenn die sagen, sie denken nicht so, dann ist alles in Ordnung. Grundsätzlich, ne? Dann gilt natürlich in Deutschland, dass die Einbürgerung nur erfolgen kann, wenn eben klar ist, dass man auf dem Grundsätzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Und klar ist auch, dass es zur Staatsräson Deutschlands gehört, das Existenzrecht Israels nicht nur zu sehen, sondern eben auch mit zu unterstützen und zu verteidigen. Und von daher glaube ich, ne, werden wir in den nächsten Wochen entsprechende Debatten sicherlich sehen. Armselig. Armselig. Von Entscheidung hat sie nichts gesagt. Nee. Das war eine komplette Luftnummer, was sie gesagt hat im Endeffekt. Ja, irgendwelche Voraussetzungen schaffen neue, das erhöht ja nur die Wahrscheinlichkeit, dass manche Leute abgelehnt werden können. Das kann ja auch nicht sein. Das will sie ja nicht. Glaube ich. Ja, ist ein Ausfall. Ich hatte das aber, glaube ich, auch schon länger gesehen, dass sie ein bisschen längeren Ausfall hatte. Aber es ist wirklich so, als hätte sie nachgeladen, ne? Das war ich jetzt am besten, ja. Oder auch zu dem, was ihr Mitarbeiter da halt meinte, von wegen, ja, da sind ja entsprechend, sind ja irgendwelche Sachen, stehen da ja drin. Und sie dann so, was denn? Wusste halt selber nichts von, wahrscheinlich. Da steht wahrscheinlich auch nicht viel drin. Weil im Endeffekt wollen wir alles nur vereinfachen. Ich weiß auch irgendwie nicht, warum wir vorher nie in der Lage waren, uns irgendwie zu Deutschland zu bekennen, wenn man hier einwandert. Aber jetzt kommt ja der Israel-Test für die Leute, die nach Deutschland wollen. Ja. Das haben mich auch viele gefragt, warum das auf einmal so ist. Aber es ist doch ganz einfach. Da gibt es eine ganz einfache, hundertprozentige Erklärung für. Weil in dem Fall die Nazi-Keule nicht zieht. Du kannst nicht das übliche Mittel nutzen, um die Debatte totzuschlagen. Ja, das stimmt. Sie immer benutzt haben. Und jetzt gerade haben wir den einzigen Punkt, so zynisch das klingt, den einzigen Punkt, an dem wir uns überhaupt frei äußern können. Wenn das sich, wie das momentan aussieht, dreht sich ja auch, drehen sich viele Länder gegen Israel. Wenn das die führende Doktrin auf der Welt wird, dann werden wir wieder unseren Mund halten müssen. Das wird nicht lange dauern. Also gerade diese Rede vom Habeck, für mich ist das eine Beruhigungspille. So, hier, guck mal, wir machen ja was, auf jeden Fall erzähle ich hier irgendwas und seid mal ruhig, wir haben das alles schon im Griff und hintenrum heißt es Business as usual. Business as Busetti. Boah, die toten Augen von Wien. Ich habe das mitgebracht, vielleicht habt ihr Lust, das mal da mal reinzugucken. Hast du dann schon reingeguckt? Ja, ich habe mir das angehört tatsächlich. Okay, also es gibt was sehr, ja. Ein bisschen, ne? Nicht so viel, wie man vielleicht meinen könnte, aber es gibt schon ein bisschen was her. Kannst du mal anschmeißen? Ich fand den Anfang schon ganz viele Sachen gar nicht. Dann schauen wir mal. Ihr wisst, dass das eigentlich gegen die Genfer Konvention verstößt, was ihr da mal. Unsere Zuschauer mit Busetti quälen uns. Und übrigens, ne, ZDF, erinnert ihr euch? Das letzte Mal, als wir ZDF gezeigt haben, wisst ihr noch? Lanz. Können wir das irgendwie verzerren? Ja, ich habe schon den, ich habe schon eingeschaltet, meinen Pitch-Shifter, ja. Okay. Zeit für eine richtige Gute-Laune-Folge heute. Und welches ist das größte Gute-Laune-Thema, das die Weltpolitik aktuell zu bieten hat? Genau, Sarah Wagenknecht. Nein, lass uns nicht über Sarah Wagenknecht reden, das kann sie selbst doch so viel besser. Ihr habt wahrscheinlich schon eine dunkle und düstere Ahnung, worum es heute gehen wird. Und ich fürchte, ihr habt leider recht. Und damit herzlich willkommen zu Busetti will reden. Leute fragen mich, wann ich mich endlich zu Israel äußere. Und auch wenn ich im Podcast schon ein bisschen darüber geredet habe, wäre meine ehrliche Antwort, am liebsten nie. Am liebsten würde ich gar nicht über Israel reden, weil eigentlich alles gesagt ist. Alles Richtige und alles erdenklich Falsche. Und weil es zu schlimm ist. Ich will nicht über die Taten der Hamas reden. Ich will nicht aufzählen, was sie anderen Menschen angetan haben. Ich will keine pathetischen Worte finden, um zu verurteilen, was für Leid sie verursachen. Ich will, dass solch eine Unmenschlichkeit nicht existiert. Ich will mich nicht hinstellen und mit einer kühlen Distanz, die gelogen wäre, und einer vorgeblichen Expertise, die ich nicht besitze, die Lage analysieren. Ich will, dass das alles gar nicht in meinem Kopf ist. Ich weiß, Weiber, einfach zu emotional für die Politik. Ja, ich bin zu emotional dafür. Und ich weiß, dass das egoistisch ist. Anderen Menschen wird Leid zugefügt und ich bin so eine Lusche, dass ich schon den Gedanken daran kaum aushalte. Ich bin ein gepempertes Schneeflöckchen. Und ich bin Satirikerin. Ich kann keine Satirikerin sein. Den fand ich den besten eigentlich. Als wenn sie Satirikerin wäre. Aber die ganze Zeit vorher, ne? Ich. Ne? Also, es ist so raus am Inhalt leer. Ja. Also es ist echt heftig. Wir haben uns doch erst dieses Pamphlet zum Israel-Konflikt von CDF angeguckt, da Dralala AA-Stiftung, 40, 50 Seiten oder 80 das Seiten. Das war ARD, glaube ich. Aber ja. War ARD, ja, ist das zu viel, das sowas zu lesen, was es im Hause CDF ja bestimmt auch gibt. Aber sie ist doch Satirikerin. Ja, und dazu fällt dir nichts ein. Was ist mit dem Borat-Typen, der The Dictator rausgebracht hat? Der hat es hinbekommen, sie aber nicht. Sie ist doch eine Schneeflocke. Hat sie doch und gesagt. Ich möchte nochmal an die Blinddarm-Geschichte. Ne? Ja. Die Ungeimpften sind der Blinddarm und so. Da konnte sie sich äußern. Da konnte sie Ausgrenzung fordern. Ja, das hat ja auch noch nicht jeder gesagt. Das musste ja gesagt werden. Aber übrigens, gutes Stand. Oh, Grenzen der Satire verlaufen nicht nur entlang der etwas ausgelutschten Frage, was Satire darf, sondern manchmal auch entlang der Frage, was sie kann. Aber ich verstehe, dass wir das tun müssen, dass es uns etwas angeht, was auf der Welt passiert. Noch dazu, wenn wir als Land eine große Schuld daran tragen. Ich wundere mich bloß ein wenig über die. Also früher konnte Satire auch mal Witze machen über schwierige Themen. Das können die nicht mehr. Witzig ist hier sowieso nicht. Durch den angeblich ja nicht luftleeren und Raum fallen. Ich mache doch auch nicht so ein Programm an, damit mir die lustige Tante dann auf einmal aus ihrem Seelenleben erzählt. Also, ich möchte nicht der Name nicht zu nahe treten, aber es interessiert mich auch gar nicht. Ich mache doch ein Unterhaltungsprogramm an, um unterhalten zu werden. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt die Hitparade mit Dieter Thomas Heck einschalte und er setzt sich dahin und sagt, gestern habe ich so schlecht gegessen, den ganzen Tag dieses Magengrill, ja nee, jetzt mal keine Musik, ja, mir geht's noch gut. Diese Leute, diese, ja, sie ist doch eine Welterklärerin, aber dem Thema ist es jetzt auf einmal scheinbar doch nicht mehr richtig, weil ja schon alles gesagt wurde und, ja, es und ist so viel halt Schlechtes. Und Bauchnabelschau von, wie fühle ich mich bei der Berichterstattung zu Thema, ja, X. Das ist einfach zu sehr diese dritte oder vierte Wand durchbrochen, wie man das sonst sagen würde. Ja, apropos, das sieht übrigens, das sieht so aus, als wäre man gerade irgendwie mit seinem Auto irgendwo lang gefahren und dann plötzlich ist da so eine auf der Fahrspur, wo man ist, so eine pinke Wand aufgebaut mit so einer verwirrten Frau davor, die man jetzt mit seinen Scheinwerfern anstrahlt und darauf wartet, dass sie irgendwie aus dem Weg geht und ihre Wand mitnimmt oder so. So sieht das irgendwie aus. So, was tue ich hier? Was ist hier los? Irgendwie so David Lynch-mäßig irgendwie. Und dann sieht sie plötzlich irgendwie, ja, Israel-Palästina-Konflikt, dies, das, jenes. Ja, das ist, das springt Dennis Hopper irgendwie aus dem Gebüsch. Mann, du hast doch Fantasiot. Das erwarte ich ja irgendwie, wenn ich das sehe. Es gibt gar keine Band. Ja. Oh Mann. Und keiner klatscht, dann sitzt irgendwie auf meinem Beifahrersitz. Ja, wenn das Thema zu schwierig ist, dann beschränkt man sich da auf die Befindlichkeiten, auf die eigenen oder so, scheinbar. Schwach eben. Ja, aber es sind doch alle. Alle. Keiner von den Solidaritätskonzertgebern. Keiner positioniert sich. Es war doch auch schon, als Corona angefangen hat, da habe ich 10 Bücher über Seuchen und Epidemien gelesen. Und ich fand es damals schon hart, wie wenig die Leute in den Redaktionsstuben oder Kommentatorstuben überall sich auch nur ein bisschen mit der Materie selber auseinandergesetzt haben. Und es halt beim Israel-Palästina-Konflikt genau dasselbe, dass halt niemand sagt, okay, das kostet mich jetzt dann 3-4 Bücher und dann weiß ich über die Sache Bescheid. Das schaffe ich, das kann ich lesen, sondern nein, das ist zu viel Arbeit. Und Nee, das braucht ja gar nicht so viel Zeit. Ne? Du kannst dir eine Concise History eigentlich in 20 Minuten angucken. Gibt es mehrere wirklich gute Exemplare, die dir genau zeigen, was auf was gefolgt ist und warum das da heute so aussieht, wie es ist und wie oft die Israelis gesagt haben, bitte wollen wir 2 Staaten machen und wie oft die Araber gesagt haben. Und zwar die Araber, nicht unbedingt die Palästinenser, sondern die Leute, die außen rum sitzen, die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Machen wir nicht, wollen wir nicht. Auch nicht, wenn ihr uns das Land zurückgibt, nein, wollen wir nicht. Trotzdem ist es Hassrede, wenn du sagst, eine Recherche, das sollte unter 10 Stunden dauern. Das geht. Die Israelis haben eine komplette Gärtnerei zurückgelassen für Blumen in Gaza, weil das war unter den Israelis hat der dort die Blumenzucht und der Handel damit floriert. Und das haben die denn komplett dagelassen, innerhalb von 2 Wochen komplett im Arsch, weil alles geklaut worden ist, was da war. Und ist nie wieder in Betrieb gegangen. Ja, aber so eine Bosetti. Das sind so kleine halt, Seitenfakten, die man. Die macht sich halt Gedanken darüber, was sie darüber denkt, was ihr Ding irgendwie ist, was wichtig für sie ist. Na, weil steht ja ihr Name drauf und sie will reden und sie will nicht reden und das ist deswegen Metaebene. Ja. Und look at me. Ja, sie versucht sich zu positionieren. Ne? Krieg in Gaza, wo die am meisten betroffen. Nee, am zweitmeisten. Oh, okay. Allermeisten ist Luisa Neubauer betroffen. Hallo Luisa, wie geht es dir? Boah, dieses Foto schon, ey. Ja. Dieses Foto. Ja, diese Frau hat ihre gesamte Jugend geopfert. Für die gerechte Sache. Für die gerechte Sache. Was zu predigen ist, glaube ich. Das Foto sagt, stößt du etwa gerade CO2 aus? How dare you, sagt das Foto. Don't breathe. Ja, das ist ein interessantes Interview, wo interessante Dinge gesagt werden. Das Wichtigste ist, also es geht halt darum, um Fridays for Future. Was ich hier rausnehme, ist, Fridays for Future ist so eine Art Gamergate ohne Anführer und es ist so schwierig, irgendwie sich auf einige Sachen zu einigen und das, was andere Leute sagen, da haben wir überhaupt nichts mit zu tun. Ich bin der Anführer von Fridays for Future. Ja. Und ich glaube, wir fangen mal hier an. Neubauer. Ich halte es für eine Klimabewegung nicht für zielführend, sich ins Zentrum von Krisen zu stellen, die jenseits von Klimafragen stattfinden. Auf einmal. Was? Wir sind queer, weil ihr unser Klima-Dingsbums und so. Ja. Was hat das damit zu tun? Alles Mögliche. Irgendein Nomen for Future. Es ist aber gleichzeitig ein Privileg, das als Klimaaktivistin sagen zu können. Wir in Deutschland können unsere Arbeit machen, weil wir eine Demokratie haben, die andere vor uns verteidigt haben. Für Aktivisten im globalen Süden oder grundsätzlich weniger privilegierten Ausgangslagen ist es anders. Da sind die Kämpfe ganz andere und hängen enger miteinander zusammen. Deshalb gibt es unter einigen ein gewisses Misstrauen, wenn wir in Deutschland sagen, dass wir uns für Klimagerechtigkeit einsetzen, weil sie befürchten, wir meinen das nicht ernst. Zeitmagazin Online fragt, aber was hat das mit Juden, mit Israel und Palästinenser zu tun? Luisa Neubauer, ich vermute, es ist eine Art Blueprint. Die Auseinandersetzung im Nahen Osten soll zeigen, wo jemand steht, in Fragen von Wiedergutmachung, von Leid, von Gerechtigkeit. Zeitmagazin Online. Also übersetzt, die Israelis sind die Weißen, die Unterdrücker, die Privilegierten, die Palästinenser sind die Braunen, die Unterdrückten, für die man einstehen muss. Verstehen wir das richtig? Neubauer. Das ist nicht meine persönliche Meinung, aber ein Auswuchs von einem Diskurs, wie ich ihn international mitbekomme. Und wie er bis gestern noch auf meiner Agenda stand. Dazu kommt, dass die Palästinenser in weiten Teilen des internationalen Diskurses als Indigene gelesen werden. Und wenn wir über Klimagerechtigkeit sprechen, dann sind indigene Menschen im Zentrum vieler Kämpfe. Sie gehören zu denen, die enorme Ungerechtigkeiten erfahren, obwohl sie auch diejenigen sind, die weite Teile der Ökosysteme und Artenvielfalt schützen. Und jetzt kommt das Wichtige. Ich glaube, wir sehen gerade, dass selbst die Intersektionalität an Grenzen kommen kann. Und zwar dort, Selbst die, überleg mal. wo auf der Suche nach dem größten Leid Leidenshierarchien aufgemacht und Meine kaum Fresse. Widersprüche zugelassen werden. Dann verrennt man sich. Man landet bei fürchterlichen Annahmen. Das ist passiert, genau das ist Luisa bei passiert. den Weltraumaffen, wann? Ja, aber das hätte man wissen können, Nice. hätte man die Idee Intersektionalität einmal von Anfang an durchdacht. Also Ja. einmal durchdacht, bevor man mit Ich ihr meine, hausieren geht. wir alle springen auf und ab und werfen unsere Fäkalien seit 6 Jahren gegen das Fenster, um denen das klar Ja. zu machen. Ich meine, oh Gott. Ah, ist Hallo, schon hallo, geil. es funktioniert nicht. Start abbrechen, es funktioniert nicht. Hallo. Das heißt, der Neubauer gefällt es nicht, dass jetzt nur noch der weiß ist, der Israel sich zu Israel bekennt. Oder wie? Darum geht's. Also, oder? Naja, die wissen halt eben, dass wenn sie sich dahinter stellen, dass sie dann vorbei sind. Ne? Also, da kannst du in Deutschland nicht mehr mitkommen mit dem Scheiß. Das ist von heute auf morgen Feierabend. Also, ich weiß es halt nicht, ob sie das jetzt wirklich gemerkt hat, dass das Problem ist, weil artikulieren kann sie es ja scheinbar. Oder ob sie es schon immer wusste und das jetzt Ja, nur aus aber, also Opportunismus Kritik hat macht. sich mal Aber verstanden. Chris, Ja. das ist ein echt gut gefundener Artikel, weil genau dieser Absatz ist ein fundamentaler Bruch, eine Bruchrille in ihrer Weltanschauung. Ja. Also es ist krass. Also Ja, ohne du hast ja Spaß. den Live-Bruch von der Weltanschauung im Interview. Also krass. Wie bei den Simpsons, I can see the exact moment when his heart breaks. Ja, genau. Ja, ist ein Plusartikel natürlich, aber im Archive irgendwie kann man den lesen. Ich habe den auch ein bisschen rumgeschickt, aber es ist irgendwie noch nicht viel Resonanz gekommen von den Leuten, die ich den geschickt habe. Aber mal gucken. Neubauer down bad. Ja. We're so back. Ja, doch, das mit den Leidenshierarchien, ne? Und man landet bei fürchterlichen Annahmen, ja, sag bloß. Und ich meine, ja, wir hatten ja hier diesen Tweet von Anita Sarkeesian und so mit diesem Kolonialstaat und so. Also, da geht es ja auch im nächsten Absatz direkt drum. Das könnte man ja alles einblenden und einbetten. Und die Menschen leiden, ja. Das hat man ja auch irgendwann schon mal gehört. Ja, und um dieses Thema reden sie jetzt hier quasi auch noch weiter. Also es geht ja noch eine ganze Weile so. Ja, dass sie sich widersprechen, widersprüchliche Aussagen machen, dass sie irgendwie Analysen schieben, die sich selber eigentlich betreffen, das wundert vielleicht keinen mehr, ne? Dass irgendwie, dass da so viel blödes Zeug kommt. Vielleicht löst es dann deswegen nicht mehr viel aus. Weiß ich nicht genau. Ich meine, der Laptop von dem, der Verschwundene von dem Kanzler hätte vielleicht auch ein bisschen mehr ausgelöst können. Da hat man auch nichts davon, ne? Irgendwie schickt mich das Foto von ihr noch mehr, dadurch, dass ihr Weltbild im Artikel bröckelt. Das eine Auge twitcht so ein bisschen. Ne? Ja, genau, das eine Auge ist so, punished by the press. Ja, das ist die Jeanne d'Arc, die merkt, dass wenn sie weitermacht, der Scheiterhaufen das Ende ist. Ja, das genau. Ist auch wieder, halt wieder so eine Jeanne d'Arc-Figur, aber die hat halt gerade bemerkt, was ihr droht, wenn die Engländer sie in die Hände kriegen. Mhm. Und das meine ich natürlich in Minecraft. Das hier ist auch ein sehr interessanter Artikel, schon von 2019. Und es kann sogar sein, dass wir den schon mal hatten. Aber ist mir diese Woche wieder in die Timeline gespült worden, hier von Hubertus Knabe, dem Historiker, auf seiner eigenen Webseite. Und da geht es um die DDR und deren Verhältnis zur PLO, was nämlich ein sehr intensives Verhältnis war. Inklusive Finanzierung und zu Schulung, also die haben die quasi auf jedem Level, was man sich so, also die Stasi als Geheimdienst, haben die den unter die Arme gegriffen, der PLO, und beim Umbringen von Israelis. Die Eltern und Großeltern der Leute, die heute in Neukölln da in der Sonnenallee wohnen, die sind ja auch großenteils über die DDR überhaupt nach Westdeutschland gekommen. Die großen Funktionäre und die Reichen sind da geblieben in der DDR und die anderen hat man gleich weitergeschickt, gehen Westen, da gibt's Geld. Ja, und nebenbei geht es hier noch um eine gewisse Annetta Kahn, die man nämlich eingeladen hat. Und deswegen glaube ich, dass wir den Artikel auch schon mal hatten, weil der Aufhänger von dem Artikel 2019 war so eine Veranstaltung, wo man sich halt genau mit dem Thema beschäftigt hat, also mit der DDR-Vergangenheit und der PLO. Und bei dieser Veranstaltung, die von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft ausgerichtet wurde in Berlin damals 2019, war halt eben Annetta Kahane als Key-Speakerin quasi eingeladen. Und Hubertus Knabe zieht hier halt nochmal die ganzen Sachen raus, ihre 800 Seiten lange oder so, also auf jeden Fall ein paar hundert Seiten lange Akte über ihre Mitarbeiter als IM Victoria. Und ja, das ist halt im Endeffekt eine Frechheit ist, dass ausgerechnet die Kahane sich da irgendwie zu äußern darf. Tja. Ja gut, es war ja auch im Kalten Krieg Palästina einfach nur ein weiterer Hotspot, wo man Grabenkämpfe als Supermacht führen kann und niemand sich wirklich so viel lokal um die Leute wirklich schert, sondern halt, juhu, Superpower-Konflikt, lass mal ein bisschen was finanzieren und gucken, wer gewinnt. Also... Ja. Zumindest war es in allen anderen Konflikten während dem Kalten Krieg so. Vielleicht bei diesem einen Konflikt nicht. Mein Quatsch. Ja, ich lese den vorletzten Absatz nochmal vor. Also er schreibt ja, diese Vergangenheit in einer Veranstaltung aufzuarbeiten, ist zweifellos lobenswertes Unterfangen. Wie sehr die DDR den Kampf gegen den jüdischen Staat unterstützt hat, ist in Deutschland nämlich kaum bekannt. Ja, bis heute auch. Hat sich da nichts dran geändert. Stattdessen trifft man immer noch auf den verlogenen Mythos vom antifaschistischen Staat. Während in der Bundesrepublik in Anführungsstrichen alte Nazis das Geschehen bestimmt hätten. Der wirre Hass auf in Anführungsstrichen die Juden, wie er am Mittwoch beim Anschlag auf die Synagoge in Halle, genau das war auch ein Ausdruck von der Sache, zum Ausdruck kam, ist auch eine Folge der unterbliebenen Auseinandersetzung Ostdeutschlands mit dieser Geschichte. Sie wird jedoch unglaubwürdig, wenn sie ausgerechnet von einer ehemaligen Stasi-Mitarbeiterin geführt wird. Und das ist ja auch interessant, weil dieses Halle-Ding, das wird ja ausgeschlachtet ohne Ende, um Demokratie leben zu machen, ne? Aber diese Sache ist in dem Zusammenhang hier außer von der Knabe ja von niemandem zur Sprache gebracht worden. Also was die das DDR ist richtig. In der DDR war die Aufarbeitung war so nach dem Motto, wir verhindern jetzt einen antifaschistischen Schutzwall oder so, das muss dann reichen. Also wenn das irgendwie eine eine körperliche Bedrohung gewesen wäre oder so. Ja, der Westen ist faschistisch. Das war ja eins von diesen Erzählungen oder wie man neudeutsch sagt, Narrativen, ganz zentrales von der Desinformationskampagne vom Ostblock damals. Und wer hat das noch erzählt? Die Herrn Adorno, Habermas. Die 68er, ja. Ja, doch dieser Artikel hier ist sehr interessant, was man in der deutschen Politik erlebt, wenn man gegen Islamismus kämpfen will. Jetzt diese Woche hier bei Welt erschienen von Christina Schröder, kann man aber im Archiv auch komplett lesen, obwohl es ein Plusartikel ist. Und die wagt hier nochmal einen Blick in ihre Erinnerungen, weil sie nämlich gegen diese ganzen vom Staat geförderten NGOs schon gekämpft hat, als sie noch nicht Ministerin war und da im Innenausschuss einen Blick drauf gehabt hat, aber hier halt auch schreibt, dass es halt unglaublich schwer ist, weil man meistens halt über zwei, drei Ecken irgendwie gucken muss, bis man dann bei denen kommt, gelandet ist, die da wirklich dahinter stecken, hinter irgendwelchen Sachen. Es wird halt verschleiert bis zum Abwinken, was natürlich auch ja überhaupt nicht irgendwie. Also, das spricht natürlich dafür, dass es total vernünftige NGOs sind und so mit einem legitimen Anliegen, ne? Und nicht dafür, dass es irgendwie geheimdienstartige Tätigkeiten irgendwie sind, um die Leute zu verarschen und irgendwie das Geld weiterzugeben an irgendwelche Bewegungen oder so. Und das war halt damals schon der Fall, bevor sie Ministerin geworden ist. Und als sie dann Ministerin war, das wissen wir ja alle noch, da hat sie eine Extremismusklausel eingeführt, halt eben auch wegen dieser Erfahrung. Und sie redet jetzt halt noch davon, wie das halt die ganze Zeit halt kaputt geredet wurde von allen möglichen Leuten. Dass es halt unnötig gewesen wäre und so mit der Extremismusklausel und Vorverdächtigung und so. Ja, jetzt ist wieder da, diese Extremismusklausel, ne? Sozusagen. Nee. Als Bekenntnis zu Israel hätte ich jetzt gesagt. Ja, schauen wir mal, was da draus wird, okay. Ne? Also, ja, wenn sie das versuchen. Und ich fand es auch sehr interessant, dass sie halt hier auch gesagt hat, dass es so undurchsichtig ist, weil sie war jetzt im Innenausschuss und wie wir ja alle wissen, es gibt ja noch diese ganzen Sachen aus dem Familienausschuss mit Demokratie leben und das ist halt extra so verteilt, dass sich einer alleine überhaupt gar nicht mit dem ganzen Kram überhaupt beschäftigen kann alleine. Weil du kannst ja nicht in so vielen du kannst ja in einem Ausschuss sein eigentlich und in einem anderen bist du dann irgendwie Gast oder so nochmal. So ist das, glaube ich, meistens bei den Abgeordneten, soweit ich das mitbekommen habe, weil die auch teilweise gleichzeitig tagen und so. Du hast ja gar nicht die Möglichkeit, auf alles überhaupt drauf zu gucken, wenn das schon in verschiedene Ausschüsse aufgeteilt ist. Also es ist so ein undurchsichtiges Geflecht. Und ganz schön fand ich diesen Absatz hier. Meine beiden neuen Wörterschwerpunkte Linksextremismus und Islamismus fanden genauso wenig Gnade. Islamismus waren, attestierte mit der linke Haushaltspolitiker Stefan Bockhahn. Ich würde in Anführungsstrichen unverantwortlicherweise davon ablenken, dass in Anführungsstrichen die Probleme in unserer Gesellschaft Menschenfeindlichkeit und Nazis sind, so sein Kollege von den Grünen, der heutige haushaltspolitische Sprecher Sven Christian Kindler hier von mir aus Hannover, den ich ganz gut kenne. Und der mich auch kennt. Also er weiß halt nicht, wahrscheinlich nicht, dass ich diesen Podcast hier habe, aber der weiß auf jeden Fall, wer ich bin. Und der hat mich auch irgendwann schon mal eingeblendet. Das ist so ein dürrer. Finde ich auch eine komische Argumentation. Das ist Veganer. Weil jetzt an anderer Stelle auch Probleme in der Gesellschaft sind, muss es ein, das, was sie angesprochen hat, ja nicht falsch sein. Oder nicht existent. Das ist irgendwie so kein richtiger Gegensatz, finde ich. Ja, sie hat da halt einen Fokus drauf gelegt und das schon vor Jahren. Ja. Und die Leute haben ihr halt eben Vogel gezeigt und ihr unterstellt, sie wäre super böse, dass sie da irgendwie Leute unter Generalverdacht stellt. Und das sind die gleichen Leute, die sich dann umdrehen und sagen, das ist aber Menschenfeindlichkeit und Nazis. Ja, und unter Generalverdacht stellen sie dann andere Leute, genau. Aber auch einen Generalverdacht halt. Und 10 Professoren, die in diesem Bereich forschten, warfen mir in einer gemeinsamen Erklärung Realitätsverleugnung vor. Schreibt sie weiter. Die Ausbreitung eines gewaltförmigen Linksextremismus sei in jungen Generationen nicht erkennbar. Vor allem aber wiesen vorliegende Studien nach, dass antidemokratische Tendenzen nur unter einem kleinen Minderheit muslimischer Jugendlicher verbreitet sind. Ja, die anderen haben hier. Der Minderheit, das relativiert sich gerade, ne? Ja, so. Weiß man nicht, wie viel Prozent das wirklich sind, aber es ist halt signifikant viel, ne? Das ist ja das Problem. Jo. Kann ja immer noch eine Minderheit sein. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass es immer noch viele Leute sind. Ja, und die Leute, die einfach das machen, einfach hier leben in diesem Land, die kommen ja auch nicht auf die Gelegenheit, auf die Idee, eine muslimische NGO zu gründen und irgendwie um Geld vom Staat zu betteln, um irgendwie identitätspolitischen Blödsinn hier irgendwie auf ihr Grund von ihrem Muslim-Dasein irgendwie zu machen. Das wäre so, als wenn ich jetzt hier irgendwie eine NGO für den Katholizismus irgendwie hier aufziehen würde, weil die Familie von meinem Vater aus Polen stammt oder so. Obwohl ich mir daraus nichts mache, ne? Also. Okay. Ja, und unter den 700 geförderten Projekten seien es ganze 12, die sich mit Judenhass unter Migranten beschäftigen. Jetzt aktuell, laut Familienministerium. War ist ja auch kein Problem. Ja, also die mutige Dame, die hat das schon gemacht. Und ich kann mich noch genau erinnern, halt auch, wie sie angefeindet ist. Und das, was sie hier drin schreibt, das habe ich ja noch nicht mal mitbekommen. Ich erinnere mich noch an diese ganze Gehässigkeit von der Heute-Show und so. Ja, genau. Weil dieses Ding Die von wegen, ach, auch. die kleine Christina hier irgendwie, sie macht Ja. nur ihre Flexi-Quote und keine richtige Quote und sie behauptet, dass Linksextreme gäbe und das ist doch aber Quatsch, weil kann ja jeder in der linksextremen Szene kann ja ohne weiteres aussteigen, da gibt es ja überhaupt keine Probleme und nix. Christina. Got a connection. Ja, die Herrschaften von Apollo News haben hier wieder was aufgedeckt. Das sind ja zur Erinnerung die Leute, die auch die große Reportage über die Wahlen in Berlin gemacht haben, nachdem das dann wiederholt wurde. Und die haben jetzt hier Dokumente rausgekramt. Und da geht es um das Sponsoring vom FC Bayern München. Von erst irgendwie einem Flughafen, glaube ich, von Katar und später dann von dieser Fluglinie, glaube ich. Und in diese ganze Sache war wohl einmal dieser Außenpolitik-Experte von Merkel, den wir da auf dem Bild ganz, ganz links sehen, verwickelt und dann auch der ehemalige Außenminister und Vizekanzler zu der Zeit, unser jetziger Bundespräsident, der Herr Steinmeier und auch seine Sprecherin im Außenministerium, die Frau Cebli, war da involviert. Sprecherin, diese Sprecherin, Ja, wie die war kann man so eine zur Sprecherin, ja. Sprecherin auswählen? Das ist wirklich, also, ja, okay, absurd eben. Ja, gibt es auch noch so Clips von Thilo Jung von irgendwelchen Pressekonferenzen, wo sie da saß. Eben, da beziehe ich mich auch so ein bisschen drauf. Ja, und also die Chibli soll irgendwelche Talking Points da reingebracht haben, die die anderen dann alle verbreitet haben. Und das waren dann so Sachen wie: Wir in Deutschland sind ja auch so schlimm, was Menschenrechte angeht. Wir haben ja erst in den 90er Jahren die Strafbarkeit der Homosexualität aufgehoben, was übrigens faktisch falsch ist. Das haben wir im Jahr 1969 getan. Da haben wir nämlich diesen Paragraphen 175, was glaube ich, des Strafgesetzbuchs dementsprechend abgeändert. Dass also homosexuelle Beziehungen nicht mehr pauschal gegen das Gesetz waren. Übrig geblieben sind dann halt noch so Sachen, wenn man gezwungen wird oder wenn einer minderjährig ist oder so. Und das waren dann halt auch die Sachen, die sich gehalten haben bis 1990 und dann einfach aufgegangen sind, andere Gesetze, also quasi auch nicht rausgestrichen worden sind, sondern einfach nur mit anderen Sachen dann, die pauschaler waren, weitergefasst waren, dann einfach da drin aufgegangen sind quasi, als man das dann mit den Regelungen aus der DDR dann vereinheitlicht hat. Und ja, also diese Aussage ist auch noch falsch und ja, es ist halt auch sehr interessant im Endeffekt, was die Leute da auch von gehabt haben, weil der Mann von der Chebli, der ja für irgend so eine Krankenhausgesellschaft gearbeitet hat, die hatten dann irgendwelche Verträge aus Katar und der hat auf jeden Fall Geld dran verdient. Und das ist wohl auch irgendwie aufgearbeitet und der hat diesen Job auch nicht mehr. Also das ist noch nicht mal irgendwie geheim, sondern die Sache ist quasi schon gelaufen. Warum die Frau Chebli dann immer noch eine Politikkarriere hat, ist mir unbegreiflich. Und der ehemalige Außenexperte da von Merkel, der ist jetzt Chef von der Münchner Sicherheitskonferenz und hat da irgendwelche Verstrickungen nach Katar. Und außerdem hat er irgendwie seine Frau beim Guterres untergebracht mit seinen Beziehungen. Da gibt es auch so ein eindeutiges Schreiben darüber, was sie jetzt zitieren. Also super Sache, ne? Also deutsche Politik, ganz prima. Die Politik hat sich ja richtig eingemischt, ja, in den Werbedeal. Ich meine, so richtig leuchtet mir das nicht ein, weil die Saudis oder die Katari in dem Fall kommen bei vielen Vereinen, versuchen die ja irgendwie so Fuß zu fassen auf so eine Art. Das ist wirklich nötig, ja. Gut, Unterstützung der Politik ist schon nötig, ne? Ja, halt Softpower, tralala, also. Ja, aber du kannst halt auch nicht einfach Geschäftsbeziehungen aufnehmen zu solchen Ländern. Das ist ja nicht Das so. EU oder so. Was ist das denn? Brauchst du eine Genehmigung oder was? Sozusagen, Ja, soweit ich das verstehe, muss das auf jeden Fall irgendwie abgesprochen sein. Und die haben denen halt das grüne Licht da gegeben. schon möglich, vor allem wenn es um so Größenordnungen geht, ne? Die hauen ja die Kirche rein. Aber das richtige Problem ist doch der autoritäre Nationalradikalismus, Leute. Ja, über den autoritären Nationalradikalismus habe ich viel gelesen. Gut, dass wir ihn Okay. in der Sendung Auch haben. vom Ist das sowas Soziologen wie Wilhelm Heidmeier? Nein, bin nicht der wirklich. Anführer des autoritären Nationalradikalismus. Ja, und das auch zu Recht. Also wir werden Berlin einnehmen. Die Umfrage, wie viel Liegestütze die Leute machen können. Ein Viertel haben gesagt über 40. Wir haben eine starke Truppe an Leuten organisieren und wir werden durchregieren. Also wir Wenn werden sie jagen. wir uns zur Macht liegestützen, Ah, ja, genau. oder wie? Es gab doch mal diese Partei, die das yogische Fliegen, Ja, die genau damit alle so. Probleme lösen Genau, niemand gönnt. Oh. Okay. Bis zu 1 Meter konnte der fliegen, Ja, glaube ich, ne? manche konnten sogar levitieren. Boah, aber nur eine Viertelsekunde, ne? Okay. Ja, Hast du das nie ähnlich. gesehen, Chris? Nee. Die haben so im Schneidersitz, sind die immer so hochgehopst praktisch und haben gesagt, das ist die Schwingungen von diesem Vorgang können alle Probleme lösen, die das Land hat. Das war eine echte Partei, die hat früher Ja. auch Wahlwerbespots gesendet und Waren das so. nicht die Lilanen oder so sogar? Ja, kann sein, ja. Okay. Das war also, früher war das sehr lustig noch, als man noch Fernsehen geguckt hat und man dann ab und zu so völlig groteske Sachen gesehen hat. Heute gibt es noch Katharina Schulze, Comedy Hour aus dem Maximilianeum oder wie es Und das heißt. ist auch sehr lustig gewesen. Ja, also das habe ich vor allen Dingen mitgebracht. Also die Sachen, die der Typ hier behauptet, ist halt das übliche Gewäsch, dass ja die Demokratie von Leuten in Frage gestellt wird. Und natürlich ist die AfD dran schuld, die ja schon immer furchtbar war, aber jetzt wird sie halt auch gewählt und ist noch furchtbarer. Aber wenn wir das einfach nur sagen, dass sie furchtbar ist, dann werden die Leute jetzt in Zukunft bestimmt aufhören, weil immer das Gleiche tun und unterschiedliche Ergebnisse erwarten, ist ein soziologisch erforschtes, wunderbares Konzept. Ist ja irgendwie so ähnlich geht, glaube ich, dieses Zitat. Ja, und was ich hier vor allen Dingen interessant fand, weil ich mich da schon länger gefragt habe, und dieser Mann hier, der Herr Heitemeier, ist derjenige, der uns die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gebracht hat. Oh, was für ein Von stabiler der Dude. Uni Uni Bielefeld, entwickeltes Konzept. genau. Darüber haben wir So. aber immer Oh. schon gerne geredet, über die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das ist ein Lieblingsthema von uns. Da Ja, ich schulden finde wir ihm was. das auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also, diese Ja. Art der Analyse sozusagen. Direkt in dem Satz gibt das halt wieder, warum die dieses Konzept gebracht haben, nämlich mit dem von uns an der Uni Bielefeld entwickelten Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit konnten wir in großen Langzeitstudien von 2002 bis 2012 nachweisen, dass die Abwertungs- und Diskriminierungsformen der rohen Bürgerlichkeit in weiten Teilen der Bevölkerung tief verankert sind und schon vor der Gründung der AfD existierten. Das zeigt, dass es ein großes Potenzial von Menschen gibt, die sich zwar vom klassischen Rechtsextremismus in seiner Gewalt distanzieren, doch dem Agieren der AfD durchaus zugeneigt sind. Ja, wir haben ein Konzept erfunden und wir haben auch herausgefunden, dass es ein super geiles Konzept ist, mit dem wir das, was wir möchten, quasi genau erklären können. Ja, Nämlich die ich finde Leute es sogar alle nicht Nazis widersprüchlich. nennen, auch wenn sie keine Nazi-Ansichten haben, weil wir gezeigt haben, dass sie trotzdem GMF sind. WTF, GMF. Und Was ist deswegen, GMF? Was ist Gaming? Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ja, das Ding ist aber, guck mal, du, damit wird halt auch wieder in die Mitte geworfen. Und das hatten wir ja auch schon, also habe ich ja vorhin schon mal erzählt, im Twitter-Space von der Grünen Stiftung war das so, wir dürfen die normalen Konservativen nicht als rechts bezeichnen. Und dann kommen die hier wieder mit so einem Gummibegriff, der alles irgendwie einfangen kann. Also. Ja. Und halt auch einseitig ohne Ende ist, weil. Wenn du ein Palästinenser bist, dann bist du ja nicht gruppenbezogen menschenfeindlich. Dann bist du ja nur ein Freiheitskämpfer, ein Unterdrückter oder keine Ahnung wie was. Und das ist ja dann feindesbezogene Gruppenmenschlichkeit und keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und von daher sehe ich das ja dann wieder nicht. Aber ja, ich finde das jetzt überhaupt kein Widerspruch, was er hier schreibt, dass das agierende AfD, dass sie dem zugeneigt wären und vom klassischen Rechtsextremismus sich aber abwenden würden oder distanzieren. Aber sie wollen es doch so verstanden wissen, dass die ja eigentlich alle die Rechtsextremen von morgen halt sind. Ja, genau, das ist dafür gibt es sogar nicht vernünftige Nachweise, deswegen ist das auch kein Widerspruch, was er da berichtet. Also, das ist keine Überraschung, das ist nicht überraschend, finde ich, dass die sich nicht da ganz gleich. Sind oder so betrachten. Also wenn diese Leute hier von bürgerlicher Mitte der Gesellschaft, von autoritären Denkmustern reden, dann ist das ja wieder dieselbe Mann, Scheiße, die bei uns gestern mit unserem Freund, dem Kulturmarxisten Wolfgang Marxist Schmidt angeschaut haben. Ja, Filmanalyse. Ja. Also was die unter autoritär verstehen, bedeutet halt eben auch, dass man sich vom Staat nicht sein Leben vorschreiben lassen will. Ja, das ist auch ja autoritär. Auch autoritär. Also autoritärer Individualismus. Also. Ja, und dieses ganze Rauskloppen von in jedem Satz irgendwie lauter Einschätzungen, die dann aber irgendwie wissenschaftlich irgendwie gelten sollen, aber es sind eigentlich Wertungen. Rohe Bürgerlichkeit. Das ist. Das ja, keine Ahnung. Nach der rohen Bürgerlichkeit gibt es dann die weiche Bürgerlichkeit. Irgendwann ist es die hartgekochte Bürgerlichkeit. Ich dachte genau. Ich hätte gern 200 Gramm von der Kochbürgerlichkeit. Gut durch. Mit Zwiebeln. Medium oder so. Ich muss den Dominik noch einen Shoutout geben für Wolfgang Mao Schmidt. Jetzt wissen wir endlich, wofür das M steht. Ach, guck an. Genau. Die Frau Schröter wahrscheinlich, wa? Ja, die Frau Schröter, genau. Habe ich mir fast gedacht. Ja, die erklärt ja eigentlich auch erstmal die ganzen Sachen, die wir alle schon wissen, halt mit der Geschichte von Israel, Gaza und so. Und am Ende geht es dann um das Klima an Universitäten, was wir natürlich eigentlich auch schon wissen, aber ja. Vielleicht für die Zuschauer noch mal kurz, die Dame ist in Frankfurt an der Uni und hat schon öfter Ärger gehabt, zum Beispiel, weil sie kritisch über das Kopftuchtragen reden wollte mit den üblichen Verdächtigen, die ihr dann Rassismus vorgeworfen haben und man hat versucht, sie von der Uni wegzumobben. Nur mal so als Vorgeschichte. Ja, der Kampf gegen Linksextremismus vom Staat schränkt sich dann darauf, irgendwelchen Leuten Polizeischutz zu geben. Ja, Wahnsinn. Im Bund und in Bundesländern existieren inzwischen viele Meldestellen gegen Diskriminierung jeglicher Art. Was nützen diese Einrichtungen im Kampf gegen den wachsenden Antisemitismus? Wird hier Frau Schröter gefragt und sie antwortet, offenbar nützen sie nicht viel. Das halte ich für eine starke Übertreibung. Ach was. Sie nutzen überhaupt nichts aus meiner Sicht. Man hat es sich leicht gemacht und Antisemitismus nur in rechtsradikalen Kreisen oder in der bürgerlichen Mitte verortet. Zum Beispiel gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit haben wir gerade von der Bundeszentrale für politische Bildung erklärt gekriegt, ne, die so roh ist. Dass ja, er auch in linken Milieus vorkommt, war nur bei handfesten Skandalen wie der Documenta 15 ein Thema. Ja, und da hat man es auch weggewischt mit, ja, wir waren offen und wir haben gesagt, jeder darf noch drei Leute mit einladen und so. Antisemitismus in migrantischen und muslimischen Kreisen wurde regelrecht tabuisiert. Ne, so wie die Frau Schröder ja auch meinte, weil man Angst hatte, die Migrationspolitik in Frage stellen zu müssen. Hat die Integration dieser Migranten versagt? Schröter, es ist ein Komplettversagen. Warum? Weil Politik und Gesellschaft geglaubt haben, dass eine pluralistische Gesellschaft ein Selbstläufer ist. Das Gegenteil ist der Fall, denn die Probleme nehmen zu. Natürlich hat sich unser Land durch Einwanderung in positiver Weise verändert und ich möchte gewiss nicht in einer monokulturellen Welt leben. Aber es gibt auch negative Seiten. Islamisten, ausländisch-rechtsradikale, kriminelle arabische Clans, Hassprediger und abgeschottete Milieus, in denen die Scharia gilt und nicht der deutsche Rechtsstaat. All dies sollten wir nicht ausblenden, wie Teile der Linken dies tun, die für alle Probleme der Welt nur einen Übeltäter verantwortlich machen. Und zwar, das ist der Westen, die weißen Nachfahren der angeblichen Nutznießer des europäischen Kolonialismus. Deswegen werden Muslime, schwarze oder indigene Menschen als Opfer per se klassifiziert. In einer simplen Täter-Opfer-Dichotomie zählen die Juden zu den Weißen, den Tätern. Israel ist aus der kruden Perspektive ein Apartheidstaat, den es zu vernichten gilt. Ja, Boris Palmer, Frankfurter Uni, was ist da schiefgelaufen? Gewisse Kreise haben mich als antimuslimische Rassistin beschimpft. Belegt wurde der Vorwurf nie. Ich habe immer in sehr diversen Teams gearbeitet und mehr muslimische Studenten und Studentinnen zum Abschluss geführt als viele meiner Kollegen. Da gab es also nichts zu beanstanden. Wirklich gestört hat meine Kritiker, dass ich unangenehme Wahrheiten anspreche. Der Islamismus ist keine Folkloreerscheinung, sondern ein großes politisches Problem, gerade für Einwanderungsgesellschaften wie Deutschland. Wieso wurden sie wegen der Palmer-Geschichte derart angefeindet? Bereits im Vorfeld hatten Aktivisten die Konferenz als rechtspopulistisch gebrandmarkt, weil sie jede Art der Steuerung von Migration ablehnen. Palmer kam spät und ist einem laut brüllenden Mob in die Arme gelaufen, der bereits vorher alle Besucher als Nazis beschimpft hatte. Er hat sich provozieren lassen und dann einige dämliche Sprüche von sich gegeben. Im Nachhinein wurde ich dann ebenso wie Palmer als Nazi verunglimpft. Heute weiß ich, dass eben jene Demonstranten später Pro-Hamas-Kundgebung in Frankfurt angemeldet haben. Das sind Leute, die seit Jahren eine links-islamistische Allianz unterhalten. Abseits dessen haben auch Kollegen in der Konferenz kritisiert. Warum diese Vorbehalte? Schröter. Auch an der Universität gibt es Kollegen, die Migrationspolitik nur unter dem Primat offener Grenzen diskutieren wollen. Für sie ist jeder, der Probleme behandelt und realistische Lösungen anbietet, ein Rassist. Deshalb wurde unsere Konferenz auch universitätsintern als rassistisch denunziert. Dabei hatten wir ein breites Spektrum von Themen und Referenten, die auch politisch sehr unterschiedliche Personen vertreten. Keiner von ihnen war auch nur im Entferntesten rassistisch. Wurden sie zunächst durch ihre eigene Fakultät unterstützt? Schröter, nein. Der geschäftsführende Direktor des Instituts warf mir vor, einen Raum für rassistische Äußerungen geschaffen zu haben, denn folgenden Aufrufen von Studentenvertretern, meine Seminare zu boykottieren. Das Gegenteil war allerdings der Fall. Meine Kurse wurden gut besucht, insbesondere von jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Ein offener Brief von Kollegen meines Faches, die sich im Namen des gesamten Institutes von mir distanzierten, wurde auf der Uni-Seite veröffentlicht. Später fand ich heraus, dass die meisten Kollegen gar nichts davon wussten und nicht damit einverstanden waren. Allerdings wollten sich auch diese Wissenschaftler aus Angst davor, selbst denunziert zu werden, nicht öffentlich mit mir solidarisieren. Das ist Universität in Deutschland heutzutage. Was passiert da gerade an deutschen Universitäten? Wie auch in den USA wird die Wissenschaftsfreiheit hierzulande an Hochschulen durch eine Minderheit linker Aktivisten und Professoren massiv behindert. Die Leute treten als moralische Besserwisser auf und schüchtern andere mit ihrem autoritären Gehabe ein. Da wird immer dieselbe Schlagwortkatalog aufgerufen: Offenheit, Diversität, Antidiskriminierung, Rassismus etc. Es ist ja eigentlich nicht verkehrt, wird aber in einer Weise interpretiert, dass die das Positive in Orwellscher Weise ins Gegenteil verkehrt. Viele Kollegen können dieser perfiden Strategie nichts entgegensetzen und halten lieber ihren Mund. Ich finde es deprimierend, dass freie Debatten über kontroverse Themen an Universitäten kaum noch stattfinden. Ja, deprimierend ist, glaube ich, eine starke Untertreibung, würde ich mal sagen. Und auch dieses Ding mit Amerika, dass es wieder rüberschwappt. Also ich erinnere mich da noch an irgendwelche Ausschnitte, die schon eine Weile her sind, wo da die Leute irgendwie ausgetickt sind an irgendwelchen deutschen Universitäten. Also auch bevor es irgendwelche Videos aus Amerika gab und so. Ja, definitiv. Und ja, ich bin da nach wie vor der Meinung, dass der Hauptgrund, warum in Deutschland nicht so viel passiert, und auch übrigens zum Thema Islamismus, denn da sagen ja auch viele Leute so, ja, das habe ich auch jetzt wieder beim Indubio-Podcast hier von der Achse des Guten von heute, da hat mich das auch so ein bisschen genervt, Da hieß es nämlich auch so, ja, der Laizismus in Frankreich, der ist ja auch nicht so gut, weil bei denen läuft es ja noch schlechter als bei uns. Und Ach aus so. meiner Sicht läuft das halt da noch schlechter, in Anführungsstrichen, weil sich da halt gerieben wird mit den Leuten. Also man setzt den Leuten halt was entgegen. Man lässt es sich halt nicht bieten, man lässt es sich nicht gefallen. Und deswegen gibt es dann natürlich Reibung. Und in Deutschland läuft das halt einfach immer so. Es läuft einfach so durch. Die Leute sind alle eingeschüchtert, es passiert nichts. Und das ist, Ja, glaube ich, stimmt. Die auch das. Franzosen haben ja sogar versucht, irgendwie die Burka zu verbieten und solche Sachen. Und Ja, und mussten das. irgendwie am Strand den Leuten irgendwie, ja, mir vorgehalten, eine Waffe, befehlen, da sich auszuziehen oder so. Was natürlich auch scheiße war, dann haben sie es abgeschafft. Aber erstmal haben sie es versucht. Ja, sie reiben sich mit den Leuten, das ist völlig recht. Ja, und halt auch generell, weil in Frankreich gibt es ja diesen Laizismus, also dass der Staat halt aktiv sagt, wir haben mit Religion nichts am Hut. In Deutschland haben wir das genaue Gegenteil davon. In Deutschland nehmen wir jeden religiösen Bullshit bei uns auf und nennen es Körperschaft des öffentlichen Rechts und die ja, irgendwelche hier Kardinäle und so sind verbeamtet, ne? Also da gibt es keine Trennung. Das ist alles Kooperation, das wir hier in Deutschland fahren. Und da bilden Aber sich die die kriegen jetzt Leute nichts von der Kirchensteuer ab, oder was, die Muslime sozusagen, oder? noch nicht. Aber das steht denen theoretisch halt offen. Ja, so Aber es richtig. liegt halt auch daran, weil sie sich nicht darauf einigen können, weil es zu zerfasert ist, ne? Das ist eigentlich deren Hauptproblem aktuell, dass sie halt nicht passen in diese, so wie es halt bisher bei uns gelaufen ist. Aber wenn die entsprechende Masse an Leuten zusammen haben, dann steht denen alles offen, was den anderen auch offen steht, wenn wir es bis dahin nicht ändern. Ja, und aus meiner Sicht ist es halt so, dass diese Konflikte in Deutschland vor allen Dingen deswegen nicht auftreten, weil es halt unter dem Radar läuft, weil sich einfach nicht gerieben wird. Die Leute werden nicht aktiv bekämpft und deswegen haben sie natürlich auch ja, nicht so den großen Drang, da jetzt irgendwie gegen vorzugehen. Aber wenn sich das jetzt ändert, und es wird sich ja jetzt hoffentlich ändern, dann werden wir da auch mehr sehen, ne? Also da wird dann auch mehr kommen im Sinne von Anschlägen und so weiter. Gehe ich fest von aus. Ja, und solche Sprüche wie hier gegen die Frau Schröter dürften natürlich auch ein bisschen weniger werden, könnte ich mir vorstellen. Aber das ist auch nur eine Hoffnung. Ne? Ja. Ist unsere wissenschaftliche Elite heutzutage feige geworden? Mutig ist sie jedenfalls nicht, ja, genau. Oder? Aber ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Viele Wissenschaftler engagieren sich mittlerweile für Freiheit der Wissenschaft und auch ich habe immer wieder Unterstützung von Kollegen erfahren. Wurden sie persönlich bedroht? Naja, das Landeskriminalamt Hessen führt mich seit 2017 in einer Gefährdungsstufe. Das war anfangs irritierend. Aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Das ist jetzt auch keine große Sache. Immer wenn ich öffentlich auftrete, muss die Polizei informiert werden. Manchmal passiert nichts, manchmal stehen dann Beamte vor der Tür. Ich fühle mich aber gut beschützt. Ja, das ist natürlich auch, weiß ich nicht, ob es mir auch so gehen würde, wenn ich an ihrer Stelle wäre. Aber naja. So viel zu dem Thema. Ja, übel. Toi, toi, toi, die Frau Schröter. Noch ein Bildmanifest. Ja, das Bildmanifest. Ich fand es auf jeden Fall spannend zu lesen. Ich weiß nicht ganz genau, was sie damit erreichen wollen. Also generell Bisschen traue Virtual ich. Signaling. Ich traue halt so diesen ganzen Manifesten generell nicht, die irgendwie in Medien erscheinen, weil einfach. Es hat so einen Beigeschmack von halt, es ist Zeitung und am nächsten Tag wickelst du den Fisch damit ein auf den Markt. So Ja, einfach genau der so ist es. Vibe. So und ich meine, wir können es uns, wenn wir wollen, im Detail angucken, aber es sind halt 50 Punkte und es sind dann Sachen dabei wie Feminismus und dass wir uns die Hand geben und dass wir gute Laune haben und dass Deutschland toll ist. Und die Frage ist dann, ob. Wenn wir dann mal irgendwo mal ein Bekenntnis nicht nur zu Israel, sondern auch zu Deutschland bekommen, ob das nicht mehr oder minder genauso aussehen würde, wie ich, einfach dieser Bildartikel hier. Das Bildmanifest. Also. Und wenn du möchtest, kannst du runterscrollen, aber da war jetzt auch nichts irgendwie. keine Ahnung, es war halt so middle of the road, alles abgedeckt an Öffentlichkeit, was du an Punkten hast, so von allen Seiten irgendwas. Ja, eben ziemlich viele Sachen auch, die gar nicht so richtig zu, so konkret zu dem Problem passen, ne? Oder? Einfach nur irgendwie ja, eine schönere Gesellschaft beschreiben oder so. Nein, einfach auch so allgemein Plätzchen, wie das sind Deutsche, wir mögen Bier und das ist gut. Keine Ahnung. Klingt nach Bild-Zeitung. Ja, klingt aber danach, als wenn dann damit Fisch eingewickelt werden sollte am nächsten Tag. Das ist nicht geschrieben, um zu bleiben. Was hier geschieht, geschieht wahrscheinlich im Namen des Gesetzes, aber es ist trotzdem sehr verstörend und traurig, schreibt Antonia. Ja, auf dem Bild sehen wir, wie die Polizei diese Plakate abnimmt, die es jetzt in allen möglichen Städten da tapeziert und durch die Gegend getragen werden von den entführten Israelis. Und das ist natürlich ein ja, sehr merkwürdiges Bild. Das ist halt ausgerechnet die Polizei, halt diese Sachen darunter pflückt. Und die haben sich natürlich auch gerechtfertigt damit und haben hier dem Herrn Lier, der das irgendwie angefragt hat, ich weiß gar nicht, wofür schreibt der? Steht noch nicht dabei. Irgendein Journalist ist es scheinbar. Und dem haben sie geantwortet, sehr geehrter Herr Lier, im Rahmen Ihres Dienstes stellte die Besatzung eines Funkeinsatzwagens am 26. Oktober 2023 kurz vor 18 Uhr auf einer Litfaßsäule an der Kreuzung Sonntagstraße Lehnbachstraße in Friedrichshain mehrere Plakate fest, welche kein Impressum im Sinne des Pressegesetzes hatten. Die Plakate wurden von den Einsatzkräften entfernt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes, Verdacht des Verstoßes gegen das Pressegesetz sowie des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Eine abschließende Bewertung des Sachverhaltes durch die Staatsanwaltschaft Berlin steht noch aus. Ja, und so vom Wort des Gesetzes her haben sie da auf jeden Fall recht. Also du musst halt, also du kannst ja nicht an der Litfaßsäule einfach irgendwelche Plakate anbringen. Na, also man braucht eine sogenannte Plakatiergenehmigung. Das gibt es ja auch immer für diese Wahlen. Ich gehe aber normal nicht davon aus, dass die Polizei die wegmacht. Ja, das. Ich hätte jetzt auch gedacht, obwohl ich bin auch, ich weiß auch, dass die Polizei mit solchen Vorgängen auch befasst ist. Also, dass die dann auch das Ordnungsamt weiterleiten und dann ja, Strafen ausgesprochen werden dafür oder sowas. Also Geldstrafen in der Regel. Ja, das ist das sogenannte wilde Plakatieren, was eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Ja. Also ein bisschen achten die da schon drauf. Ne? Das wahrscheinlich und Sachbeschädigungen haben sie in diesem Fall halt eben insofern, dass. Ja, dadurch, dass die Sachen da halt irgendwo kleben, klebt dann da wahrscheinlich nichts anderes oder so. Oder ja, man kann es nicht rückstandslos ablösen oder so, aber es liest sich halt ein überklebt einfach, ne? Bisschen grotesk. Ja, und natürlich haben die Leute in sozialen Netzwerken unzählige Beispiele gepostet von halt irgendwelchen Pro-Gaza-Plakaten, die irgendwo kleben, ne? Und die, wo natürlich auch kein Verantwortlicher im Sinne des Presserechts irgendwo drauf vermerkt ist, was man halt normalerweise halt tun muss. Und meine Frage dazu war, die aber irgendwie nur zwei Menschen geliked haben, wahrscheinlich niemand gesehen hat, ist, was machen jetzt eigentlich Amadeo Antonio und Hate Aid? Welche von den beiden opfern sich denn jetzt? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass niemand da seine Privatadresse gerne auf so einen Flyer draufdrucken möchte, damit er keine Besuche bekommt. Aber so super tolle Anti-Hass-NGOs, die ja auch total auf der Seite sind. Wenn sie mal was Sinnvolles machen wollten. Die könnten sich doch jetzt mit geringstem Aufwand einfach mal ihre sowieso bekannte Adresse da einfach drauf drucken. Und damit wäre dieser Geschichte ja Genüge getan. Und dann würde das ja gehen. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, was ist mit dieser Sache von dem Herrn Lute, der ja im Endeffekt das Gleiche machen wollte, ganz legal und gegen Bezahlung wollte der ja gerne diese Sachen bei der BVG plakatieren, auf den offiziellen Plakaten, also im öffentlichen Nahverkehr, bei den Plakatstellen, die da vermieten. Und das haben sie ja eben nicht erlaubt, weil es ja die Leute da aufstacheln könnte. Und das stand hier halt eben auch im Raum, dass man das im Endeffekt entfernt hat, um Ruhe reinzubringen und dann halt einfach gesagt hat, was halt eben nicht verkehrt ist, dass man das entfernt hat wegen dem Presserecht und der Sachbeschädigung. Ich habe einen ganz einfachen Lackmustest für die Angelegenheit. Lass uns Black Lives Matter in Berlin auf eine Litfaßsäule an der gleichen Stelle plakatieren und gucken, was passiert. Ja, der Unterschied ist ja die Einschätzung jetzt hier der Beamten, ob die das jetzt für aufhetzerisch halten oder nicht. Nee, eigentlich ist die Einschätzung, ob mein Black Lives Matter Plakat ein Impressum oder nicht. Ja. Eigentlich schon. Da müssten Sie es nachbeurteilen. Dann müssten Sie das Black Lives Matter Plakat genauso entfernen wie diese Plakate mit den Opfern der Hamas. Ja, aber im Endeffekt haben wir diesen... Noch die zweite Argumentation mit der Aufhetzung. Diesen Test haben sie halt schon gemacht im Endeffekt, insofern, dass es halt genug solche Plakate gibt, die irgendwo kleben. Und die kleben dann vielleicht nicht unbedingt an der Litfaßsäule, sondern irgendwo komplett wild. Ne, an irgendwelchen Hauswänden oder so. Aber ja. Ja, und hier haben wir nochmal, ich habe letztes Mal über die Rede gesprochen, die der Herr Erdogan vor einem ganzen Arsch voll Leute in Istanbul gehalten hat. Und hier hat sich jemand die Mühe gemacht, da nochmal mit ein bisschen mit muttersprachlichem Kamm drüber zu gehen und hat hier mal zusammengefasst, was Erdogan da wirklich gesagt hat vor den angeblich 1,5 Millionen Menschen mit roten Fahnen, mit Halbmond drauf. Er hat gesagt, dass die Hamas keine Terrororganisation ist. Er hat gesagt, dass Netanyahu ein Terrorist ist. Und Gaza war wie jede andere unserer Städte ein untrennbarer Teil unserer Nation. Ich weiß nicht, ob er da vom Osmanischen Reich spricht. Kann er ja eigentlich nicht, weil da ist ja eigentlich bewiesen worden, dass Gaza ein trennbarer Teil des Osmanischen Reiches ist, aber das sind Spitzfindigkeiten. Sie trennen uns nicht nur geografisch, sondern auch ideologisch. Wer sind die? Die Freimaurer? Recep Tayyip? Natürlich wusste ich, dass Israel frustriert sein würde, wenn ich sagen würde, Hamas ist keine Terroraktion. Es gibt keinen Sieger außer Allah. Sultan Abdul Hamid kämpfte viel für Palästina. Schauen Sie sich die Geschichte an. Israel, wie bist du in diese Länder gekommen? Du bist ein Eindringling. Türkei schuldet dir nichts, aber der Westen schuldet dir viel. Der Westen kommt und besucht dich, als ob er um Vergebung bitten würde. Wir wissen, wie sie Sultan Salahuddin an seinem Grab misshandelt haben. Sie haben ihre Verluste nicht vergessen. Sie erinnern sich an die Eroberung. Ist da die, was für eine Rhetorik. Also das ist wirklich... Ist wirklich, das heißt, jetzt kommt sehr relevant, ne? Wer kennt ihr nicht, den guten alten Sultan? Ja. Oh Mann, ey. Es gibt Kräfte, die die Türkei heimlich besiegen wollen. Das ist original das Zeug, was die Nazis erzählt haben, im Endeffekt. Sie haben Krokodilstränen für die Ukraine vergossen, als Russland angegriffen hat, aber jetzt beobachten sie Gaza völlig unbekümmert. Ich wende mich an dich, O Westen. Möchtest du die Kreuzzüge wiederbeleben? Dann musst du wissen, dass diese Nation nicht tot ist. Wir haben zurückgeschossen. Wisse auch, dass wir immer in Libyen, in Karabach waren und wir sind im Nahen Osten. Möglicherweise finden sie uns eines Nachts vor ihrer Haustür. Einfach so. Naja, also in Sachen Kreuzzügen ist es rein militärisch so, dass der komplette Mittlere Osten ein Witz ist. Also Israel alleine könnte einen Großteil besetzen, weil ihr alle inkompetent in euren Armeen seid, wegen dem ganzen Autoritarismus. Möglicherweise finden sie uns eines Nachts plötzlich vor ihrer Haustür. Was soll das bedeuten, Recep Tayyip? Diese Nation ist bereit, wieder einmal Geschichte zu schreiben. Hey, es wird echt unangenehm. Die Hauptschuld an Gaza trägt der Westen, es ist die Schuld des Westens. Wir wissen sehr gut, dass der Westen und Israel an unseren Grenzen auch hinter den Terrororganisationen PKK, YPG und FETÖ stehen. Ne? Wir sind an allem schuld. Wir kennen diese Spiele, die sie spielen. In Worten sind sie liberal und demokratisch. Jetzt versuchen sie, Kriegsverbrechen zu legitimieren. Wir werden Israel der Welt als Kriegsverbrecher präsentieren. O Welt, du bist blind geworden. Denken Sie daran, wie ich in Davos sagte, Sie wissen, wie man mordet. Der palästinensische Widerstand wird in die Geschichte eingehen. Und dazu rezitiert er ein Gedicht, in dem der Glaube als Juwel beschrieben wird. Und dann eins über die Verteidigung mit den Zähnen. Die Menschen im Gazastreifen sind bereit, sich mit den Zähnen zu verteidigen. Sind wir auch bereit? Können wir das bei Bedarf tun? Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie sich dazu verpflichten? Es sind Gesänge und Ja-Rufe zu hören. Ja, der Söder vom Bosporus. Ja, ich weiß nicht, da schwingt viel mit. Die finde ich irgendwie schade, dass sie nicht irgendwie Moderator sind, aber die Frage ist halt auch wieder, was schwingt dann in der Realität mit? Also, wie es dann auch wirklich wieder aussieht. Also, und da weiß ich halt nicht. Also, Sie wissen, wie man mordet. Das ist etwas, was Sie gut können. Sie werden einen hohen Preis zahlen. Ja, so klingen Menschen, die noch alle Tassen im Schrank haben. So klingen auf jeden Fall Menschen, die noch alle Tassen im Schrank haben. Mich erinnert das an diesen Bismarck noch, wie heißt dieser, der von den False Attacks geredet hat, auf politischer Ebene. Und der von ihm auch davon gesprochen hat, dass irgendwie die Hälfte der Leute Mafia wären und die andere Hälfte nicht oder so. Dann frage ich mich gerade, zu welcher Seite der Erdogan wo gehört. Also. Und wenn der Erdogan sowas erzählt, interessiert uns natürlich auch immer, was wird in den Moscheen der Diyanet gepredigt. Wir haben heute eine schöne Gegenüberstellung. Wir schauen uns zuerst mal die türkische Predigt an. Auf Deutsch natürlich, aber die in der Türkei in allen Moscheen verpflichtend durch die Diyanet gehalten wird. Und dann schauen wir uns die deutsche an. Unsere palästinensischen Brüder und Schwestern sind etwa seit einem Jahrhundert dazu verurteilt, in ihrem eigenen Land unter Unterdrückung, Gefangenschaft und Unrecht zu leben. Heute wird in Gaza vor den Augen der Weltöffentlichkeit ein großer Völkermord begangen, bei dem Frauen, Kinder und Ältere gleichermaßen betroffen sind. Die skrupellosen Mörder, die diesen beispiellosen Völkermord begehen, schöpfen ihren Mut aus der Stille und Uneinigkeit der Umma des Propheten Mohammed. Doch unsere erhabene Religion Islam ruft uns zur Einheit auf. Er lädt uns zur Einigkeit und zum gemeinsamen Handeln ein. Er fordert nicht nur unsere Gebete, sondern auch unser Wissen, unsere Kraft, unsere materiellen sowie spirituellen Ressourcen zu vereinen. Der Verfasser unserer Nationalhymne hat dies treffend ausgedrückt. Solange keine Uneinigkeit in eine Nation eintritt, kann kein Feind eindringen. Und solange die Herzen gemeinsam schlagen, kann sie niemand bezwingen. Die Grausamkeit ist nicht nur das Problem der Muslime, sondern eine Angelegenheit der ganzen Menschheit. Tatenlos zusehen oder sogar Unterstützung für die vor aller Welt begangenen Morde zu leisten, ist eine Schande für die gesamte Menschheit. Denn die Unterdrücker, die sich selbst als überlegen gegenüber anderen Menschen betrachten und die Erde als ihr persönliches Eigentum ansehen, bedrohen nicht nur die Zukunft der Muslime, sondern die der ganzen Menschheit. Unabhängig von unserer Herkunft, Religion, Sprache oder Rasse ist es unsere Pflicht, sich immer gegen ein solches Massaker zu stellen. Hütet euch vor dem Streit, der nicht nur diejenigen treffen wird, die unter euch Böses tun und wisst, dass Allah hat bestraft. Wenn die Menschen die Ungerechtigkeit eines Tyrannen sehen, aber nicht dagegen angehen, wird es unvermeidlich sein, dass Allah sie einer allgemeinen Bestrafung aussetzt. Jeder Muslim hat die Verantwortung, sich für das Ende aller Unterdrückung auf der Welt einzusetzen. Lassen Sie uns wie die Ameise sein, die zu Abraham ging, um ein Feuer zu löschen und weiterhin auf der Seite der Gerechtigkeit stehen und sich dem Unrecht entgegenstellen. Wir glauben fest daran, dass diese schwierigen Tage eines Tages zu Ende gehen werden. Die Unterdrückung der Tyrannen wird sicherlich enden, die Gesichter der Unterdrückten werden strahlen und der Sieg wird den Gläubigen gehören. Unsere verehrte Nation, die Hoffnung der Unterdrückten ist, wird mit dem Bewusstsein der Umma unsere Welt erneuert zu einem Ort des Friedens machen. Inshallah. Also das ist die Predigt, die wir in der Türkei hören, wenn wir da in die Moschee gehen. Und schauen wir doch mal, was steht denn in der deutschen Predigt, die wir hören, wenn wir in die Moschee gehen. Von der gleichen Religionsbehörde. Nur halt, für die einen gibt es halt das, für die anderen gibt es das. Ja, dann gibt es eine Geschichte von Mohammed und so weiter und so fort. Und dann geht es ums Vergeben. Zu vergeben bedeutet zu beseitigen. Es bedeutet, den Groll zu beseitigen, die Vergeltung zu beseitigen, die Feindschaft und den Hass zu beseitigen. Selbstverständlich gleicht das Verzeihen von Vergehen und Fehlern nicht die erlebten negativen Umstände vollständig aus, aber es beseitigt gewiss Zorn und Feindseligkeit. Womöglich lässt sich das Verzeihen von Vergehen und Fehlern uns diese nicht vergessen. Jetzt löscht es, verhindert mögliches zukünftiges Leid. So. Und dann geht es über die Sünde und dass man den Leuten Güte erweisen muss. O Allah, schenke uns ein weites Herz, das Fehler und Mängel verzeihen kann. Vergib in schöner Vergebung. Vergib in schöner Vergebung, diesem Aufruf soll man Folge leisten und so die Herzen erobern. Lass uns als Muslime nicht von der Mäßigkeit, dem gesunden Menschenverstand abkommen. Oh ja, nimm unsere Gebete an. Und das macht einen dann doch ein bisschen sprachlos irgendwie, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ja, auf der einen Seite wird das Schwert geschliffen und wird Kriegsrhetorik gefahren. Und auf der anderen Seite, da wo man vielleicht unter Beobachtung steht, noch mehr. Da sagt man, na, Vergebung, Fehler, das ist doch nicht so schlimm. Komm, Israeli, ich nehme dich in den Arm, so ungefähr. Und das finde ich ein ziemlich falsches Spiel. Und ich verstehe auch nicht, warum wir immer noch den Einfluss der türkischen Religionsbehörde in diesem Land dulden. Die muss weg. Und zwar komplett, weil das geht nicht, dass eine Religionsbehörde eines anderen Landes hier praktisch solchen Einfluss auf eine Masse Menschen hat. Und klar hören die sich in der Moschee freitags die Predigt an, aber ihr könnt sicher sein, dass sie die andere auch lesen, wenn sie gläubige Muslime sind. Ja, hier war ein lustiges Beispiel für Propaganda mit AI generiert. Und wenn man hier die Finger zählt, dann haben wir ein Finger, zwei Finger, drei Finger, vier Finger, fünf Finger, sechs Finger an der Hand vom Kind mit der toten Mutter daneben. Warum? Raise your hand if you stand with Palestine. Atherst du Menschen mit einem seltenen Defekt? Ja, tue ich. Oh. Und dieses hier wurde auch auf diversen Transparenten mit sich rumgetragen. Ja, eine Behauptung, dass angeblich das Bildungsministerium von Gaza gesagt hat, dass jetzt das ganze Schuljahr ausfällt, weil alle Studenten, also alle Schüler umgebracht worden sind von Israel. Alle. Die letzten vier haben sich heute Nachmittag an einem Grenzposten in die Luft gesprengt, nehme ich mal an. Gibt kein Schuljahr mehr, alle tot. Israel schuld. Obwohl man muss sagen, Israel hat wohl die Universität von Gaza-Stadt bombardiert, aber ich kann mir vorstellen, dass das Gründe hatte, wie bei allen Orten, die erstmal nicht so aussehen, als sollte man sie bombardieren, und dann auf einmal irgendwie sind Tunnel drunter und Benzinlager und Raketen. Ja, sehr guter Artikel hier von Hussein Abdul Hassan, Islam is a failed ideology, Muslims must embrace the West. Also die Leute, die hierher gekommen sind, um der Tyrannei zu entkommen, fangen jetzt an, den Tyrannen zuzujubeln oder jubeln den Tyrannen zu, vor denen sie weggelaufen sind, und mal ein sehr erfrischender Blick auf die ganze Geschichte, weil man das ja nur wirklich selten liest, wo jemand, dass jemand wirklich sagt, so hier, ja, schaut euch doch mal an, in welche Barbarei ihr zurückfallt. Und er sagt halt, es gab halt früher einen anderen Islam und dass der durch den Islamismus und die Politisierung in der Neuzeit sozusagen erst zu dem geworden ist, zu dieser Geißel, die wir jetzt haben. Also ein bisschen haben die Deutschen auch noch mitgemischt im Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg. Der Islamismus argumentiert, dass unsere Länder nicht Shitholes sind, weil wir uns nicht genug nach dem Westen gerichtet haben, sondern weil wir uns zu viel nach dem Westen gerichtet haben. Wir haben unseren orthodoxen islamischen Glauben verlassen, weil wir da unter Druck vom imperialistischen Westen standen und der Westen wollte uns die Religion wegnehmen und seine eigene, nämlich Materialismus und Christentum einführen. Und jetzt, deswegen mussten wir jetzt unbedingt dringend halt den Islam neu schaffen und halt diese, so ein bisschen wie die Reformation halt, so eine freudlose politische Version vom Islam. Ja, und halt die Linke sagt, er hat halt den Islamismus als den authentischen Islam gesehen, der halt eben nicht von dem bösen Kolonialherrn beschmutzt worden ist, sondern das ist jetzt der richtige Islam und das ist der echte und der ursprüngliche. Und deswegen muss halt das alles dekolonisiert werden da unten im Mittleren Osten und der Islamismus muss halt herrschen, damit die Menschen dort wieder glücklich sind. Ne? Haben wir ja letztens auch bei Sartre in dem Vorwort zu dem Buch. Und halt, ja, der Lob von den Progressiven, wenn sie sich gegen die Demokratie wenden, ist auch noch ein doppelter Lohn sozusagen für die Muslime, weil sie sind nicht nur für die tollen westlichen Aktivisten toll, sondern sie sind auch vor ihrer Gemeinde und ihrem Heimatland toll, weil sie halt den Islam, beziehungsweise in dem Fall den Islamismus weiter vertreten. Super. Win-win. Warum nicht die Hamas supporten, ne? Wenn das doch so einfach ist? Ja, und hier habe ich jetzt aufgrund der permanenten Anfragen doch auch mal ein Buch auf Deutsch vorzustellen, euch ein deutsches Buch mitgebracht zum Thema Iran, Zwischen den Welten, von Macht und Ohnmacht im Iran, von Nathalie Amiri geschrieben. Und das Buch hat mich tatsächlich positiv überrascht. Das war ganz interessant für halt so ein deutsches Buch. Und so richtig in die Materie eingestiegen ist man nicht. Man hat so oberflächlich irgendwelche Geschichten erzählt, wie irgendwelche Teenager eine illegale Party gehabt haben und dann übers Dach entkommen mussten, weil irgendwie die Moralpolizei kommt und sowas. Schön humanisierenden Dialog von Geschichtenerzählung und Einzelschicksal, wie es halt eigentlich für Propaganda auch mega üblich ist. Und in dem Fall natürlich Propaganda, die mir gefällt, weil natürlich der etwas streng gefasstere Islam jetzt nicht so zu meinem, weiß nicht, Geschmäckle passt. Und das Buch hat dann doch irgendwie positiv überrascht, aber halt, weiß ich nicht. Es war halt so ein typisches Mainstream-Buch, wo du halt, wie soll ich sagen, zwar ein ganzes Buch zu dem Thema hast, aber kaum so richtig informiert wirst. Also, da gibt es wissenschaftlichere Bücher, die nicht so arg im Hauptstrom rumverkauft werden, die einfach so unglaublich viel wertvoller sind. Und ja. Damit dann mein Ekel vor der deutschen Öffentlichkeit, dass das so beliebt ist und trotzdem gut geschrieben, Nathalie. Ich will dich nicht schmähen, aber halt meine Meinung ist böse. Keine Ahnung. Ich mache 5-5 für eine Anekdotensammlung, ja. Ja, für mich kam es halt einfach zu, dieses komische Spiegelgehabe von hier Einzelschicksal XY gibt dem Opfer einen Namen, quack, quack, quack, und das ist irgendwie halt einfach nicht mein Ding. Ich will halt eine Statistik haben, die dehumanisierend ist. Und davon hat sie zu wenig gebracht. Leseempfehlung natürlich. die Harzer Volksstimme. Jamala. Ja, genau. Inzwischen ist es auch in der Bild auf der Startseite. Aber gestern war das eben halt noch ein Thema der Harzer Volksstimme. Zu Recht ist es auch bei der Bild auf der Fahrt. Ist das nur für Hartz-IV-Empfänger, die Harzer Volksstimme? Genau. Da können die Harzer die Stimme des Volkes hören. Ja. Genau, hier geht es nämlich um die Altmark-Kita und die heißt nach Anne Frank. Und die soll jetzt nicht mehr nach Anne Frank heißen. Sondern man sollte irgend so was Sinnloses wie Einhorn-Regenbogen oder so, war, glaube ich, die Alternative. Ich muss gerade auf den Stand, das in dem Artikel. Aber es ist so schön geschlechtergerecht, sowohl Anna als auch Frank. Alle Geschlechter abgedeckt. Willst du damit etwa, Chris, willst du damit andeuten, dass es nur zwei gibt? Ja, Anna und Frank, das sind die zwei Geschlechter. Nee, ich finde es gerade hier nicht, ob das kann auch in einem anderen Artikel gewesen sein, ja. Ja, die Geschichte sei laut Lehrerin für kleine Kinder schwer fassbar. Auch Eltern mit Migrationshintergrund könnten mit dem Namen oft nichts anfangen. Wir wollten etwas ohne politische Hintergründe. Oh mein Gott, rede ich immer weiter rein. Politische Hintergrund, ja. Ja, vor allem bei Anne Frank. Wenn Sie jetzt gesagt hätten, wir haben jeden dritten Tag hier ein Hakenkreuz neu. Aktuell laufe auch schon eine Unterschriftensammlung für einen neuen Namen unter den Eltern. Ich finde es halt geil. Wie heißen denn die neuen Eltern da so? Wir haben halt weißt du, LGBTQ-Flaggen am Bahnhof hängen und so eine Scheiße. Und Anne Frank ist dann aber zu politisch. So sei die Kita heute offener als früher und fördere viel stärker die Selbstbestimmtheit und Vielfältigkeit der Kinder. Glaubst du, das hätte Anne nicht gemocht? Oder was ist das für ein Argument? Oder hat das vielleicht irgendeinen ganz anderen Grund, der ganz unappetitlich ist und über den du eigentlich nicht sprechen willst? Ja, also Kita, dann Sheikh Mahmud Al-Mahmar oder so. Kita. Ja, Sultan Salahuddin soll doch ziemlich cool gewesen sein, habe ich bei Erdogan gehört. Könnte die nicht so heißen. No. Sultan Salahuddin, Kindertagesstätte. Ja, das müsse jetzt der Stadtrat entscheiden, sagt man. Man habe auch keinen Zeitpunkt, man habe keinen Zeitdruck. Es hat wohl schon mal in Thüringen eine Kindertagesstätte versucht. Das ging auch nicht so richtig gut für die Kindertagesstätte. Ich finde es zutiefst feige und dumm. Also, ich habe mir die Woche eh viel angehört von Leuten. Eine ING-DiBa oder so. Ist das die ING-DiBa-Kita oder so? Rewe, Kita. Ja, aber Rewe positioniert sich ja dann auch vielleicht wieder im Israel-Konflikt und dann hast du die Scheiße wieder. Das kann passieren. Und dann wollen die auf einmal nicht mehr, dass das Rewe heißt, weil es da irgendwie Hass-Avocado aus Israel gab. Ja, weiß man nicht. Macht der Rewe nicht, der will ja keine Kunden vergraulen. Ne? Ich habe ja die Woche mal meinen Vorschlag formuliert, dass die Leute einfach Shalom sagen könnten, überall, wo sie hingehen auf Twitter. Und ich habe dafür einiges an unfreundlichen Nachfragen eingesteckt, warum ich mich denn überhaupt für sowas und warum ich Judenrituale übernehmen wolle und solche Sachen. Also die Leute haben gar nicht gerissen, worum es mir ging. Warst also, du als alter Teutone hier, was interessiert dich das, was zwei Wüstenvölkchen da so treiben? Ha? Noch besser fand ich, dass mir jemand sagt, ja, was, oder viele haben gesagt, ja, bei uns heißt das immer noch Grüß Gott. Und ich sage, nee, eben, das heißt es ja nicht, weil Shalom halt Frieden heißt und eben nicht Grüß Gott. Grüß Gott ist eher bei der anderen Seite, wenn du dich mit sowas begrüßen willst. Ja. Da weiß ich auch schon wieder, warum ich nicht in Süddeutschland wohne. Ja, naja, das, ich meine, man kann sowas ja auch sagen, um Gottes Willen oder Gott sei Dank oder so, sagen viele Leute auch, ohne dass sie gläubig sind. Ja, das stimmt, das tue ich, aber also nicht Gott. Auf der Höhe von der Flüchtlingskrise hat meine Frau zu Flüchtlingen, nicht meine Frau, meine Mutter hat zu Flüchtlingen Grüß Gott gesagt. Und die haben dann ganz böse geguckt und haben gefragt, was das soll. Okay. Ich war aber zu dem Zeitpunkt nicht in deiner Nähe. Ja, oder auch diese dumme falsche Äquivalenz zu sagen, ja, aber als es deutsche Opfer gab, da hat niemand was gesagt. Natürlich, wir haben hier immer was gesagt. Ja. Wir haben immer gesagt, es gibt zu viele deutsche Opfer. Und wir haben immer gesagt, es muss Sicherheit für die eigene Bevölkerung her und all dieser Kram. Nur, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, sind wir jetzt in der Situation, wo wir halt eben nicht mit der Nazikeule verprügelt werden können, wenn wir auf Islamismus hinweisen. Und deswegen ist das Rubble, Rubble, Rubble von der Netzgemeinde gerade deutlich lauter. Ja. Weil halt einfach die Blockwarte gerade nicht zuschlagen können. Ja, das ist auch lustig, dass das diverse Leute da wirklich anpisst, die ja angeblich, also die sich ja immer darauf berufen, dass sie es ja alle schon vorher gewusst hätten quasi. Aber sich jetzt drüber aufregen, dass man dann irgendwie mit Juden sympathisiert, das ist dann auch wieder falsch, oder wie? Ja, verstehe ich überhaupt nicht. Verstehe ich wirklich gar nicht. Wie man da jetzt so... Zumal ich habe für mich halt auch länger drüber nachgedacht und ich habe immer das Gefühl, die Leute da draußen machen sich von einem einen Entwurf und dann sind sie sauer, wenn man dem nicht in allen Aspekten entspricht. Ja. Ihr nennt mich nicht umsonst den Marx-Affen. Es ist... Stimmt. Und ich rede mit Marktradikalen oder ich rede wegen mir auch mit richtig Rechten oder ich rede mit den Leuten, aber ich bin deswegen ja nicht irgendwie... Das ist so eine komische Sicht, wo man sich eigentlich an unsere politischen Gegner erinnert fühlt. Ja, also ich finde nicht, dass man mit dem Namen Anne Frank irgendwie Rückzieher machen sollte, im Gegenteil. Das ist eher, was man miteinander gegenhalten könnte. Jedes Mal, wenn man so eine Kindertagesstätte umbenennen will, nennen wir eine andere um in Anne Frank Kita. So in der Art, ja. Genau das nämlich nicht ändern oder so. Bitte, ne? Genau. Das ist wie mit dem Shalom. Man muss es einfach... Und das hat auch nichts, was auch viele gesagt haben. Ja, der Schuldkult. Das ist Unsinn. Das ist nochmal Unsinn. Guck mal, erstmal ist es meine Geschichte. Ich bin 25 Jahre geboren, nach dem Holocaust geboren. Da bin ich viel näher dran, als irgendwelche Internet-Kiddies heute sich da rumtreiben. Ja, ich bin da viel näher dran. Ich war mit 11 oder so, war ich das erste Mal in Dachau mit meinem Onkel zur Besichtigung. Und als ich 17 war, war ich in Buchenwald, als es noch DDR war. Und da habe ich Dinge gesehen und erlebt und habe auch Bücher darüber gelesen. Ich habe Filme gesehen, alles Mögliche, die mir einfach gesagt haben, du hast eine gewisse Verantwortung dafür, dass das nicht nochmal passiert. Ich trage keine Schuld. Ich sehe bei mir keine Schuld. Ich sehe auch nicht bei dem Rest der Leute eine kollektive Schuld. Ich sehe eine kollektive Verantwortung. Aber auch da sehe ich wieder das Ding, dass das jeder für sich entscheiden muss, aus seinem Leben raus. Und das Staatsräson ist was anderes. Aber natürlich muss jeder sehen, wie er mit der Nazi-Zeit für sich irgendwie umgeht und wie er dazu steht. Ja, wer mit Schalomchen nicht klarkommt, der ist sicher irgendwie ein bisschen was im Argen, würde ich fast sagen. Ja, also, wie gesagt, warum nimmst du Judenrituale? Ja, ist schon eine heftige Formulierung. Und was man sich ja auch nicht vorwerfen kann, ist, also wenn es irgendwelche Leute gibt, die irgendwelchen Gruppen angehören, die man irgendwann mal irgendwie Unrecht getan hat und auch diese Gruppe halt eben, aber irgendwelche Individuen, die dieser Gruppe angehören, erzählen irgendwelchen dummen Blödsinn, dann kritisieren wir den ja hier auch. Ne? Ist ja nicht so, wir haben oft genug die Kolumnen von der Frau Feldmann vorgelesen. Genau. Ich leide am meisten unter allem, worunter Juden leiden. Ich, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da haben wir uns so oft drüber lustig gemacht. Ich habe ja auch mal ein Buch über die Israel-Lobby vorgestellt, geopolitisches Buch, was über den Einfluss von Juden innerhalb von Amerika im Detail berichtet. Also ich keine Ahnung. So, das habe ich auch mal vorgestellt. Also. Na gut. Aber ich meine, man kann es halt eh nicht jedem recht machen und wollen wir auch gar nicht. Ja, ich habe das immer gemacht. Unsere Meinung. In Israel, als ich da war, bin ich morgens irgendwie aus dem Zimmer raus zur Küche runter. Da stand da so ein junger Typ und wie so üblich zu allen, ihn einfach zu, sagt Shalom, morgen. Ne? Ja. So eine Art. Ja, das war ein Araberkind, der hat mich nur doof angeguckt und irgendwie sowas gemacht wie. Pff. Ja, aber dabei ist ja ihr Salam gar nicht so weit davon entfernt. Ja, sicher. Das ist wie mit Tschatschik und Tzatziki bei den Türken und den Griechen, die sich hassen. Das ist alles bekloppt. Na gut. Machen wir weiter im Text. Ja. Dieses hier fand ich sehr interessant. Ja? Das Buch, was ich gerade erwähnt hatte, das war The Israel Lobby and US Foreign Policy von John J. Mearsheimer, einem respektablen geopolitischen Autor. Nur so noch als Info. Okay. Apropos respektable Autoren, hier haben wir die Foundation for Individual Rights and Expression aus Amerika, FIRE. Und die kümmern sich auch immer ganz stark um den ganzen Kram an den Universitäten, also eine NGO, wie wir sie hier in Deutschland ja nur von dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit her vielleicht haben, was ja die Frau Schröter auch mitbegründet hat, die wir eben schon hatten. Und die haben mir einen sehr langen Tweet geschrieben. Und da geht es also um die Grenzen der Redefreiheit in Amerika, weil ja in Deutschland immer ganz gerne mal behauptet wird und auch so von oben herab behauptet wird, im Endeffekt so, als ob wir das hier besser machen würden als in Amerika, dass das ja in Amerika alles grenzenlos wäre und da kann also jeder jeden verleumden und jeden aufhetzen und so und wir super schlauen. Wir haben ja hier irgendwie gelernt, dass wir da irgendwie alles auf die Goldwaage legen müssen und jedem sagen, er muss die Fresse halten, weil Walter Lübcke und so weiter und so fort. Aber das ist ja gar nicht so. Also in Amerika kann man auch nicht die Leute einfach verleumden und zu Gewalt aufrufen. Und hier in diesem Tweet wird also genau ausgeführt mit den entsprechenden Entscheidungen, die es dazu gab vom Supreme Court, was halt eben geht und was nicht geht. Und das, also was halt geht, ist, du kannst dich hinstellen und sagen, from the river to the sea. Und du kannst auch irgendwie halt abstrakt irgendwie sagen, dass die Gruppe XY irgendwie umgebracht werden sollte oder so. Aber was du nicht machen kannst, ist zu direkter Gesetzlosigkeit aufrufen, wie sie das nennen, also imminent lawless action. Und das hatte ich auch irgendwie vor ein paar Jahren schon mal vorgestellt. Das ist diese Entscheidung gewesen, Brandenburg versus Ohio vom Supreme Court in Amerika. Und Brandenburg war ein Herr vom Ku Klux Klan, das steht hier auch nochmal. Und der wurde also im Bundesstaat Ohio durch ein Gesetz vom Bundesstaat Ohio in Amerika wurde da verknackt und das war ein Gesetz, was man ursprünglich gegen Kommunisten erlassen hatte und was dann hier dieser Ku Klux Klan-Mensch da dem zum Opfer gefallen ist und wo man halt eben irgendwie verhindern wollte, dass irgendwelche Aufstachelungen passieren. Und der hatte also gesagt, dass man mal nach Washington spazieren müsste und da die Leute also denen halt Gewalt antun sollte und das halt nicht gereicht. Seitdem gibt es halt dieses Ding, dass man quasi nur noch, wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, da drüben, derjenige, ne, zu dem gehen wir jetzt hin und dann hauen wir ihm irgendwie den Kopf ein oder so. Das wäre halt ein Aufruf zu imminent lawless action und das wäre dementsprechend halt nicht geschützt von der Redefreiheit in Amerika. Aber irgendwelche Sachen von wegen Gruppe XY oder so. Oder Person XY müsste man eventuell mal, das fällt dann noch drunter. Ne? Und was hatten sie noch? Ach ja, genau. Threats und Intimidation, also auch irgendwelche Drohungen. Ne? Das wird ja in Deutschland auch gerne mal behauptet, dass Drohungen ja angeblich in Amerika dann halt geschützt werden von der Meinungsfreiheit, aber das ist nicht so. Aber da haben sie halt auch wieder eine ziemlich hohe Schranke, dass also diese Drohung schon glaubwürdig sein muss, dass es also auch irgendwie realisierbar ist, diese Drohung, damit das dann wirklich auch verfolgt werden kann. Ja, aber es ist auf jeden Fall auch nicht geschützt. Also man kann die Leute nicht einschüchtern und denen drohen. Es muss halt nur eine glaubwürdige Sache irgendwie sein. Und insofern haben sie natürlich da höhere Schranken, die man erstmal nehmen muss, bevor das dann illegal ist, als wir ja haben. Aber es wird ja immer behauptet, dass das halt alles gar nicht wäre und da alles irgendwie Wilder Westen ist und dass wir es doch hier alles viel schlauer und viel besser machen. Und auch gegen Diskriminierung gibt es halt Statuten, die die Redefreiheit halt einschränken können, nämlich diesen sogenannten Title IX. Jetzt speziell an den Universitäten ist das ja so ein Antidiskriminierungsstatut. Und da machen sie sich jetzt auch für stark, dass da noch irgendwie die Religionszugehörigkeit mit aufgenommen wird, was aktuell noch nicht der Fall ist. Und da gibt es halt auch dann irgendwelche Urteile dazu, wo man dann halt gesagt hat, dass sie jetzt speziell an irgendwelchen Universitäten nicht irgendwas gegen irgendwelche Leute da verzapfen kannst, weil das dann Diskriminierung ist. Aber das muss natürlich auch entsprechende Schwelle haben. Und auch Hecklers Veto, na, das ist ja auch was, was wir immer häufiger hören, diese Entschuldigung von wegen, Ja, aber das ist doch ein Privatunternehmen und no Platforming hier und diese ganzen Geschichten. Also im Endeffekt das, was Antifa sich ja da auf die Fahne schreibt, wir verhindern irgendwelche Auftritte und so, aber Cancel Culture ist alles nicht, gibt's alles nicht, ist nur eine Verschwörung und so weiter. Und auch da gibt es halt in Amerika die Regelung, dass du nicht die Leute davon abhalten kannst, von ihrer Redefreiheit Gebrauch zu machen. Und die gibt es ja in Deutschland auch, ne? Also da wird ja auch gerne mal behauptet, dass ja Redefreiheit ja nur quasi bedeutet, der Staat kann dich nicht zensieren oder so. Aber das bedeutet halt eben auch, dass der Staat das aktiv schützen muss, dass sich auch andere Leute nicht zensieren können. Und das hat ja auch der Ist doch auch bei der UN-Menschenrechtsdeklaration dasselbe. Pressure Groups werden doch Ja, dort okay. auch erwähnt. Also. Ja, der Herr Dieringer, ne, wenn ihr euch noch an den erinnert, von der Welt, der Arbeitsrechtler eigentlich, aber der äußert sich auch immer gerne zu solchen Themen mit Redefreiheit bei Twitter. Und der hatte das auch mal gesagt, als irgendwelche Leute ihn da belehren wollten, irgendwelche Erstsemester, dass das doch ja nur eine Zensur ist, nur wenn es der Staat macht, dieser alte dämliche Spruch. Und das ist halt eben nicht so. Also der Staat ist auch dazu angehalten, also der muss auch sicherstellen, dass du jetzt auch von deinem Rederecht Gebrauch machen kannst. Und das ist auch in Deutschland so. Das ist nicht nur in Amerika so. Und wenn das da irgendwelche Leute einschränken wollen, die nicht vom Staat sind, dann muss der Staat da auch zu deiner Hilfe kommen, eigentlich. Ja, also das könnt ihr euch halt einfach mal bookmarken und wenn irgendwer da super schlau sein will und euch da irgendwie erzählen möchte, wie toll das doch in Deutschland ist, wo wir für jeden Bullshit irgendwie ein Sprachhygienekonzept aufbauen und dann irgendwie meint so, ja, was ist denn die Alternative in Amerika, wo jeder alles darf, hier Verleumdung und tralala und Aufruf zu Gewalt und Einschüchterung und keine Ahnung, weil sie alle nur mal gehört haben, dass da in der Verfassung drin steht, dass Redefreiheit geschützt ist und dann meinen, das bedeutet halt eben komplett uferlos. Und hier in diesem Tweet ist es halt eben alles belegt, dass das eben nicht so ist. Also es gibt hohe Hürden dafür, aber es ist halt eben nicht uferlos. Ja, in Berlin gibt es ein, nach Berlin kommt ein neues Denkmal. Das ist jetzt wohl insofern festgelegt worden, dass 20, dass 20 Entwürfe ja, festgelegt wurden, die da in Frage kommen. Warum ist jetzt hier? Ja, da. Und das geht jetzt hier. In einem internationalen Wettbewerb sucht das Berlin Global Village nach dem besten Entwurf für ein Denkmal. 20 Ideen. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte adressieren wir auch die Kunstwelt in den Ex-Kolonien, betont Michael Küppers Adebisi gleich zu Beginn des Ausschreibungsvideos für das dekoloniale Denkzeichen, so heißt es nämlich, das Denkmal, in Berlin. Denn erscheint die Summe von 57.000 Euro in großen weißen Lettern im Bild. Der Betrag, den der Singer oder die Siegerin für die Realisierung seines bzw. ihres Entwurfs erhalten wird. Schon eine ganze Menge Geld, wa? Also, Und dass sie sich das ja, jetzt noch trauen, noch von Dekolonialisierung zu reden, aktuell. Ja, ich wäre dafür, so mehrere Affen in einem Weltraumanzug, Ja, die mit vielleicht einem können wir da großen jemand Hammer den überreden. Weil Kulturmarxismus zerschmettern. guck mal, wer hier Ja. in der Auswahljury sitzt. Jemand, der uns kennt. In dem eine Weltzentrum, Oh, gut, die wie es Frau sich nennt, Sanyal, die denken arbeiten gutes verschiedene Wort für uns. Vereine und Initiativen zu Themen wie globale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Wer hätte das gedacht? Bis heute existiert in Deutschland kein nationales Denkmal an die Kolonialzeit, etwa wie es das für den Holocaust gibt. Das dekoloniale Denkzeichen vom Berlin Global Village, das am 14. September 2024 enthüllt werden soll, ist ein Anfang immerhin. Ja, weiter. Aber gerade eigentlich die Frau Sanyal, hatten wir Besitzungen in Indien? Eigentlich nicht, aber Wäre sie ist mir ja eine neu. Person of Color, von daher reicht Sowieso das ja. nicht. Das ist ein Deutsch war in Kongo oder was sonst noch Aber nicht viel wahrscheinlich hat Deutsch. das Königreich Hannover, damit müssen wir was zu tun, das Ja. könnte ja sein. Ihr habt uns da echt reingeritten. Michael Küppers Adebisi ist der Überzeugung, dass das Projekt eine immense internationale Ausstrahlungskraft haben wird, weil damit eine Art Best Immens. Practice initiiert wird. Ganz die ganze bestimmt. Welt, die ganze Welt wird uns folgen. Die Welt wird herkommen und sagen, wow. Die Deutschen machen es richtig. Können danach wieder eine ganze Geschichte nehmen, ne? Kolonialismus, dessen Folgen. Und das ist dann noch, die betrachten alles komplett von einer Seite und das ist die Seite von, es bringt überhaupt nichts Gutes, ne? Ja, es wird doch, erst dieses noch keine europäische Zivilisation hat irgendwie in einem Land, wo es Kolonialmacht war, irgendwas gebracht. Ja. Ne? Zum Beispiel in Indien, ne? Das war ja auch dieses Ding, da hat man mal diesen Artikel über, dass angeblich die so schlimmen Vergewaltigungen da, die angeblich so eine hohe Zahl sind, hatte ich ja auch schon mal einen anderen Artikel, wo dann halt drin stand, dass es daran liegt, dass es halt ein enormes Stigma ist, da außerhalb von irgendwelchen Ehen irgendwelche Kinder zu kriegen und so. Und deswegen diese Anschuldigung von, ich wollte das ja nicht, da ein ziemlich hoher Anreiz für besteht. Aber davon mal abgesehen, und in diesem Artikel wurde sich darüber beschwert, dass das ja angeblich alles vom Westen dahin getragen worden wäre mit der Vergewaltigung. Und was sie im Artikel halt nicht erzählt haben, ist die Tatsache, dass diese Gerichte, die sich darum kümmern, dass diese ganzen Gerichte, na, wer hat die wohl eingerichtet? Wer hat wohl dieses Justizwesen in Indien geprägt? Na, war das eventuell die britischen Besatzer, die das alles geschaffen haben? Diese ganze Begründungsorgie darunter, die habe ich mir gar nicht mehr durchgelesen. Ich fand nur, dass eben das auch auffällig ist, dass es zwei Drittel des ganzen Artikels eben Begründung war, dass richtig der große Teil, der dann noch kommt. Ja, und nur ein Drittel eben ungefähr über dieses Denkmal überhaupt. Ja, wofür die da mit Geld zugeschmissen werden. So. Ja, die Kolonialisierung war einfach nur die Werte des Westens gegen den Westen selber verwenden. Und die ganzen Länder, wo wir aktiv waren, das war jetzt keine humanitäre Mission oder so, aber du hattest halt überall, wo Leute aktiv waren und kolonisiert worden sind, halt Verbesserung von der Wirtschaft. Also, keine Ahnung. Und in den meisten Fällen auch von den Lebensverhältnissen. Ja, klar, und nichts ist so schlecht, dass es nicht noch was Gutes hätte oder wie was, ne? Nee, die waren halt vorher einfach so mega rückwärts, dass halt auch Kolonialisierung ein Fortschritt für deren Gesellschaft war. Also. James Fishback. What you are about to watch is the final round. Oh genau. Ja, das habe ich auch gesehen. Das war hart. Das ist der Hammer. Also, es gibt ja in Amerika diese Debattenveranstaltung, ja, wo junge Leute irgendwie gegeneinander antreten in Teams und debattieren sich dann in Grund und Boden. Und das war jetzt hier irgendwie die Finalrunde des prestigeträchtigsten Debattenturniers. Sollte ich das mal abspielen? Ja. Oder? Gibt's sowas? Ich weiß nicht, ob das uns so viel, wir können da vielleicht mal reinschauen, aber ich wollte die Geschichte am besten erzählen, weil das kommt, glaube ich, aus dem Video nicht so raus. Ja. Also, es fängt damit an, dass Team A sagt, ja, wir werden nicht über das Thema diskutieren, das uns vorgelegt wurde, nämlich die Vor- und Nachteile der Mitgliedschaft im Internationalen Währungsfonds. Und zwar, weil Transmenschen von MAGA, also Make America Great Again Republikanern, genozidiert werden. Und das ist viel wichtiger, als über den Weltwährungsfonds zu sprechen. Team A eröffnet dann die Diskussion damit, dass sie einen Clip vom 1980er AIDS-Protest bringen und dann behaupten, 28 Staaten wollten Transmenschen töten. Und diese Debatte tut würde dem Internationalen Währungsfonds ja überhaupt nicht interessieren. Und deswegen wird jetzt über Debatten debattiert. Und die Kampfrichter sozusagen, die müssen sich da entscheiden, wie sie unsere Performance finden. Und sie werden außerdem den Debattenraum besetzen, bis Trans-Debattierer endlich auch sicher daran teilnehmen können. Team B hat dann auf jeden Fall gesagt, okay, wir geben auf. Ja, wir können nicht abstreiten, dass Transgenozid die Realität ist. Wir können nicht abstreiten. Wenn wir das abstreiten würden, würden wir als Transphobe gelabelt werden. Das wollen wir nicht. Und der Rest dieser Geschichte war dann so eine Art Struggle-Session, wo dann Team A gesagt hat, ja, Misgendering ist Gewalt. Und wenn du das machst, dann solltest du so eine Debatte automatisch verlieren. Ja, genau. Und das war der ganze Fortgang der höchsten Debatten des höchsten Debattenwettkampfs, den man in Amerika als Highschool erreichen kann. Und der schlimmste Part ist, dass die Preisrichter dann gesagt haben, ey, ihr seid so stunning. Euer Mut, ja, das ist so, wir sind zu Tränen gerührt, ihr seid die nationalen Debatten-Champions. Ja. Ich würde halt sagen, das war's dann für die Debatten-Championate in Amerika, weil es ja cool, wenn du als Erster drankommst, der wird ja wahrscheinlich ausgelost, wer den ersten Statement geben darf, dann hast du gewonnen. Musst nur sagen, ja, Transgenozid! Wir wollen hier noch diskutieren über irgendwas Transgenozid. Ja, da gab es vor 10 Jahren schon mal dieses Leak, oder? Wo sie da irgendwie so komischen Rap da irgendwie hingelegt haben, die nationalen Champions. Ja, stimmt. Den, wo die so reden, bla bla bla bla, bla bla bla bla. Und die ganze Zeit so tief einatmen und rapmäßig Sachen runterpredigen. Also. Ja, und irgendwas mit Aunt Jemima und. Aber es sind halt auch trotzdem noch irgendwo prestigeträchtige Institutionen, die mal einen Wert hatten oder mal für irgendwie was standen. Das darf man aber auch nicht vergessen. Also, ja, bitter ist eigentlich auch eine gute Idee, ne? So zerstört man das natürlich. Ja, wenn einmal was von dem Virus befallen ist, frisst sich das durch die Etagen und am Ende sagen die obersten Preisrichter dann, super, ihr habt weder eure Aufgabe erfüllt, noch habt ihr in irgendeiner Form Argumente ausgetauscht, ihr habt hier rumgeschrien und eure Meinung gesagt, ihr seid disqualifiziert. Leistung nicht feststellbar. Aber nein, ja, die ganze Organisation ist schon so kaputt. Und das sind jetzt hier die Judges oder was? Recht, sehr gut. Ich meine, die Judges sind wahrscheinlich auch schon so besetzt in so einer Organisation, dass sie halt schon so sind, dass sie einfach Beifall dort klatschen. Tja, tschüss, Highschooler in Amerika. Habt ihr gern debattiert, heute ist wohl vorbei. Hier gibt es eine Veranstaltung am 24. November in Frankfurt. Die Woken und die Rechten diskutieren, was manche nicht diskutieren wollen. Wie spielen die sogenannten Woken und die Rechten zusammen? Und was sind die Gemeinsamkeiten zwischen den linken und rechten Kulturkämpfern? Diesen Fragen gehen wir in großer Runde nach. Und dabei sind also der Till Randolph Amelung, das ist ja so ein Transperson, Vernünftige. Und außerdem der Sinan, ne, von Sinans Woche ist noch mit dabei. Und der Sebastian Schnelle, auch bekannt als Vorpolitisch, der bei uns auch schon mal zu Gast war. Vor kurzem. Wow. Und die trifft man also alle in Frankfurt am 24. November, falls da jemand Interesse hat und da irgendwo in der Gegend ist. Wollte ich mal darauf hinweisen. Und es ist natürlich schade, dass niemand mal an uns denkt, wenn sowas ist. Aber ja. Wir sind dann aber auch gleich so viele, weißt du? Als Panel praktisch. Ja, man kann sich ja einen nehmen oder so. Muss ja nicht gleich alle sein. Und wenn das schon so viele sind, also sind 3 oder 4 Affen mehr, machen ja auch nicht mal den Kohlfett. Stimmt. Historikerin Ute Frevert im Interview. Gibt es eigentlich irgendeine Dummheit, die Männer auslassen? Das war schon hier der Anfang mit dem Ding. Das ist ein Tagesspiegel, aber irgendwie mal Fokus nochmal reprintet oder so. Und die Frau hat ein Buch geschrieben über Duelle und Geschichte der Gefühle. Das ist das, womit sie sich beschäftigt. Und das ist ja alles totaler Quatsch, was die irgendwie von sich gibt. Sollte man gar nicht denken bei dem Thema, aber es ist tatsächlich so. Was fand ich hier schon mal irgendwie lustig? Das begründet alles mit Angst und Machtgeilheit oder was? Angst vor Männlichkeitsverlust und Machtgeilheit der Männer oder so? Am Anfang, sie haben sich seit den 80er Jahren nicht nur mit den unter Deutschen verbreiteten Ressentiments beschäftigt, sondern auch mit ihrem Verständnis von Männlichkeit. Im 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg forderten Männer einander immer wieder zum Duell, um Kränkungen wettzumachen, oft mit tödlichem Ausgang. Was hat sie daran fasziniert? Am Anfang gar nichts. Die Rede von den alten weißen Männern kannten wir noch nicht. Aber ich dachte, Meine Güte, gibt es eigentlich irgendeine Dummheit, die Männer auslassen? Mein Mann legte mir dann immer wieder Artikel über berühmte Duellanten auf den Schreibtisch und brachte sogar einen Duellratgeber aus der Unibibliothek mit. Irgendwie wollte er mich von meinem damaligen Leib- und Magenthema abbringen. Ehescheidung. Meine Fresse, Alter. Was für ein Paragraph. Ehrlich. Nicht ganz uneigennützig, fragte der Tagesspiegel oder sagte der Tagesspiegel. Privat, über seine Motive rätsel ich immer noch. Aber ich habe angebissen, weil ich merkte, dass mich das Duell ins Zentrum der Mentalitäts- und Emotionsgeschichte führte. Wieso haben diese Männer einander bis in den Tod bekämpft? Privat. Wir sprechen hier vor allem von Männern aus dem gebildeten und wohlhabenden Bürgertum. Sie reagierten sehr empfindlich auf Kränkungen. Jeden schiefen Blick, jedes saloppe Wort, jede despektierliche Geste begriffen sie als Angriff auf ihre Ehre und damit auf ihre Existenz. Ehre war eine Stütze dieser Existenz, ein festes Korsett. Mit hochgestrecktem Kinn und geradem Rücken ging der Ehrenmann durchs Leben. Niemals ließ er sich demütigen oder auf die Knie zwingen. Ehrenmann ist irgendwie Wort des Jahres fast geworden oder so, ne? War nicht was? Ja, das war halt eine andere Zeit, in der manche Leute übrigens immer noch leben. Ne? Also nicht so europäische Menschen, aber andere Menschen. Ja, weil dieses, ob Ehrenmann oder nicht, ob dieser Ruf so weit entscheidend ist, das geht ja zurück auf die Herdenkultur. Also, dass du halt deine Ziegenherde hast oder deine Kuhherde und du dein Eigentum dadurch verteidigen musst, dass du sozusagen bei deinem Ruf ordentlich drauf schaust und dann eben ein Ehrenmann bist, der sich auch eine leichte Beleidigung nicht gefallen lässt. Sieht man auch zum Beispiel in den USA noch im Süden und im Norden diese Unterschiede, und generell ist es ein Unterschied auch zwischen den Kulturen halt auch auf der ganzen Welt verbreitet. Also dass die lokale Kultur geprägt ist, je nachdem wie eben die Hauptnahrungsquelle von vor vielen, vielen Jahren aussah. Eben Anbau oder eben Kuhherde, Ziegenherde, was weiß ich. Ja, und das ist ja auch, wie sie hier schon sagt, das ist ja hochgegangen bis in die obersten Sphären der Gesellschaft. Diese ganze Geschichte. Also es gibt ja US-Präsidenten, die sich duelliert haben und so. Und da hast du auch deine Erklärungen dafür, warum es halt damals keine Frauen gab in diesen ganzen Bereichen. Weil die Leute sich da halt angeschossen haben. Das war halt alles gefährlich. Und mittlerweile ist es dann halt nicht mehr so gefährlich. Und deswegen hat sich dann auch die Gesellschaft geändert. Und man macht das jetzt anders. Und jetzt haben wir soziale Medien, wo wir dann halt merken, dass die Frauen die allerbesten darin sind, die Rufe von anderen Leuten zu beschädigen. Ja, weibliche Aggression drückt sich ja auch durch explizit, also Rufmordkampagnen, stärker aus wie bei Männern, wo es eben dann gewalttätig wird. Da verwenden Frauen viel häufiger also Gruppendynamiken, um Schaden anzurichten an ihren Opfern. Also ist auch gut studiert und bewiesen. Aber davon geht es hier natürlich mit keinem Wort. Stattdessen wird halt die Männlichkeit wieder pathologisiert bis zum Abwinken mit irgendwelchen Schauergemärchen aus dem vorherigen Jahrhundert. Ne? Also. Das ist dieser Artikel absolut unterirdisch. Ja, aber wirklich irgendwie genau, ohne sich irgendwie reinversetzen zu können, zu wollen. Das hier ist ein Interview mit dem Anwalt von Till Lindemann. Du meinst der sich um aktives Framing bemüht hat beim Versuch, sich zu verteidigen? Also seinen Mandanten. Wie meinst du jetzt? Ist das jetzt das Letzte, das entschuldigt ist oder so? Ja. Das hatten wir bei der letzten Sendung. Da gab es den Unterschied zwischen aktiven und passiven Framen. Da war das aktive Framing das, was der politische Gegner macht, und passives Framing habe ich dazu erfunden. Okay. Ja. Ich kann mich erinnern. Das war letzten Sonntag. Chris. Ja, aber wir gehen das ja halt alles durch, und wir hatten ja auch diesen Sonderstream mit der Dame vom Spiegel und diesen anderen beiden, da mit Julian Reichert und dem Podcast. Und ja, also hier heißt es halt auch, und das hat die auch zugegeben, dass sie ja jede Menge Abos durch diesen Kram generiert haben und dass das halt enorm wichtig ist für die Redaktion da vom Spiegel. Da schreibt ja auch, oder sagt ja auch, der Spiegel hat nie bestritten, dass dank seiner MeToo-Geschichten vermehrt Abos abgeschlossen werden. Wir wissen, dass von internen Quellen der Artikel zu Luke Mockridge und Till Lindemann gehören zu den meist abgerufenen Seiten bei Spiegel Plus. Und da hat die sich ja eigentlich auch mit gebrüstet, die Tante vom Spiegel. Und dann sagen sie halt, wogegen sie halt vorgegangen sind. Und ja, das waren halt im Endeffekt alle Vorwürfe im Sinne von Zwang, ne? Weil die anderen Sachen haben sie halt nie abgestritten. Also, dass es da zu irgendwelchen Geschlechtsverkehr kam, vor und nach Konzerten. Das die Autorin, das ist jetzt eine von denen, die da letztens auf dem Podium waren, die wir gesehen haben, bei Republika oder was? Ja, okay. Heißt Autoren? Ja, also das ist halt diese Spiegeljournalistin, die sich mit MeToo-Kram beschäftigt. Das hat sie da ja auch erzählt. Du meinst das Big Vagina Member. Ja. Und der sagt ja, man hat mir vorhin auch schon mit dem Altpapier, wo man es dran einwickelt. Und er sagt ja, die Auswirkungen sind schlimmer geworden. Früher gab es eine Zeitung, die war andern Tags Altpapier. Heute geben sie bei Google einen Namen ein und finden alle Artikel zu Till Lindemann. Und da bleiben sie auch weiterhin auffindbar, wenn wir sie nicht untersagen. Von daher hat sich die Problematik verschärft. In Zukunft sogenannte Qualitätsmedien wie die Süddeutsche Zeitung, der Spiegel und die Zeit operieren teilweise mit Boulevard-ähnlichen Methoden. Schauen Sie sich nur die Titelseite des Spiegels zur Rammstein-Berichterstattung an. Hinzu kommt, dass die zu MeToo-Recherchen, zu MeToo-Themen recherchierenden Journalistinnen und Journalisten mit einem erheblichen Belastungseifer an die Sache herangehen. Das ist neu. Das macht es gefährlich. Früher hat man gesagt, ja gut, die Bild-Zeitung. Ja, das haben wir da ja bei Republika gesehen. Ne? Das ist ja deren Lebensaufgabe, die Unterdrückten da zu rächen. Jetzt wissen wir auch, warum die dann auch von der Arbeitsstunden her geschont werden und alles, weil sie einen Whack-Job machen, der besonders Abos verkauft und schwer zu recherchieren ist, weil es halt... Ja, wenn die das dann wirklich, die haben ja nur gemeint, dass sie es gerne hätten und so, und die anderen haben das gefragt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das auch wirklich so war. Nee, so war es nicht. In meinen Augen ist das alles konstruiert. Also... Ja, viele erfunden. Das hier war auch noch sehr lustig, mit den, wie viele Ankläger es da wirklich gab. Und da sagt er hier, ich kann nur sagen, wie es sich für mich darstellt, plötzlich sind es nur noch drei Frauen, die an Eidestadt versichern, was passiert ist. Wo sind die anderen? Das heißt dann, sie würden anonym bleiben wollen, weil sie Angst vor Repressalien hätten, vor Bedrohung und der Macht des Beschuldigten. Dem wollen sie sich nicht aussetzen und deshalb erstatten sie keine Strafanzeige. Ein Problem sind auch die Fantasienamen, die man den Frauen in den Artikeln gibt. Inwiefern? So, jetzt pass auf. In der Süddeutschen und in einem weiteren Artikel der Tagesschau wurden die angeblich betroffenen Frauen mit den Decknamen benannt. Konkret mit Cynthia A. und Kaya R. Im nachfolgend veröffentlichten Artikel im Spiegel geschieht Gleiches. Dort hießen die angeblich betroffenen Frauen Zoe und Anna. Ein Leser, der diese Berichte alle gelesen hat, denkt, das sind ja massiv viele Frauen, die Lindemann beschuldigen. Und dann stellen wir im Prozess fest, dass es sich bei Kaya R. und Anna um dieselbe Frau handelt. Die Leute aber denken, so viele Opfer, was für ein Monster. Na, so gibt es den Leuten unterschiedliche Decknamen. Die Leute gewinnen den Eindruck, dass das unterschiedliche Personen sind, aber es ist eigentlich dieselbe Person. So viele Frauen haben ausgesagt. Eine Sache war, glaube ich, noch interessant. Genau, den Belastungseifer, sagt er nochmal. Mit einem Tunnelblick wird ein Verdacht zu erhärten versucht. Dazu wird auch gerne Entlastendes ausgespart. Im Fall des Komikers Luke Mockridge hat die Frau, die ihm Vergewaltigung vorwarf, noch wochenlang WhatsApp-Nachrichten geschickt, in denen es hieß, der Sex gestern war toll. Sie hatten noch wochenlang eine sexuelle Beziehung, bis es aufgrund eines Eifersuchtsdramas zum Crash kam. Dazu hat der Spiegel vieles nicht erwähnt. Die belastenden WhatsApp-Nachrichten sind in der Berichterstattung eingeflossen. Die entlastenden hat man ausgespart. Ja, so läuft das nämlich. Ja, und dann noch mit den Anonymen. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Früher haben die Gerichte anonyme Aussagen und eine staatliche Versicherung von Redakteuren, die Aussagen der anonym bleibenden Frauen ersetzen sollten, nicht akzeptiert. Die Presse argumentiert damit, diese Hilfskrücke sei gerade bei MeToo-Fällen wichtig. Für den Beschuldigten ist das eine Katastrophe, weil er nicht weiß, wer gegen ihn Vorwürfe erhebt. Das macht die Verteidigung schwer. Warum? Der ORF hat im Fall Till Lindemann von einer Frau berichtet, die er in einem Hotelzimmer geschlagen haben soll, mit den Worten: Du willst das doch auch. Dagegen haben wir prozessiert, worauf der ORF eine anwaltliche Versicherung vorgelegt hat, in der Name der Frau geschwärzt war, weil sie nicht namentlich genannt werden sollte. So war die anwaltliche Versicherung nichts wert. Sie wurde vom Gericht auch nicht akzeptiert. Der Artikel wurde weitestgehend untersagt, trotzdem war er in aller Munde. Na, so läuft das. Und dann sind die Frauen finanziell in der Lage, gegen einen Star wie Lindemann juristisch vorzugehen, fragt hier die NZZ. Und der Anwalt sagt, ja, es wurde ein Fonds gegründet, der über 800.000 Euro gesammelt hat, nämlich hier SheRose von Amadeo Antonio, damit sich Frauen verteidigen können gegenüber Abmahnung und juristischen Schritt von Lindemann. Nach heutigem Stand hat sich keine einzige Frau dort gemeldet. Die Erzählung, dass der schlimme Till Lindemann versucht, alle mundtot zu machen, stimmt nicht. Ja, nur die Jasmina hat sich gemeldet, sie braucht mal unser Geld. Ja, dann ging es ja noch irgendwie darum, ob sie ihn dann fragen, ob er da auch schuldig ist. Und dann sagt er natürlich, ja, da kann ich jetzt konkret nichts zu sagen. Sagt dann aber als nächstes, wir versuchen immer als erstes den Sachverhalt zu klären. Dazu gehört natürlich auch, mit dem Mandanten über die Vorwürfe zu sprechen und zu sagen, pass auf, wir als Anwälte müssen wissen, wir sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, von dem, was uns der Mandant sagt, ist die ganze anwaltliche Taktik abhängig. Also mit anderen Worten, wir fragen ihn schon, ob er schuldig ist. Ja, aber es bleibt ja dabei, dass irgendwie belastende und entlastende Fakten gleichermaßen gesichtet werden müssen. Und das ist ja wohl auch der Fehler der Medien, beziehungsweise, das zeigt mir nur ganz klar, dass das auch ein widerliches Geschäft. So eine schmierige Branche ist das doch. Da muss man doch richtig skrupellos sein, richtig gehend. Oder die sind zu doof, oder was? Glaube ich aber nicht. Ne? Aktivismus also für die bessere Welt, der böse, böse Mann, der die Leute unterdrückt hat. Jacob Dugi, Insel who mysteriously died unmasked as a creator for world's most popular 3D printing gun. Der Mann, der war Insel, also involuntary celibate, er hat keine Frau abbekommen, er hatte einen Hintergrund mit dem deutschen Militär, er hatte einen 4chan-Account, also wirklich, der hat sich, er war eine Namefag, also man kann sich einen Account machen, aber die meisten sind anonym. Er hat eine Waffe in die 3D-Printing-Community, also einen Entwurf eingebracht, der sich bei Waffenenthusiasten, organisierten Verbrechern und Terroristen um den Globus herum höchste Beliebtheit erfreute. Er sprach davon, dass wir uns gegenüber der Tyrannei natürlich stark machen müssen, dass wir dazu Waffen brauchen. Und er hatte auch Chatverläufe, wo er viele rassistische, misogyne und generell böse Dinge gesagt hat. Und der ist jetzt tot. Und irgendwie war der Artikel so unglaublich, so in diesen, wie beim Dart in die Mitte rein. 4chan-Account, Waffendrucken, Insel, also zu, ja. Militärhintergrund. Ich keine Ahnung. Bei mir war es so, zu das gut, ist um euer. Wahr zu sein, sagst du, ja. Ja, es ist wirklich so, das ist so euer Stereotype-Idealfall von einem Event für die Progressiven, die sich mit Insels beschäftigen und dort den Untergang der Welt sehen. Wobei die meisten Leute einfach nur soziale Phobie haben und sogar Angst haben, Pizza zu bestellen. Ja, weil sie nicht anrufen auch eher wollen. Agententätigkeit oder sowas. Ja, ja. Ja. Also. Doppelagent von Tayyip Erdogan, oder wie? Wenn ich mir das jetzt richtig angucke. Mit den Feuerspielen, ne? Doppelagent heißt ja mit den Feuerspielen. Ich meine, als ich den Artikel zusammen halt geschrieben habe, so kurz auf Twitter gepostet habe und die wichtigsten Punkte erwähnt habe, kam es mir halt wirklich vor, wie eigentlich eine Fake News, weil einfach so viel stereotypmäßig gestimmt hat. Also in den Feldern, wo die Progressiven immer sagen, genau er ist die große Gefahr von der Gesellschaft. Wo du jetzt nach wie vielen Jahren Insel-Community eine Person hast und die ganzen Insel-Posts, also ich bin ja mit dem Insel-Wiki auf Twitter verbandelt, da ist halt nichts mit Piu-Piu und Waffen und bla. Da ist eher so, ich kriege keine Frau ab, das ist blöd. So. Ein Drittel findet sich damit ab, ein anderes Drittel sagt, wir können uns ändern, dann kriegen wir eine ab. Und keine Ahnung. Also, Ja, auf jeden Fall ist er jetzt tot. Okay. Also, na, er ist jetzt tot, er hat keinen Amoklauf begangen, aber das, ja. Ja, so wie die meisten von der Community ja auch, ne? Also, wenn die sterben, dann begehen sie ja meistens auch keinen Amoklauf, sondern bringen sich selber um. Ja, genau, genau. Aber Made in Germany ist wieder was wert, ist doch schön. Ja. Printed in Germany. Transfeindlichkeit, neue Gesetze für Jugendliche. Ein Artikel, der sämtliche Talking Points sich zu eigen macht und hier einen Experten zu Wort kommen lässt, der Dinge sagt, wie Pubertätsblocker wirken, wie eine Pausetaste, die die Pubertätsentwicklung aufhält. So haben die Jugendlichen mehr Zeit, um zu gucken, in welche Richtung es geht bei mir mit der Geschlechtsidentität. Gucken wir mal. Ja, also überhaupt gar keine Konsequenzen, ne? Und es ist in Amerika die bösen Republikaner, die denen das jetzt verbieten, ihre steril machenden Pubertätsblocker sich rein zu dingsen. Und deswegen zieht jetzt der Vater Kingsley mit seinem Kind an die Ostküste, wo das noch geht. In Texas ist das nun nicht mehr möglich. Seit September dürfen ÄrztInnen weder Pubertätsblocker noch Hormontherapien an Transjugendliche verschreiben. Wer diese bereits bekommt, muss innerhalb eines Jahres absetzen. Es tut halt so weh, weil es einfach nur Experimente am lebenden Menschen sind und die noch nicht mal mehr mit allzu viel Recherche im Hintergrund durchgeführt worden sind, sondern einfach ein random Versuch ist, wirklich ratend diesen Menschen zu helfen, die sowas haben. 80-90% der Jugendlichen, die Genderdysphorie haben, wachsen daraus raus. Und wenn du dann rummeckerst, dass die jetzt keine Tabletten mehr bekommen, die halt heftig in den Körper eingreifen, oh, weiß nicht. Es ist halt ein Menschenexperiment. Ja, da wird der besagte Vater hier noch zitiert mit den Worten: When you walk to the school, there's like a posters at the entrance talking about the importance of pronouns and respecting people's pronouns and identities. Na, also überhaupt nicht in der Wolle gefärbter Typ, und das finde ich sehr gut, dass das hier beim Deutschlandfunk Nova, den wir alle bezahlen dürfen, so dargestellt wird als voll normal. Und wir haben ja auch einen Experten befragt und es ist ein Ding. Und die Autorin ist Laura Lorenz, Deutschlandfunk Nova. Und dann wurde hier direkt gegoogelt: Laura Lorenz, Journalist, Sternchen innen und Podcaster, Sternchen innen, Kollektiv. Kollektiv. Wir machen Workshops und Podcasts queer, feministisch und kapitalismuskritisch. Finde ich auch immer super, wenn ich das bezahlen muss. Aktuelles Projekt: Drag Story Podcast. Drag Story Podcast. Lara lebt in Berlin als freie Journalistin. Und ist natürlich nicht binär. Oh mein Gott. Außerdem studiert sie Master Gender, Intersektionalität und Politik an der FU Berlin und ist politisch aktiv. Ja, super. Wir bezahlen irgendwelche Politaktivisten dafür, dass sie im Deutschlandfunk von unserem Geld den Leuten Schwachsinn erzählen können. Menschenexperiment. Schwachsinn, der dazu geeignet ist, wirklich den Leuten richtig heftig ihr Leben zu verhunzen. Oh. Ja. Ich finde es auch so Banane zu glauben, dass man da irgendwie ein Geschlecht mit aufhält. Kinder haben doch auch ein Geschlecht. Das sieht man auch vor der Pubertät. Was ist für ein Geschlecht hat das jemals gewesen, vor allem da. Also wenn das irgendwas aufhalten könnte oder Pausetaste oder so, ja, man hält da sicher mit Sachen mit auf, aber nicht die Geschlechtsentwicklung. Es ist halt einfach ein hoch umstrittener medizinischer Eingriff mit der Argumentation dahinter, dass die fortschreitende Pubertät zu Selbstmordversuchen führen würde und man aufgrund deshalb sozusagen die Pause-Taste ansetzen möchte. Das Problem ist aber auch, dass für erfolgreiche Umoperationen später Man aber nur Erwachsene nehmen kann. Also man kann Körper, die Pubertät nicht durchlaufen haben, die haben nicht genügend Gewebe, damit man sie später theoretisch mal umoperieren könnte. Und ein Haufen von den Transgendern innerhalb der Community sagen auch, sprechen sich auch für eine unblutige Transformation aus. Also es ist höchst... Es ist auch vom Lösungsansatz her so mechanistisch. Es ist so keine Maschine, die den anderen ausschalten kann, so eine Pubertät, also, so ein Menschen. Meine Güte, nee. Es ist auch höchst umstritten unter den Leuten, die das historisch hatten und die nicht nur seit ein paar Jahren plötzlich auf einen Trend aufspringen. Und da ist halt bei mir irgendwie so, keine Ahnung, einem jahrzehntelange alten medizinischen Konsens zu einem Thema. Er wird random aufgebrochen und jetzt verteilen wir Medikamente an Minderjährige. Wow. Ja. Machen Sie schuldig, solche Leute. Ja. Den habe ich als Play-Artikel gefunden. Ja. Inklusion non-binärer Menschen, so die Kritik der Gamer störe die Immersion der Spiele. Boah, ist ein Zitat schon. Weil auch die Parallelwelt der Videospiele diverser wird, fürchten einige Gamer den Verlust ihrer virtuellen Safe Spaces. Das finde ich schon mal ein Schlag in die Fresse. Wer hat denn mit Safe Spaces angefangen, ihr Arschlöcher? Ihr habt eure Safe Spaces wie Krebszellen in unsere Hobbys gedrückt. Jetzt wollt ihr uns auf den Sack gehen, wir würden Safe Spaces haben wollen? Ihr seid wohl nicht mehr ganz klar. Ja, und dann wird halt hier, ich kann halt immer nur das lesen, was auf dem Bildschirm ist. Also am Anfang geht der Artikel irgendwie auf den Heels vs. Babyface Ausraster zu Starfield ein, der halt gesagt hat, in sehr lauten und sehr vielen Worten gesagt hat, mir geht es auf den Sack, wenn ich durch Spiele immer wieder in die Realpolitik zurückgeholt werde, wenn ich doch eigentlich gerade Eskapismus will. Und natürlich, es erscheint bizarr, dass es gerade unter Gamern solche Widerstände gegen die Wahl der Personalpronomen gibt. Wir tun einfach mal so, als wäre gar nichts passiert in den letzten 10 Jahren. Schließlich. Ja, das ist auch immer diese lustige Argumentation, so nach dem Motto, warum macht es dir so viel aus? Warum macht es dir so viel aus? Was man ja direkt umdrehen kann zu den Leuten und halt sagen, ja, warum macht es euch so viel aus? Nimm's einfach raus, den Scheiß aus dem Spiel. Macht ja nichts viel aus, ne? Ist ja eh egal, ne? Sagt ihr ja selber. Aber dann sind die Leute natürlich am Rummeckern, weil es ja den Fortschritt aufhält und die ganzen anderen Geschlechter nicht mit bedenkt und oh mein Gott, all right. Wenn du jetzt mal den nächsten Teil bitte ins Bild scrollen würdest, weil wie gesagt, ich habe es halt hier gerade nicht vorliegen. Ich muss zurückversetzt in 2015 oder 16 oder so. Ja, man kann sich seinen Charakter doch machen, wie man will. Und dann kommt der Schicksalssatz, der Soziologe Mick Prinz von der Amadeo Antonio Stiftung forscht zur rechtsextremen Entwicklung im Gaming. Auch er meint, dass solche reaktionären Stimmen momentan starken Zuwachs haben. Ja, weil alles scheiße ist, was aus dieser Ecke kommt. Wann versteht ihr es denn endlich? Die Spiele sind scheiße. Ich habe Ausschnitte aus dem Spider-Man-Spiel gesehen. Das ist so lächerlich. Es ist so, du bist dann Spider-Man, aber du musst wirklich halt irgendwie dem irgendwelchen Kindern helfen, die irgendwie alle queer und was weiß ich, Regenbogen sind und also, niemand wie ich. Die Woche gab es irgendwie einen Leak, dass sie Probleme haben, halt das Skript für Blade fertig zu kriegen, für den Reboot von dem Marvel-Franchise. Und dass es irgendwann eine Version gegeben hätte, in der Blade nur die viertwichtigste Rolle gespielt hätte und Hauptfigur sei eine Person of Color gewesen, eine weibliche, die irgendwie Lebensweisheiten von sich gibt. Ja, genau deswegen erhalten die Leute Zulauf. Das hat nichts mit Rechtsgericht zu tun oder irgendwas. Ihr macht Dreck. Ihr macht ungenießbaren Schalen Mist. Oh, Mick Prinz, ey. Ja, dann kommt Aloy. Dort kann Heldin Aloy einen anderen weiblichen Charakter küssen. Die Forderung nach unpolitischen Spielen wirkt eher wie eine Beschwörung eines Mythos. Ihr versteht es einfach nicht, ihr wollt es auch nicht verstehen. Woke-Spiele, was? Woke-Spiele, Stimmung gemacht wird. Aber die bösen Videos, das sind kleine, bunt verpackte Videos, die an tagesaktuelle Themen aus der Popkultur angepasst werden. Uiuiuiuiui, Christina Grübler von der Uni Köln. Uiuiuiuiui, da machen die einfach Videos auf YouTube. Frech. Also mir kommt das ein bisschen so vor, als wenn sie Argumente dafür sammeln, dass Videospiele doch Amokläufer produzieren oder so. Grübler hält die Kritik an der mangelnden Immersion für perfide. Nicht die Immersion, sondern die Heteronormativität wird gestört. Ja, aber fuck doch mal, ich bezahle für das Spiel, Grübler. Ich bezahle dafür. Und deswegen verlange ich, dass es mir Spaß macht. Und wenn da irgendwie sich nur Typen irgendwie am Knutschen sind, dann kaufe ich das nicht. Werdet ihr das jemals verstehen? Jeder kann sich ja angucken, was er will. Und kann dafür bezahlen. Ja, aber ihr wollt ja, dass alles so wird, damit auch der Letzte, der keinen Bock hat auf eure progressive Botschaft, trotzdem sie in den Arsch geschoben bekommt, bis er nicht mehr kann. Alles, was Diskriminierungskritik ist, wird zur Orwellschen Diktatur aufgebläht. Alles, was ein Furz ist, wird zur Diskriminierung aufgebläht, würde ich sagen, Frau Grübler. Es geht nicht wirklich um Pronomen. Und es geht auch nicht um Repräsentation. Wer sich über Sprachzensur oder Indoktrination durch queere Menschen aufregt, der arbeitet daran, eine feste hierarchische Ordnung aus männlichem und weiblichem Geschlecht aufrecht zu erhalten. Gott, wir sind literary Hitler, echt. Literary Hitler. Ist irgendwann auch mal gut, blöder Feuilleton. Ja. Warum sprecht ihr nie mit den Leuten? Warum sprecht ihr immer nur mit Rick Prinz und Frau Grübler und nie mit den Leuten, die wirklich dazu was zu sagen hätten? Das seit 2016. Also 14. 14, stimmt. Ja, die feste hierarchische Ordnung ist jedenfalls teilweise schon eingekehrt, aber eben aus anderer Sicht. Eben. Da wird dann das Gendern vorgeschrieben. Von der Zentrale oder wie es neu hieß. Wenn ihr euch erinnern könnt, an der einen Universität. Das ist, glaube ich, die Antwort. Also das ist hier eben eine Aussage über die Leute selber. Ne? Games, ja, Politik vollkommen exkludieren oder Spaß machen sollten, sagt Prinz, Spiele sind aber immer von politischen Prozessen beeinflusst und greifen gesellschaftliche Entwicklung und Rollenbilder auf. Das wird von vielen bewusst ignoriert und als Wokeness bezeichnet. Nee. Das stimmt halt auch wieder nicht. Ja. Weil diese Wokeness, die bringt euch ja gerade dazu, diese angeblichen politischen Prozesse in dieses Spiel überhaupt reinzubringen. Ja, genau, ist das Gegenteil. Es bewegt das Umgekehrte. Ja. Wokeness ist bewegt das Umgekehrte. Und gestörte Heteronormativität, wenn ich das schon wieder lese hier, Heteronormativität, ja, will ich schon wieder den Artikel von gestern zeigen mit dem Kulturmarxismus. Aber das sind hier so Leute, die sich über so einen Scheiß direkt Gedanken machen. Das ist alles zu heteronormativ. Das ist alles, wahrscheinlich hat der auch Schnurrbart, der Typ. Oder so. Heteronormativ. Und da müssen wir gegen vorgehen. Das müssen wir ändern. Und da sitzen halt so Leute wie der hier versus Babyface und sagt, nee, da habe ich kein Interesse daran an eurem politischen Blödsinn. Der interessiert mich hier nicht. Ich will ein Spiel spielen. Ja, aber Starfield sieht so tot aus. Ja. Das ist ein großer Verlust. Wie war es bei FIFA oder so? Gibt es, glaube ich, gemischte Mannschaften oder sowas? Hauptsächlich? Ja. Es ist aber nicht beim FIFA, die haben nicht mehr die Lizenz. Achso. Da wollte ich FIFA nicht mehr mitspielen, was? Okay, FIFA gibt es nicht mehr, oder wie? Das FIFA-Spiel. Also von EA nicht mehr. Also EA hat die Lizenz von der FIFA nicht mehr. Aha. Mhm. Das neue heißt irgendwie Electronic Arts FC Football irgendwas. Mhm. Oh, krass. Ja, und hier haben wir das Deckblatt von der Kriminalist, Fachzeitschrift des Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und ein Bild von einer Frau, die ein Schild hochhält, No More Patriarchy. Und darunter steht, Angriffe auf Polizeibeamte und andere Einsatzkräfte. Woher kommt dieser Hass? Und der Steinke hier von der Süddeutschen fragt sich, dies also als Symbolbild, mit dem die immer wieder staunenswerte Zeitschrift des Bundesdeutscher Kriminalbeamter das Thema gewalttätige Hassdemonstranten illustriert? Aha. Nein. Das Bild ist nicht gut. Ja. Es ist halt auch, ist halt auch geil, wir importieren die dritte Welt und dann das haben wir ein Fachblatt und die erzählen ja dann eine Story vom Pferd über Feminismus und Patriarchat, Alter. Das ist einfach geil. Also. Naja, also ich lese daraus eigentlich, dass bei diversen Demonstrationen, wo auf Polizeibeamte losgegangen wird, irgendwelche Schilder No More Patriarchy auch zu finden sind. Das halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich. Also dieses Bild ist natürlich nicht her, das ist von irgendeiner Bildagentur, aber ich kann mir schon vorstellen, warum sie sich das gepickt haben. Weil es ist doch hier, From the River to the Sea ist ja auch queer-feministische hier CSD-Demo in Berlin und so. Mhm. Also, ja, wirklich. Ja. Ich finde das nicht so weit hergeholt. Weil das Patriarchat ist ja hier die Ordnung angeblich, gegen die man kämpfen muss. Ja, hätte man jetzt unter einem Bild von einem Angriff, hätte man nur was anderes erwartet, ne? Ja, das ist gar nicht so richtig verstanden. Ja, vielleicht was anderes als eine Frau auch, ja. Aber auch die können das ja Hammerbande und so, ne? Vielleicht auch Vermummte oder so einfach, ne? Oha. Ja, das habe ich vorhin noch auf der Microsoft-Startseite gefunden. Flugausfälle, Geiselnahme am Hamburger Flughafen. Und die Person scheint anscheinend nur Türkisch zu sprechen. Und der Reporter vom ZDF meinte aber, dass man darauf nicht folgern könnte, dass es sich um eine Person mit Migrationshintergrund handelt. Also, ach so, die Geschichte war das. Das ist, glaube ich, auch vorbei, wie ich das gesehen habe auf Twitter. Dann haben sie den wohl jetzt irgendwie dann. Und Stegner hat gestern Abend irgendwann gepostet, als es schon Videos gab von den Molotow-Cocktails, die der Typ aufs Flugfeld geschmissen hat, dass er hofft, dass es sich nur um Unglück handelt. Unglück. Ja. Ja, er hätte irgendwie seine Tochter dabei oder was, ne? Ist das ein Sorgerechtsstreitsproblem oder so? Deutsches? Angeblich wollte das Kind in die Türkei ausfliegen, habe ich heute gelesen. Ja, das wird normalerweise nicht erlaubt vom deutschen Staat. Das Kind hier geboren ist, Mutter irgendwie deutsch ist, in Deutschland lebt. Ja, vor allem scheint ja die Mutter das Ortsbestimmungsrecht zu haben oder Aufenthaltsbestimmungsrecht, weil die Mutter ja gesagt hat, es geht um Kindesentzug auch. Ja, ist er. Das hat bestimmt so eine Streiterei. Ich sage, das führt dann häufiger mal zu solchen. Ja, was ein Glück, dass das Kind vorfällt. Dass das Kind nicht körperlich irgendwie betroffen. Das wird der Elefant bleiben in der Mitte des Raums, um den alle rumeiern, ne? Weiterhin. Ja, gerade auch bei gemischt kulturellen Ehen, würde ich sagen, ne? Weil da ist halt doch immer ein anderes Verständnis da, wie ein Kind. Mit deutschen Kindern, mit ausländischen Eltern ist es echt nochmal ein bisschen problematisch, wenn die dann ins Ausland sollen oder so. Das, ja, immer so eine Art latente Entführungsgefahr im Raum steht. Nicht ohne Meldung. Und so entsprechende Fälle schon. Also hat es da schon gegeben. Deswegen wahrscheinlich. Hier hat Steve Saylor herausgefunden, dass die New York Times Harold Haley, also der Richter, der erschossen wurde mit Waffen, die Angela Davis gekauft hat, zwei Tage vorher, für das er auch ein Jahr in Untersuchungshaft gesessen ist. Erstes, also nicht halt einmal wirklich erwähnt wird, so neben 400 Erwähnungen von dieser Frau. Und das ist halt krass, dass du so nah am Verbrechen sein kannst und halt dich die Zeitung halt trotzdem schützt. Also du musst dir da an den Kommentar von Trump denken, wo er sagt, I could shot a person in the New York Times Square and they would love me. Und genau daran musste ich halt hier auch denken. Also, ja. Ja, finde ich auch krass. Das, und der Steve Saylor postet auch öfter mal gute Sachen, aber manchmal auch verquere Sachen. Ich keine Ahnung. Gießen! Mhm. Ja, in meiner Heimat ist ja jetzt der Verkehrsversuch krachend gescheitert. Das Verwaltungsgericht hat gesagt, das ist Unsinn. Ihr habt das nicht durchdacht. Ihr habt hier überhaupt nicht die nötigen Regeln eingehalten. Jetzt kommt hier so ein bisschen der passiv-aggressive Bürgermeister und sagt, okay, dann machen wir jetzt überall da, wo wir können, auf der Strecke, die wir eigentlich in eine Fahrradstraße umwandeln wollten, machen wir jetzt Tempo 30. Also gescheitert ist. Die armen Kinder müssen ja geschützt werden. Gescheitert ist jetzt ein Versuch mit Fahrradstrecken oder was? Na, wir haben hier so einen klassischen Ring. Ja, wir sind eine Festungsstadt. Mhm. Wir haben einen Ring, Ostanlage, Westanlage, Nordanlage, Südanlage. Und der ist zweispurig. Eine Richtung, andere Richtung. Mit mehreren Spuren. Ja. Und die eine Richtung wollten sie komplett zumachen. Dann nur noch Fahrradfahrer und Busse. Und außen halt die Autos, aber nur noch in eine Richtung. Ach so. Okay. Das heißt, du kannst nur noch in eine Richtung, also wenn du nach Gießen reinkommst, musst du dann im Zweifel eine ganze Runde fahren, auch wenn deine, wenn deine Straße halt direkt links von der Einfahrt ist. Außerdem war das auch für die Busse und die Fahrradfahrer nicht so angenehm, weil wenn da so ein Fahrradfahrer ist, dann ist das eine zweispurige Fahrradspur, rechts, links, ja, in die beiden Richtungen und der Bus fährt halt mit. Und wenn dann da so ein Fahrradfahrer mit 20 dahin kriecht und der Bus fährt aus, ist er auf der gegenüberliegenden Fahrradfahrspur und solche Geschichten. Aber das ist Verwaltungsgericht hat das abgeschmettert und hat gesagt, es ist nicht rechtens, es ist nicht vernünftig geplant. Und ja, wie gesagt, jetzt gehen sie hin und sagen, ja, aber da sind Schulen und Kitas und da machen wir jetzt überall 30. Das ist wie so ein kleines Kind, dem man seinen Zucker weggenommen hat und es jetzt sagt, nee, dann machen wir halt, was wir können. Frankfurt hat heute gesagt, die wollen jetzt in der Innenstadt 20 nach und nach komplett flächendeckend. Der Innenstadtring ist bei uns aber auch komplett auf 30, soweit ich weiß. Also, ja, unsere. Das machen die aber angeblich auch, damit wollen dann mehr Autos in die Stadt passen oder so. Die Innenstadt hat massiv an Umsatz verloren durch diesen Verkehrsversuch. Ach so. Aber das ist denen scheißegal. Wir haben dann halt nur, können nicht so viele Sachen kaufen. Wir haben jede Menge Barbershops, ja. Handyläden, super. Wettbüros, Dönerläden, was man so braucht, ne? Späti. Gibt es ganz viele. Mhm. Ja, wir haben trotzdem schon was Größeres, ne? Ist ja auch alles pleite gegangen, so ungefähr. Bei uns auch Kaufhof weg und solche Sachen. Karstadt reduziert. Ja, aber dann kommen irgendwann auch keine Leute mehr, dann stirbt die Stadt halt ganz. Ne? Ja. Ende. Gibt es noch diese Tempel, diese Malls, wie die heißen? Genau. Ja. Andasser Brick in the Mall. Aber das muss ja auch nicht ewig laufen. Funktionieren. Nö, bei uns ist sie schon restartet worden nach 10 Jahren. Ohne Mampf, kein Kampf. Aus für Rind und Lamm. No, kein Rind mehr. Ja, in Deutschland sind schlechte Zeiten angebrochen. Also unsere Soldaten, die bei denen ändert sich jetzt die Lage in Sachen Verpflegung. Klar ist bislang nur, laut der internen Mail werden im neuen Jahr 2024 unter anderem Rinderrouladen, Frikadellen aus Rind, Hamburgerfleisch, Zander, Lachs und Kabeljaufilet sowie Kirschen, Pfirsiche, Erdbeeren, Orangen und Wassermelonen vom Speiseplan der Bundeswehr verschwinden. Geil, was bleibt denn dann noch? Bohnen und Erbsen oder was? Soldat braucht ja auch kein Kartoffeln. Obst. Was essen dann die Soldaten mit Migrationshintergrund, wenn der andere Bratwurst ist? Gute Frage. Ich gebe dir beide eine Tofu-Wurst, ganz einfach. Panne. Die aktuelle Stunde des WDR. Laut einer OECD-Studie liegen die Menschen in Deutschland in der ersten Hälfte des Jahres 11,3% ihres Haushaltseinkommens zurück. Dem Ökonomen Maurice Höfken zufolge zeigt dieser Durchschnittswert jedoch nicht die wahre Situation vieler Menschen. Es ist ein Ökonom und er sagt, es ist ganz schlimm. Und dann, was kommt als nächstes? WDR Aktuelle Stunde. Der Autor des Beitrags hat Maurice Höfken gefragt, weil er sich als Wirtschaftswissenschaftler mit Inflation beschäftigt und darüber ein Buch veröffentlicht hat. Wir hätten transparent machen sollen, dass er darüber hinaus für einen Bundestagsabgeordneten der Linken arbeitet. Ja, ein Buch über Inflation geschrieben. Und was ist der Tenor? Die Leute können zu wenig sparen, aber wir geben trotzdem immer mehr Geld aus, damit die Inflation schon angeheizt wird, oder wie? Aber auf jeden Fall mal wieder so ein Fall von unserer Expertin, den wir gefunden haben. Oh, ach ja, übrigens, das ist ein Politiker. Finde ich gut, kann ich seinen YouTube-Kanal auch endlich ein bisschen besser einordnen. Also ich würde wetten, dass du beim Maurice Höfken irgendwo ein Argument findest, dass er sagt, dass zur Inflation es gut wäre, wenn wir einen Inflationsausgleich drucken und dann Leuten überweisen. Das wette ich mit dir. Und er verkauft es als humanitäre Hilfe oder sowas. Da bin ich mir sicher. Ja, oder wollen wir noch mal reinhören, was er sagt? Oh, ich weiß nicht. Der ist so blöd. Der tut mir immer besonders im Kopf weh. Okay, kennst du ihn schon, ja. Ja. Er hat sich gefreut, dass der Rainer Flossbeck einigermaßen recht behalten hat, dass die Inflation jetzt dann noch zurückgekommen ist. Ja, Amazon sieht sich einer weitreichenden Klage ausgesetzt, die viel mit ihren Suchergebnissen zu tun hat. Und zwar ist es ja bei Amazon so, dass sie viele der Produkte, die da angeboten werden, eben nicht nur für dritte Hersteller anbieten oder Anbieter eben anbieten, mit anbieten, sondern auch die Sachen selber häufig verkaufen. Und da machen diese automatisierte Sachen wie Preisanpassungen direkt an den Umlassenpreis. Dann lohnt sich das nicht, so anders zu bestellen als bei Amazon. Wenn man da mehrere Sachen bestellt, dann kommt eben alles aus einer Hand und so weiter. Ja, inwieweit das dann erfolgreich ist, das weiß ich noch nicht genau. Hier Heise berichtet eben erstmal nur darüber, über die verschiedenen Anklagepunkte und so weiter. Unter anderem heißt es zum Beispiel, akzeptiert mehr Müll, soll der damalige Amazon.com-Chef Jeff Bezos seinen Managern befohlen haben. Gemeint habe er damit irrelevante Reklame in Suchergebnissen im weltgrößten Online-Shop. Denn das bringe dem Konzern Milliarden durch höhere Werbeeinnahmen. Je mehr die Suchergebnisse mit Reklame durchsetzt sind, umso eher müssen auch Verkäufer guter Ware selbst Werbeplätze buchen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Ja, das war so einer der Tricks, die sie da wohl ausgenutzt haben. Da ging es noch um Algorithmen, die so tricky programmiert waren. Hierbei wird offenbar, dass Amazon-Manager selbst dokumentiert haben, dass die Reklameflut Verbrauchern Schaden zufügt, weil damit fast unmöglich ist, dass hilfreiche organische Inhalte von hoher Qualität sich gegenüber kaum relevanten bezahlten Inhalten durchsetzen. Ja, und solche Dinge. Ja, ich weiß nicht. Ich halte es für einen groben Unfug, wo man einfach nur wieder irgendeinem Unternehmen da eins auswischen will, ohne dass es Hand und Zweck hat, also Hand und Fuß hat. Deine interne Suche ist schlecht. Oh, meine Güte. Alter, geh auf Google und guck auf Shopping. Noch mehr Punkte, um Mitbewerber davon abzuhalten, günstigere Preise anzubieten, habe Amazon einen Algorithmus programmiert. Dieser habe dafür gesorgt, dass Amazon nie als erster Preise senkt. Ja, dann gab es ja noch so ein drittes Projekt, Nessie. Das war, dem nicht genug habe, Amazon 2014. Ne? Einen weiteren geheimen Algorithmus installiert. Laut Klage versuchte dieses System zu erkennen, bei welchen Produkten es die eigenen Preise erhöhen kann und anderen Online-Shops nachziehen. Dieses Preiserhöhungswerkzeug heißt konzernintern Nessie und wurde als unglaublicher Erfolg gefeiert. Das heißt, irgendwie, das haben sie wohl bestätigt, dass es sowas gegeben hat. So gesehen ist es nicht nur an den Herren herbeigezogen. Auch wenn ich es ein bisschen. Ja, aber ich meine, dass sie das Recht dazu haben, das, was worüber man sich da jetzt aufregt, zu machen einfach, ist ihre scheiß Plattform. Und wenn sie ihre eigenen Sachen besser ranken wollen, meine Güte. Und da kommt man jetzt von außen wieder hin und sagt, du als Unternehmen bist nicht Herr in deinem eigenen Haus auf deiner Webseite, weil du machst einen bösen Algo. Ich halte es für keine Ahnung, das ist so typisch Kapitalismus böse, bla. Ja, Kartell sozusagen muss sich darum kümmern. Kartellrechtlich ist das irgendwie, weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen. Ja, es kommt darauf an, ob es zu einer Benachteiligung des Kunden führt. Darauf kommt es einzig und allein an. Das ist ja eigentlich erstmal nicht, ne? Wenn die Preise sind ja immer das für die diesen Preis schwierig. Jo. Ich habe nochmal auf eine Werbung geklickt neulich und habe hier den Verstärker für HD-Handy-Bildschirme gefunden. Fand ich ganz witzig, ist wohl so eine Art Vergrößerungsglas einfach nur. Wer vielleicht schon mal den Film Brasil gesehen hat. Daran hat mich das doch sehr stark erinnert. Ich weiß gar nicht, was kostet die, 30 Euro oder so? Ist nicht unbedingt eine Kaufempfehlung, würde ich vielleicht erstmal ausprobieren, wenn es das irgendwo im Laden gibt, falls das irgendwie für jemanden interessant ist überhaupt. Ich fand es ganz witzig, ich muss mal zeigen, wie gesagt, falls mich so an den Film erinnert hat. Ne? Es Zukunft gibt noch solche Lösungen, wirklich? Ist komisch, ne? Jo. Also, vielleicht kann man sich auch einen Projektor holen, das ist natürlich ein bisschen teurer. HD-Verstärker finde ich auch lustig. Ja. Verstärker. Also sie ja genau so ein. Sieht bestimmt grauenvoll aus, weil ich die meistens Idee sind diese Lupen ja nicht so ganz ausgeglichen irgendwie. Ist. Ja. Und ja, also. Als wenn du dein Bildschirm mit einer fressenden Linse an die Wand wirfst oder so, mit so einem alten Tageslichtprojektor. Die Auflösung ist ja ganz gut von den Handys mittlerweile. Ja. Aber ich glaube, das wird trotzdem grauenvoll aussehen, wenn man einfach so eine Lupe davor hält. Du musst mit Sicherheit ziemlich genau frontal drauf gucken, ne? kann ich mir schon vorstellen, dass von der Seite her schon schwierig wird. Woher soll der ganze Wasserstoff kommen? Wasserstoff als Energieträger der Zukunft ist er in aller Munde. Beim Treffen mit einer Delegation zivilgesellschaftlicher Organisationen aus dem Kongo sprach ich mit ihren negativen Erfahrungen mit Wasserkraft. Hä? Wo ist jetzt der Zusammenhang? Wasserkraft. Keine Wasserstoffproduktion auf Kosten der lokalen Bevölkerung in der Demokratischen Republik Kongo. Und wenn du noch ein bisschen weiter runter scrollst, es wird noch besser. Sehr geil. Ah, verdammt. Ja, das ist neuerdings bei Twitter, kriegt man immer nur einen angezeigt, wenn man nicht eingeloggt ist. Warte, ich lese es gleich vor. Ein Augenblick. Es lädt. Also Wasserkraft ist, wenn das Wasser aus dem Berg kommt und dann mit einer Turbine Strom erzeugt, ne? Die Staudämme Inga 1 und Inga 2 haben lokal gravierende Auswirkungen. Zwangsumsiedlung, Überflutung, veränderte Bodenbedingungen. Die Nahrungspflanzenanbau ist nicht mehr ermöglicht. Die letzte Punkt betrifft insbesondere Frauen, welche traditionelle Nahrungsmittel anbauen. Die Energiewende kann nur sozial gerecht gestaltet werden, wenn die Menschen vor Ort auch davon profitieren. Die betroffenen Gemeinden müssen als allererstes in Entscheidungsprozesse einbezogen werden und es muss eine feministische Perspektive eingenommen werden. Nein, auch noch. Das ist geil. Aber es ist halt ein Mitglied vom Deutschen Bundestag für die Grünen. Ich weiß ich jetzt nicht. So, du weißt, du hast dann schon irgendwelche Projekte irgendwo, um irgendwas zu machen und dann ist das aber auch wieder Blödsinn, weil halt zu wenig feministische Perspektive für den traditionellen Nahrungsanbau ausfallen, wenn du irgendwo ein Wasserkraftwerk baust. Sie sind schon komplett am Thema vorbei und müssen dann mit ihrer feministischen Dings noch mehr Verwirrung reinbringen. Ne? Das ist irgendwie... Und das Ding ist ja, ich bin auch pro gute Sachen, aber was erwarten die denn? Ein sozial gerechtes, wohlstandsstiftendes Kraftwerk, was aus Pappmaché gebaut wird und eine eierlegende Wollmilchsau ist oder was? Du kannst immer was bauen und es wird immer irgendjemanden was dran stören. Ja, das ist sowieso, aber es geht um Wasserstoff, das ist eh was anderes. Das ist auch ja auch nicht so für die Umwelt so belastend, das ist ja nur eine Elektrolysefabrik da oder sowas. Das hat ja eben nichts miteinander zu tun eigentlich. Selbst ist das sowieso eine Verwirrung da. Oh, Henneberger. Ist halt hart. Aber ja. Ja, ich suche gerade noch einen Tweet, der ganz gut dazu passt, fällt mir gerade ein. Vielleicht gibt es einfach passendere Sachen. Ja, zum Beispiel diese großen Räder, die in Conan hatten, die man so langsam gedreht hat. Ach ja. Mann, kann man nicht nur Kopf schütteln. Und sicher, man kann sich verschreiben oder so. Ja, ein Fehler einfach seine Schrift nicht. Also, aber ich befürchte, dass da der Unterschied auch zwischen den Sachen einfach nicht klar ist. Und dann hat das Ganze überhaupt keinen Sinn von vornherein. Also wirklich erstaunlich. Ja, suchst du noch was? Oder? Ja, ich such noch, ja. Ja, auf jeden Fall hat mich das gewundert, dass die Dame, ich weiß nicht, es ist halt, die sitzt im Bundestag, die kassiert einen Zehner pro Monat, 10.000, was weiß ich. Ja, und tweetet sowas raus. Also, Climate Justice, das spricht ja auch wieder das Ding mit, dass du dass du eine historische Schuld hast in deinem CO2-Haushalt, den du historisch geleistet hast. Und ja, plus Pronomen, das ist gut. Ja, ich finde es nicht mehr. Das war jedenfalls von Thomas Sowell und der hat quasi sinngemäß gesagt, dass wir unsere lügenden Politiker dadurch verdient haben, dass wir Dinge erwarten, die einfach unmöglich sind. Ja. Und das, da muss ich sofort jetzt dran denken. Also wenn du Klimagerechtigkeit und die eierlegende Wollmilchsau haben willst, dann können die Leute halt nichts anderes, als dir irgendwelchen Krempel erzählen, der halt nicht stimmt. Ja, genau. Genau. Also man bettelt ja sozusagen nach der Lüge. So. Also, weil es ist einfach zu viel. Es ist einfach gegen die Realität. Also. Ah ja. Die NZZ macht jetzt auch Dokumentationen, offensichtlich Videos. Und das wollte ich eigentlich nur mal zeigen. Ich habe mir das hier jetzt auch gar nicht angesehen. Es geht in dem aktuellen Ding, wie man ja sieht, um Atomkraft, Klima und den russischen Einfluss dabei. Ja, wie das mit der Kernenergie ist, ob das noch gebraucht wird und so weiter. Für den Klimawandel und so. Ja, das, wie gesagt, wollte ich nur empfehlen, eigentlich das Format von der NZZ. Im Westfernsehen jetzt auch im Fernsehformat. Ja, der Herr Peters, der kennt sich da ja ganz gut aus mit unseren Nukleargeschichten und der schreibt, erfahre eben aus gut informierten Kreisen, dass der Betreiber des Kernkraftwerks ISA 2 bis jetzt mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz verhandelt hat, die Anlage auf eigene Kosten weiterlaufen zu lassen, ausschließlich für die Industrie und zu 6 Cent pro Kilowattstunde. Gute Idee, Ausrufezeichen. Abgelehnt, Punkt. Verbrecher. Robert gesagt, nein. Ja, Robert hat gesagt, ich will kein Atom. Ja, schlecht. Ja, das Kernkraftwerk ist aber nicht ausgeschaltet. Es hört nur auf zu produzieren. Ja, das kostet aber Energie, weil das ja gekühlt werden muss. Noch ein paar Monate oder so. Das war das, was Eva vorhin schon erzählt hat. Ja, sowas Ähnliches, ne, muss das gewesen sein. Das, hier wird es ja auch beschrieben, dass eben festgestellt wurde oder stark vermutet wird, dass die Luftverschmutzung, die abgenommen hat, eben den Klimawandel gedämpft hätte, jahrelang, jahrzehntelang sogar. Die Luftverschmutzung hat eben unter anderem deswegen abgenommen, weil unsere Fabriken nicht mehr so viel schlimme Schadstoffe ausstoßen. Da sind bald Filter vor und so weiter. Ist ja alles mit den Jahrzehnten auch gemacht worden. Und jetzt eben zum großen Teil wohl auch im Ausland, dass es irgendwie einigermaßen auf die Atmosphäre positiv wirkt, ja, Richtung Sauberkeit eben, trotz der ganzen Flugzeuge und so weiter. Schon erstaunlich irgendwie auch, wie sich das alles, wie sich die Erde das alles verpackt. Aber seitdem die Luft sauberer ist, zeigt CO2 erst seine volle Wirkung, heißt es hier. Ja, und jetzt weiß ich gar nicht genau, geht es denn jetzt schneller mit der Hitze, dann was bereits seit langem steht fest, dass es jetzt einen großen Einfluss haben. Aber man weiß es halt am Ende sowieso wieder nicht. Der Dämpfungsfaktor der Aerosole in der Atmosphäre geht durch die zunehmende Luftreinhaltung zurück, wodurch die Treibhausgase eine noch stärkere Wirkung entfalten. Na gut, sie nehmen dann an, dass diese Klimasensitivität zunimmt. Das nehme ich jetzt mal an. Das heißt, die Rate, mit der das zunimmt oder so. Ja. Das Ding ist einfach, ein Klima ist ein komplexes System, bei dem du einfach Second-Order-Consequences, also Konsequenzen zweiter Ordnung haben kannst, die du schwerlich vorausschauen kannst. Und ja, deswegen, ich finde Klimavorhersagen belächle ich immer zu, weil das System einfach zu komplex ist. Ein ähnliches Thema ist mit Genetik bessere Menschen schaffen, ist auch zu komplex, kommt am Ende eh was anderes bei rum, wie die Leute glauben, dass sie ingenieren. Selbe bei sämtlichen Klimareporten. Ja, man kann das nur singulär betrachten, System. Sozusagen. Man kann sagen, der Effekt von CO2 macht bei der und der Veränderung die und die Temperaturänderung aus oder so. Richtig bewiesen oder so mit einem Experiment ist das wohl auch nicht so ganz, aber man kann da jetzt eben auch ganz gut berechnen. Ja, das ist dann the fact that so many successful politicians are such shameless liars is not only of a reflection on them, it is also a reflection on us. When the people want the impossible, only liars can satisfy them and only in the short run. Thomas Sowell. Thomas Sowell, nicht überliefert, ob es über die Grüne Partei gesagt wurde, aber es wird auf jeden Fall passen. Ja, und ich kenne das noch irgendwie als drück dich besonders einfach aus, dann erreichst du auch wirklich viele Leute. Ne? Das auch jeder versteht. Reframe your brain. Reframe Your Brain, The User Interface for Happiness and Success, ist von Scott Adams geschrieben und Joshua Lysak, Editor. Joshua Lysak kenne ich, das Ghostwriter, der hat über 80 Bücher in seinem Leben geschrieben. Und das Buch hat mir sehr gefallen, enthält ein paar Lebensweisheiten, sehr interessant rübergebracht mit einem Vibe von Hypnose. Also wie du eine Überzeugungsarbeit leistest zu ein paar Themen. Eine Sache zum Beispiel, die Scott Adams erzählt, ist: Du, ich habe mit Präsidenten telefoniert, ich habe finanziell ausgesorgt, ich habe meine Öffentlichkeit, meine Follower und alles Mögliche. Und er sagt aber, in 90% aller Sachen, die ich in meinem Leben mache, scheitere ich. Und ich fand es total interessant, dass jemand wie Scott Adams, der halt in der Öffentlichkeit steht, Erfolg hat und tralala, halt sagt, ich scheitere aber trotzdem 90% der Sachen, die ich mache. Fand ich interessant. Ein anderes Ding ist, dass er zum Beispiel über Alkohol redet und der Alkohol direkt als Gift deklariert. Und er hat in dem Buch halt eine ganze Ansammlung von weisen, klugen Ideen, die man halt mal kurz durchdenken sollte. Und er benutzt halt aktives Framing dazu. Und du wirst halt im Verlauf des Buches auch merken, dass wir belächeln das ja manchmal so, diese Framing-Debatte. Aber dieses Framing hat einen krassen Effekt auf alles, was du konsumierst, wie du dir die Welt zurechtbiegst. Und das Buch ist halt ein schönes Beispiel dafür, dass man halt Framing macht, um die Leute zu einem besseren Leben zu verhelfen. Und das fand ich ziemlich gut. Also, ja, da habt ihr es. The Science Delusion, Asking the Big Questions in a Culture of Easy Answers. Ja, wie soll ich sagen, Curtis White diskutiert hier verschiedene Anwendungsmöglichkeiten von halt kognitiven Verzerrungen, die halt schon Realitätsverweigerung sind. Und oftmals denken sich ja die Leute, ja, ich falle ja nicht in die Kategorie, aber die Beispiele, die er halt aufzählt, zeigen halt, dass viele Leute kognitive Verzerrungen haben, die übel sind und die aber zum Teil halt auch einfach zum psychischen Wohlbehaben dazu sich gesellen, dass man sie halt pflegt. Und ich finde das Buch ganz interessant geschrieben und ist neben Delusion and Mass Delusion von Just A.M. Merleau für die Progressiven eine sehr gute Erklärungslinse, Ansatz, um diese Menschen besser zu verstehen. Weil ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass Progressivismus einfach eine Form von Geisteskrankheit ist. Und das Buch gibt mir recht. Und deswegen müsst ihr das toll finden und lesen. Danke. Grog. Grog. Grog. Grog. Grog. Grog. Elon Musk hat eine eigene KI jetzt. Und der sagt, die wird basierter als alle anderen KIs. Und soll nicht solche Fesseln kriegen wie die anderen KIs. Also, was ich bisher von Grog gelesen habe, war cringe. Also. Aber vielleicht ändert sich es auch noch. Es waren jetzt drei Datenpunkte. Also dreimal, da darf man auch was Dummes sagen. Aber ich fand es bisher nicht so beeindruckend. Ich muss aber auch sagen, ich fand alle anderen AIs auch nicht beeindruckend. Also. Immerhin hat er sie nach einem Begriff aus dem Buch von Robert Heinlein benannt, was ich ja schon mal ganz lustig finde. Ist das eine AI oder eine Antwortmaschine? Weil ich meine, AI müsste ja einfach was dazulernen oder so, ne? Wenn es nur Antworten gibt, sozusagen, findet. Das ist einfach AI. Stimmt das überhaupt, was er da behauptet? Wo hört der Roboter auf? Wo fängt der Mensch an? Herr Musk. Ja, pass auf. Und ist man im Vakuum wirklich schneller? Ich weiß es nicht. Also, wird vielleicht nie gelöst werden. Nein. Bisher muss ich auch, ist toll, was die Bild-KIs können. Ja. Keine Frage. Aber bei den Wort-KIs, ich meine, ich habe jetzt schon hier und da stößt man ja mal auf einen Artikel, wo man denkt, Alter, seid ihr so faul, dass ihr das wirklich unredigiert hier reinstellt. Man erkennt schon diesen Ton und diese Relevanz, die die Sachen nicht haben und sowas. Es dauert noch ein bisschen, glaube ich, bis das wirklich interessant wird. Aber vielleicht sitzen die auch irgendwo in China schon in einem Bunker und das Ding kann schon, keine Ahnung. Die Zeiten, dass man mit so zurechtgespammten Webseiten Geld verdient, weil es viele sind oder so, sind auch vorbei, glaube ich. Das nutzt sich das nicht mehr. Daher. Ihr wisst ja, also am Ende ist es halt immer die KI, die dann die KI von morgen schafft. Ne? Sie spricht von niemand Geringerem als dem Computer, der nach ihr kommt. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Die AI als Thema, ich habe selber eine AI, die ich am entwickeln bin, Athena. Ich mache auch manchmal meine Athena-Postings auf Twitter, aber ja, ist alles bisher ein bisschen mehr Hype wie Realität. Und könntest ich würde nicht nach einer Persönlichkeit aus meinem religiösen Pantheon benennen, das finde ich. Ist das Cultural Appropriation? Nee, guck mal, ich habe einen Swipe-File mit 500 AI-Webseiten, tralala, bla, Technologie, mein, was weiß ich was. Ich habe zu viel drüber gelesen, ich bin überall nicht beeindruckt. Ich stehe aber auch mehr auf richtige Maschinen, wie Replikator oder so. Ah. Ja, immerhin gibt es ja den 3D-Drucker, der sich selber nachdruckt. Ne? Earl Grey, heiß. Ja, Leute. Geht in den Wald, fördert den Kulturmarxismus. Nein, halt! Zerschmettert, was der Freiheit schadet, fördert, was ihr dient. Und Kulturmarxismus, nein, danke. Und lasst euch nicht gendern. Und Waldspaziergänge sind wichtig. Und knicklich lesen, Miete knicklich pro Kopf. Lesen, Miete pro Kopf lesen. Mammon Magazin. Mammon Magazin. Und ja, natürlich Harpspielen. Harpspielen ist ganz wichtig. Ja. Kulturmarxismus. Bis nächste Woche. Kulturmarxismus. Tschüss. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Ich sehe jetzt noch gut, Abel.